Und dank dir für die Dinge, die du mir geschickt hast, den Affen und die Sperrholzvioline. Ich habe jede Nacht geübt. Jetzt bin ich bereit. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo, hallo, hallo. Ali, hallo, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag der kleinen Hunde und der Rettungshunde und natürlich auch der Therapeutenhunde. Ja, die kleinen Vierbeiner, die sind nicht nur süß, sondern die sind auch manchmal nützlich. Und ja, es gibt weiterhin sehr viele sehr sinnvolle Anwendungsbereiche für Nutztiere, was Hunde angeht. Ja, die Jagdhunde sind jetzt mal außen vor genommen. Die sind damit nicht gemeint, aber die finde ich auch süß. Alle Hunde sind schön. Also können wir heute den Tag der Hunde feiern. Ja, das war kein, ja, vielleicht ist es Hundesonntag oder so. Das trifft sich, weil ich habe mich gerade vor einer Stunde von Ida und Kana verabschiedet, meinen besten Hundefreundinnen. Ja, das war ja eine interessante Sendung dann. Den Rest machen wir in Gebärdensprache, haben wir vorhin entschieden. Hier. Pantomime. Ach so. Genau. Ja, und steig mal ein mit einem leichten Thema. Ein Forschungsgebiet, was natürlich sehr umfassende, also Magie wird erforscht, aber nicht im wissenschaftlichen Sinne ist Magie echt, sondern die Tricks der Magie. Und wie die Magier haben ja gewisse Tricks, wie sie das Publikum davon überzeugen, dass ein Zaubertrick besonders effektiv ist oder sie wollen einen besonderen Überraschungseffekt erzielen. Wir kennen ja die Standardtricks und da wurden, also da geht es jetzt um Performance-Tricks. Ne? Und da hat man ein paar interessante Sachen festgestellt. Zum Beispiel, wenn ein Mitglied des Publikums, wenn das an dem Zaubertrick teilnimmt, dann denken die Magier, dass das den Effekt des Tricks noch verstärken würde und halt die Leute mehr davon überzeugen würde, dass es halt mit rechten Dingen zugeht und dass es halt quasi schwieriger ist, die Leute zu täuschen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Leute, die ausgesucht wurden, den Zaubertrick dann gar nicht mehr richtig genießen können, weil sie einfach total verwirrt waren. Okay, was muss ich jetzt machen? Und deswegen den Trick gar nicht so richtig genießen können. Und auch, dass das Publikum das nicht unbedingt besser bewertet, wenn da ein Zuschauer dabei ist, sondern einfach der Magier soll einfach sein Ding machen. Finden die dann überraschender und magischer. Ne? Gibt es ja Kartentricks und da gibt es die Variante, dass man die Karten hinhält und sagt, hier, such dir eine Karte aus oder sag einfach eine beliebige Karte und dann wird die selber aus dem Deck gezogen oder jemand anders zieht die aus dem Deck. Und es ist immer besser, wenn die Zuschauer selber die Karte ziehen, weil dann fühlen sie sich viel mehr involviert und freier in ihrer Auswahl. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verliert der Trick tatsächlich an Wirkung. Und dann auch noch, wenn die Close-up-Magie, also wenn die Magie in der Hand von einem Zuschauer oder einem Publikumsteilnehmer stattfindet, dann ist der Effekt auch nicht viel stärker als bei anderen Magietricks. Und das sind halt überraschende Ergebnisse. Vielleicht werden die professionellen Magier diese Tricks jetzt anwenden und in ihren Shows. Ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr Magier seid, weil diese Tricks, die entweder bringen sie gar nichts oder sie gehen nach hinten los, was ich interessant finde. Ne? Also hier geht es um den psychologischen Effekt der Sense of Wonder, also die Überraschung und ne, dass man sich fragt, hoch, wie hat er das denn gemacht und so. Ne? Also das, was an Magie ja so interessant ist. Also bei der Sache mit dem Publikumskandidaten kann ich mir das schon vorstellen, weil ich glaube, zu viele Leute haben auch schon Sachen gesehen, wo dabei geschmut wurde halt, ne? Und das halt eben kein zufälliger Kandidat war. Ja, also bei den Publikumskandidaten ist es so, dass die anderen Publikumsteilnehmer, die sind davon nicht mehr überzeugt, als wenn das ein Assistent wäre oder so. Und die Person selber, die kriegt vom Magietrick meistens gar nichts mit, weil sie so aufgeregt ist, weil sie so durcheinander ist, weil sie ja auch darauf achten muss, mache ich gerade hier alles richtig und so. Ja, wenn man da jemanden zersägt oder so, ne, das kann ja auch traumatisch sein. Ja. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es gibt ja so ein paar Tricks, wo die Zuschauer dann aktiv, ne, was weiß ich, halt von einer Seite der Box in die andere Box und dann geht eine Tür zu oder irgendwie sowas. Das weiß ich jetzt nicht, wie es mit solchen Tricks ist. Aber, ja. Oder wenn die Freiheitsstatue verschwindet. Tja, also es wurden irgendwie 148 verschiedene Tricks und Methoden untersucht und das waren jetzt halt die drei Sachen, wo man wirklich sagen kann, okay, hier haben wir einen messbaren Effekt, der uns überrascht hat, weil alles andere funktioniert so wie erwartet. Ne, Magier sind ja auch Psychologen, die müssen ja psychologische Tricks anwenden und zwar nicht nur die Mentalisten. Ja. Ach ja, der Klaus. Uns Klaus ist von uns gegangen. Nein, nicht wirklich, aber... ich könnte auch gleich Konklave machen. Ja, der Herr Schwab, der hat ja das Forum gegründet und hat jetzt lange der Sache vorgestanden. Da ist jetzt die Frage, inwieweit kann das ohne ihn wirklich funktionieren? Wie gedacht? Wie ursprünglich gedacht? Und ja, man kann sich fragen, was ist da im Hintergrund passiert? Weil ihm werden ein paar Sachen vorgeworfen. Was ursprünglich gedacht? Ursprünglich? Ja. Naja, dass wir in den nächsten 10 Jahren alle an diese Batteriedinger kommen und dann die Maschinen die Erdoberfläche beherrschen, oder? War doch so. Nee, also ich meine, das World Economic Forum ist ja ein Forum, was er mit seinen persönlichen Beziehungen quasi ins Leben gerufen hat, dass halt die High Society sich überhaupt verpflichtet gefühlt hat, daran teilzunehmen. Und deswegen ist er ja ein sehr wichtiges Element von dieser Sache. Ob das Weltwirtschaftsforum ohne ihn jetzt wirklich als Person noch die Bedeutung in der Zukunft haben wird, die es in der Vergangenheit hatte, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, mir egal, ist zweifelhaft, weil der halt wirklich die zentrale Person da war. Und die Vorwürfe, die jetzt im Endeffekt ihn zu Fall gebracht haben sollen, sind halt ja Fauxpas und Ausnutzen von Spesensachen und solche Sachen, die halt gang und gäbe sind, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, oder einfach nur durch einen besseren Steuerberater einfach oder einen besseren Büromanager halt total umschifft worden wären. Und es ist einfach sehr interessant. Ja, es wird hier auch gesagt, Schwab riskiert sein Erbe. Er gründet den WEF im Jahr 1971. Ne, so lange läuft das halt schon. Gut, ich meine, er ist alt und irgendwann wird er vielleicht abtreten. Er hatte ja mal einen Nachfolger aufgebaut. Ich glaube, Thierry hieß der. Der hat ja auch mit dem zusammen ein Buch geschrieben, die vierte industrielle Revolution und den Great Reset. Ihr erinnert euch vielleicht. Ne? Und die hatten sich aber intellektuell zerstritten. So, und das hatte mich schon sehr überrascht, das hatte ich hier ja auch vorgestellt, dass er halt der Co-Autor von The Great Reset halt eher ein kritisches Buch über den WEF geschrieben hatte. Und ich hatte mir schon überlegt, ob das da irgendwie einen Führungskampf geben könnte. Ja, und jetzt soll der ehemalige Nestle-Chef halt der Nachfolger werden. Ich weiß jetzt nicht, ob der ähnlich gut vernetzt ist wie der Klaus Schwab. Und mich würden halt die wahren Gründe interessieren, warum der Klaus Schwab da abtritt. Weil, wie gesagt, wegen so ein paar Reiseskandalen von der Frau und ein paar Euro hier und da hinterzogen. Ja gut, aber so Sachen wie andere Leute, also was da im Raum steht, ist ja auch junge Mitarbeiter anzustiften, irgendwie Barabhebungen zu machen und sowas. Ja, die schicken ihre Assistenten los, um irgendwelche Sachen zu machen, ja. Ich glaube, das ist gang und gäbe. Also, ja, das ist ja noch schlimmer. Das ist einfach mein zynischer Blick auf die ganze Sache. Und deswegen ist es halt wichtig zu wissen, was passiert da jetzt. Ne? Also, es wurden ja in der Vergangenheit auch schon Vorwürfe gegen den erhoben und die sind alle versickert. Ne? Und ich meine, wir haben auch andere Kaliber, wo ganz andere Vorwürfe versickern. Ne? Denk mal an unsere Imperatorin, ne? Die Frau von der Leyen. So. Ja, gut, aber wenn die Organisation, die du selber gegründet hast, sich dazu gezwungen sieht, dich zu entmachten, dann könnte da halt vielleicht auch schon was dran sein. Weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, die Vorwürfe, die da im Raum stehen, rechtfertigen nicht das. Da ist irgendwas anderes passiert. Der Dewey sagt im Chat, dass der Herr Professor Rieck wohl gestern einen Beitrag gemacht hat, der dazu Einsicht gibt. Also wer sich für das Thema interessiert. Kann ich mal reingucken, weil wegen diesen Reisespesen, Abrechnungssachen und ja, da werden von irgendwelchen Konten Barabhebungen gemacht und dann wird das Geld nicht für irgendwelche Veranstaltungen genutzt, sondern versickert. Also ja, ich meine, solche Sachen passieren nun mal. Ne? Ja, aber wenn du halt die Speerspitze der neuen Bewegung sein willst, wo den Leuten nichts mehr gehört und sie trotzdem glücklich sind und dann aber zusammenraffst, was du kriegen kannst und irgendwie ein Haus bewohnst, das eigentlich dem Verein gehört, dass du dir Luxus sanieren lässt, das sind so die Vorwürfe, die auch im Raum stehen. Ja, auch wie gesagt, Dann. alles Sachen, die entweder üblich sind, dass sie gemacht werden, oder es gibt dann irgendwelche Sachen, die das rechtfertigen. Ja, also dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Häusern von irgendwelchen Stiftungen leben und da ganz wenig Miete zahlen oder irgendwie sowas. Also wie gesagt, das sind alles Sachen, die sind gang und gäbe. Die Vorwürfe sind alle hart und es ist eher so, man könnte das ja generell mal etwas stärker ahnden, solche Sachen. Ne, das wäre vielleicht ein Fazit, was man daraus ziehen könnte. Und Ja. ja, ich finde nicht, dass er deswegen zurückgetreten ist. Da ist irgendwas anderes passiert. Weil, wie gesagt, dass der Typ zurücktritt, das killt den. Tja, und hier eine Meldung, die natürlich gar nichts mit der vorigen Meldung zu tun hat. Also Bugburger, ne? Also You Will Eat the Bugs, das funktioniert noch nicht. Ne? Die hatten ja jetzt einen Anlauf gemacht mit den ganzen Insektenburgern und es ist einfach, die veganen Burger haben sich besser verkauft und deswegen klappt das einfach nicht so ganz. Aber es ist ja in der Futtermittelverordnung auch zugelassen, ne? Und deswegen sind die ganzen Hersteller, die halt teilweise auch schon Investitionen getätigt haben in menschliche Lebensmittel für Insektenproduktion. Und da wurden ja über verschiedene Fördermitteltöpfe der Europäischen Union, ja auch Start-up-Finanzierungen und vergünstigte Kredite an Unternehmen gegeben, die sowas gemacht haben. Ne? Also wenn du gesagt hast, hier, ich mache jetzt einen Insektenburger, dann hast du halt Fördermittel vom Staat dafür bekommen. Und viele von diesen Fördermitteln, die laufen über mehrere Jahre und Jahrzehnte tatsächlich. Und Unternehmen, die halt diese Fördermittel in Anspruch genommen haben, die haben jetzt halt Anträge gestellt, dass die halt quasi umsatteln können von Essen für Menschen auf Essen für Tiere, aber diese Fördergelder weiterhin behalten dürfen und weiterhin dafür bekommen. Weil Muss das deklariert werden, wenn das Tier, das ich esse, mit irgendeinem Insektenkram gefüttert wurde? wenn es als Futtermittel zugelassen ist, nein. Und es ist als Futtermittel zugelassen. Gewisse Insektenarten, ne? Das, Mehlwürmer, drei Larvensorten und noch aber irgendwie es sowas. bestehen ja große Gefahren, sagen einige Leute, was Allergien angeht und auch gerade was den Chitin. Anteil an den Insekten angeht und so, ist das nicht irgendwie Ja, dasselbe also im Grün, ich wenn sehe ich das Tiere Ganze. damit fütter, die andere dann essen sollen? Ich bin ja kein Befürworter, dass ihr Nee, Insekten. nee, nee, ich frage ja nur, was der Artikel so hergibt im Endeffekt. Also was die ganze Deklaration angeht, es ist ein Futtermittel. Es ist als Futtermittel zugelassen und deswegen nein. Ne, es gibt da andere Klassifikationen, sowas wie ja, wie viel essen die Freilandgras und so weiter und so fort. Ist der Scheiß Aber Bio-Zert? Sekunde mal, ihr seid hier gerade wieder auf dem falschen. Leute können euch gerade wieder nicht hören. Sekunde. Ist mir jetzt sofort aufgefallen, also geht wieder. Okay, kurze technische Pause. Ja, wie gesagt, ich hatte als letztes gefragt, ist das biozertifiziert? Also kann ich auch damit rechnen, dass das in meinem, wenn ich zum Metzger auf den Markt gehe und sage, ich kaufe heute mal von dem teuren Rind, lande ich dann am Ende auch bei insektengefütterten Tieren. Man weiß es nicht. Also es gibt Insekten-, Hunde- und Katzenfutter, was biozertifiziert ist. Also würde ich jetzt einfach mal Scheiße. sagen, ja. Sie wollen das unbedingt in unseren Kreislauf reindrücken und Sie Also ich schaffen es schließe jetzt auch. vom einen auf das andere. Ne, das könnte natürlich falsch sein, aber so genau weiß ich das jetzt nicht. Ich weiß nur, dass halt bestimmte Sachen als Futtermittel seit Jahren ja schon zugelassen sind. Ich hatte es ja auch immer wieder erwähnt. Und ich meine, ihr habt die Insektenburger ja bestimmt alle im Supermarkt rumliegen sehen. Echt? Nee. Ich gucke aber auch gar nicht bei den Sachen, die schon, wenn ich schon so eine grüne Verpackung im Regal sehe oder halt irgendwas, wo ich diese grünen Veganblätter sehe oder so, gucke ich gar nicht, was da liegt. Ich bin ja eh der Meinung, das gehört in ein Ghetto im Supermarkt, das Zeug, wo vorne extra dran steht, Achtung hier, vegane Ersatzprodukte, die so aussehen könnten, als würden sie das echte Produkt kaufen. Das wäre mir am liebsten. Ja, die Lebensmittelindustrie. Ja, die NGO-Industrie hat parastaatliche Strukturen ausgebildet. Ja, hier haben wir den Josef Franz Lindner im Cicero. Er möchte halt diesen Begriff parastaatliche Strukturen quasi etablieren, intellektuell gesehen, sage ich jetzt einfach mal, weil halt NGO ein feststehender Begriff ist und missbraucht wird. Und dann gibt es die Zivilgesellschaft, was ja auch, da sind wir unterschiedlicher Meinung, ein feststehender Begriff ist, aber auch missbraucht wird. Da, wo ich natürlich wieder der Meinung bin, dass natürlich missbraucht wird. Und ich will einfach mal so ein bisschen was hier raus vorlesen. Dann kann man sich da, wenn jetzt meine Notizen laden würden, wäre das gut. Aber eigentlich wird der Begriff Zivilgesellschaft ja genau so eingesetzt, wie er gedacht war. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Zum Kaputtmachen der Gesellschaft und Ersatz durch die Zivilgesellschaft. Ach ja, jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen was vorlesen, aber jetzt funktioniert mein Notizentool mal wieder nicht. Super, also das unterstrichene. Aber er sagt im Endeffekt, es gibt, er kritisiert zwei Formen von den NGOs und der Zivilgesellschaft, die gerade stattfinden. Anhand von Hass und Hetze und Desinformation nennt er die sogenannten Trusted Flagger. Die Trusted Flagger, die übernehmen halt im Endeffekt eine Position, die normalerweise der Staat machen sollte, ja. Aber im Gegensatz zu anderen staatlichen Akteuren, nichtstaatlichen Akteuren, die staatliche Aufgaben erfüllen, haben die einen rechtlichen Rahmen, der sehr unscharf ist. Ja, und deswegen ist es sehr kritisch zu sehen. Und das andere sind halt die NGOs, die halt in die öffentliche Meinungsbildung quasi eingreifen. Und deswegen. Moment mal, aber eigentlich greifen alle NGOs in die öffentliche Meinungsbildung ein. Entschuldigung, es ist halt als Verzeihung. Ich bin gerade wirklich ein Opfer meiner eigenen schlechten Vorbereitung, weil ich habe Notizen gemacht und ich finde es jetzt nicht. Und es ist ein sehr langer Text und ich wollte eigentlich Passagen daraus vorlesen. Aber es, im Endeffekt, er sagt, diese beiden Sachen werden deswegen nur gemacht, weil wir einen falschen Freiheitsbegriff haben. Und diesen Freiheitsbegriff, der kommt in einem anderen Artikel auch nochmal vor. Aber das Problem der staatlichen Steuerung der öffentlichen Meinungsbildung ist ein sehr großes Problem. In einer liberalen Demokratie findet Meinungsbildung im staatsfreien Raum statt, im Diskurs der Staatsbürger und innerhalb politischer und sonstiger Vereinigungen. Und diesen freien und offenen Prozess der Meinungsbildung darf der Staat eigentlich nicht verfälschen. Maßgeblich die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit, nicht der Staat selbst. So, das ist ein großes Problem, das halt quasi pseudo-parastaatliche Stellen gegründet werden und diese allerdings von den Parteien dann parteipolitisch missbraucht werden, wie wir es ja sehen. Es wird die politische Neutralitätspflicht des Staates wird halt unterlaufen, ja, und er hat den Lösungsvorschlag, es müsste ein plural zusammengesetztes Gremium eingerichtet werden, das darüber entscheidet, wer für eine Förderung erhält und dabei strikt auf die staatliche Meinungsneutralität zu achten hat. Ja, also so gesehen haben wir diese Gremien ja schon, die auch das genau machen sollen, nur es funktioniert ja nicht, was wir ja sehen. Also zudem ist ein Transparenzregister zu etablieren, in dem für jeden einsehbar ist, welche Organisation für welchen Zweck wie viele Mittel erhält und wie diese Organisation im politischen Raum verankert ist. Ja, es gibt ja sowas wie ein Lobbyregister, was teilweise sowas ja machen soll, aber wenn ihr euch an den Bericht des Europäischen Rechnungshofs erinnert, die haben überhaupt gar keine Ahnung, wo das Geld hingegangen ist, um es kurz zu fassen, ne? Weil einfach diese Transparenz und Register da überhaupt gar nicht bestehen, was halt wirklich ziemlich krass ist. Den NGOs ist es unbenommen, im Wahlkampf aktiv zu sein, zu Demonstrationen aufzurufen und hierbei auch politisch einseitig zu agieren. Einschränkungen sind jedoch zu fordern, wenn eine Organisation vom Staat Gelder erhält. Also quasi das, was wir ja auch immer sagen. Ne? Jeder kann ja machen, was er will, aber wenn er halt Steuergelder dafür bekommt, ist es was ganz anderes. Ja, Trusted Flagger wiederum, von der Bundesnetzagentur zugelassene vertrauenswürdige Hinweisgeber, wirken an einer genuin staatlichen Aufgabe mit, nämlich der Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet, insbesondere auf Social Media. Die Meldungen der Trusted Flagger an die Diensteanbieter entfalten selbst hoheitliche Wirkung, denn sie bewirken dort unmittelbar eine vorrangige Prüfungs- und gegebenenfalls Löschungspflicht hinsichtlich der gemeldeten Inhalte. Und die Trusted Flagger üben halt selbst parastaatlich hoheitliche Tätigkeit aus. ne, sind Beliehene vom Staat. Aber sie haben gar keine Qualifikation dafür, ne, weil Richter und also verschiedene Gerichte und verschiedene Juristen und verschiedene Gesetzgeber sich ja auch gar nicht drüber einig sind, was ist denn jetzt wirklich Hass und Hetze und was darf gelöscht werden und was nicht. Und die sollen das quasi als parastaatliche Behörde selbst entscheiden, obwohl die gar nicht die Kompetenz dazu haben. Ja, kennt ihr, haben wir ja auch schon alles gesagt. Ja, und ja, das kann ich euch dann nochmal als Leseempfehlung geben, Verzeihung. Ich muss jetzt mal gucken, dass meine anderen Notizen nicht auch alle weg sind. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ist nur so schwer zu beschreiben in seiner Gesamtheit, dass man das jemand erklären möchte, der das noch nie gehört hat davon. Ist das ein guter Text dafür, ja. Ist das schwer, um so zusammenzufassen, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also Meinungsbildung in der Demokratie, ja, ist ja wesentlich und sollte natürlich nicht vom Staat beeinflusst werden. Sie haben es ja entschuldigt unter anderem damit, dass sie eben gesagt haben, das soll ein Gegengewicht sein zu der Lobbyarbeit der Firmen und so weiter. Nur die NGOs sind ja dann auch teilweise von Firmen unterlaufen und so weiter, wie wir letzte Woche ja hatten hier. Ja, macht das Ganze ja auch nicht besser. Dann, im Gegenteil. Ja, also über NGOs haben wir jetzt viel berichtet, um die ganze Finanzierung. Und wie gesagt, es geht jetzt halt auch nochmal eine Welle wegen diesem Bericht des Europäischen Rechnungshofs, der halt wirklich katastrophal ist. Aber ja, gucken, ob sich irgendwas ändert, außer dass mehr Gelder freigegeben werden. Ja, und es gibt ja ein paar Länder in Europa, die und weltweit, die halt diese ganzen NGO-Sachen halt, ja, diese parastaatlichen Strukturen, dass es durch politische Akteure ausgenutzt wird, teilweise halt auch durch ausländische politische Akteure in anderen Ländern, was ja da wirklich der Fall ist, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Bis zu einem welchen Grad dürfen diese Leute halt agieren, ne? Und da macht es halt schon einen Unterschied, in welchen Ländern man sich auffällt. Ja, ich sag mal, irgendwelche ausländischen politischen NGOs, die in Russland und in der Ukraine agieren, sind natürlich, sollte man stärker darauf achten, als ich sag jetzt mal in politisch stabileren Ländern wie, Deutschland kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber halt anderen westlichen Ländern. Aber die Slowakei und Ungarn, auf Russland wird immer hingewiesen, die sagen halt, okay, wir müssen die Arbeit von diesen Nichtregierungsorganisationen einschränken, weil es halt nicht nur darum geht, dass private Spenden da Einfluss nehmen, sondern halt auch staatliche Spenden. Ne? Die Autorin sieht das Ganze hier ein bisschen schwierig. Also in der Slowakei wird halt im Endeffekt ein NGO-Gesetz gemacht. Und die Autorin sagt selber, angesichts der nun verabschiedeten Bestimmungen wirkt der Vorwurf, dass es eine russische Politik wäre, überzogen. Sie sehen vor allem Transparenzvorschriften für NGOs vor, die mehr als 35 Euro pro Jahr einnehmen. Personen oder Organisationen, die mehr als 5.000 Euro spenden, müssen namentlich genannt werden. Und einige scharfe Zähne in den ersten Entwürfen wurden im Gesetz gezogen, was Politiker der Regierungsparteien auch entsprechend beklagten. Also sie wollten noch ein bisschen schärfer darin vorgehen. Was sie halt zum Beispiel wollten, ist, wenn es halt internationale Akteure gibt, die in verschiedenen Ländern bei verschiedenen NGOs agieren, dass die dann halt quasi auch in ein Register geschrieben werden. So. Und da wurde dann wieder gesagt, okay, das hört sich an wie die ausländischen Agenten, die halt Russland halt in einem Register führt. Und die Amerikaner auch, aber bei denen ist es ja okay. Und verschiedene Länder versuchen da Gesetze zu machen. Also man kann das machen. Ne? Es wurden ja auch vorhin ein paar Vorschläge gemacht. Nur in Deutschland gibt es ja Gremien, die das eigentlich tun sollen und die erledigen ihre Arbeit nicht richtig. Das ist ja der eigentliche Skandal an der Sache. Ne? Es gibt ja an sich Gremien in Deutschland, die das überprüfen und überwachen sollten, dass sowas nicht passiert, aber es passiert trotzdem. Aber ich meine, sei du doch mal eine osteuropäische. Also die Politiker zugreifen, weil keiner was dagegen tut. Ja, ist doof, aber ja. Sei aber du doch mal eine osteuropäische Gesellschaft und sieh, wie jede Gesellschaft in Russlands Peripherie halt mit einer Farbrevolution oder ähnlichen Sachen destabilisiert worden ist. Natürlich möchtest du möglichst gute Werkzeuge haben, damit das deiner Gesellschaft nicht irgendwann auch passiert. Ungarn, Slowakei, die werden doch sowieso schon die ganze Zeit von der EU gegängelt und gedrängelt. Und ich meine, würde niemanden wundern, wenn ja, auf einmal in einem der Länder halt die irgendwelche Farbenleute auf die Straße gehen. In Osteuropa haben die halt auch noch ganz andere Erfahrungen mit solchen Sachen noch aus Zeit der Sowjetzeit, ja, und aus der Nach-Sowjetzeit. Und es ist ja auch nicht, ne, ich sag jetzt einfach mal, jeder, der Otpor kennt, ne, das ist ja ein das ist ja einer der Kerne von dieser ganzen zivilgesellschaftlichen Aktivisten internationalen Vernetztheit, ne, wie quasi Aktivisten aktiv gegen einen Staat vorgehen können, um die Regierung zu verändern. Das ist der Otpor-Aktivismus. Ja. Kommt ja auch aus Osteuropa. Ja, und es ist immer ein Mittel gewesen, was in der Politik da auch stattgefunden hat, aber halt eher innerstaatlich, und jetzt ist das Ganze einfach durch ganz viele internationale Vernetzungen halt schwierig geworden. Ja, und es ist, ich meine, denk mal an Afrika und wie die Kolonialstaaten früher halt in Afrika agiert haben. So, ne? Da hatten sie ungeschränkte Herrschaft, und wo sie die Herrschaft nicht mehr hatten, haben sie sich zurückgezogen und haben sich halt nur noch durch Soft Power quasi am Laufen gehalten, ne? Also durch Finanzmittel und andere Sachen und ne, die ganze Sache mit den ausländischen NGOs, das haben halt die Amerikaner zur Zeit des zum Kalten Krieg halt wirklich vorangetrieben. Ja. Ja, hier haben wir einen schönen kritischen Artikel, einen kritischen Kommentar zu den Verschärfungen der letzten Jahre, die wir gesehen haben. Mal gucken, ob meine Notizen hier funktionieren. Natürlich auch nicht. Egal, dann lese ich einfach mal ein bisschen vor. Verschärft wurden in den letzten Jahren die Beleidigungstatbestände, beispielsweise durch die Einführung der verhetzenden Beleidigung, die allgemeine Erhöhung von Strafrahmen und die Ausweitung des § 188 gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung auf die kommunale Ebene, ne? Also nicht nur Bundespolitiker, sondern alle Politiker. Und die Veränderung in ein relatives Antragsdelikt. Also das ist einfach leichter. Ne? Also dass halt auch staatliche Stellen selber aktiv werden müssen unter gewissen Umständen. Daneben wurde der Vorschrift der Volksverhetzung ein neuer Absatz verliehen, der unter bestimmten Voraussetzungen das Billigen, Leugnen oder gröbliche Verharmlosen völkerstrafrechtlicher Verbrechen erfasst. Halt neben dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Außerhalb des Strafgesetzbuches ist im Zusammenhang mit neuen Sanktionsbewährungen für Meinungsäußerungen an die Vorschrift des sogenannten Deadnamings zu denken. Mhm. Die ist im Selbstbestimmungsgesetz angesiedelt, nicht im Strafgesetzbuch, hat aber auch quasi die gleichen, ja, Folgen. Meinungsäußerungen, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche richten, können seit kurzem unter bestimmten Voraussetzungen sanktioniert werden. Zum Schutz Schwangerer, die sich in der Nähe einer Beratungsstelle oder einer Einrichtung aufhalten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Und die Perspektive, ne, im frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag von Union und SPD gibt es wohl Verschärfungen, die noch über das Eingriffsniveau der bisherigen Gesetzeslage hinausgehen. Koalitionäre wollen im Rahmen der Resilienzstärkung unserer Demokratie den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung nach § 130 regeln. Die Vorschrift soll zum Schuss vor Hass und Hetze weiter verschärft werden. Ja, kann das sein, dass eine mögliche Strafbarkeit teils von antisemitischer und extremistischer Hetze in geschlossenen Chatgruppen durch Amtsträger soll geprüft werden. Und es ist ein Verbot des Einsatzes von Bots und Fake-Accounts geplant, wenn diese zur Informationsmanipulation verwendet werden können. Ja. Bitte? Verzeihung, ich habe dich jetzt einfach überrollt. Was wolltest du? Ich habe mich gefragt, ob das sein kann, dass die Feministen irgendwie alles kriegen. Also diese Ansprache vor den angeblichen Kliniken, Abtreibungsdings und so. Das fordern die auch schon seit einer Weile. Aber eben, eigentlich ist es auch eine neuere Sache, weil sie vorher mal irgendwie wichtigere Sachen hatten, für die sie irgendwie sich eingesetzt haben. Aber sie kriegen einfach alles, kann das sein? Sie kriegen einfach alles, alles, egal was sie wollen. Sie kriegen einfach alles. Und sie kriegen auch demnächst ihr Jahr heißt Ja oder wie das heißt. Also. Wenn du dir überlegst, was da verboten wird, ne? Im Endeffekt wird es verboten, dass du sagst, hey, überleg dir doch nochmal, ob du dein ungeborenes Kind töten möchtest. Das ist verboten. Ich weiß ja nicht, was ist das auch dann so wie in England, dass man um eine Straßenecke nicht mehr beten darf oder so eine Scheiße. Weißt du? Das war doch die Geschichte von den Vans. Währenddessen schaue ich mir Videos von Demos in Hamburg an, wo Leute offen ein Kalifat fordern und da wird dann gesagt, ja, das muss eine Demokratie aushalten. Aber wenn jemand sagt, hey, bring doch bitte dein Kind nicht um, dein Ungeborenes, das ist, ja, wir haben echt ein gutes so moralisches System, habe ich langsam das Gefühl. Also es ist fast nichts mehr über davon, scheint mir. Ja. Sie sieht hier im Endeffekt das Phänomen der Diskursvulnerabilität, fand ich noch wichtig, gemeint ist eine besondere Verletzlichkeit im Gespräch. Worte können verletzen, nicht erst dann, wenn sie die Grenze zur strafbaren Beleidigung überschreiten. Diskursvulnerabilität ist nach meiner Einschätzung ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das gerade in den letzten Jahren erheblich um sich greift. Menschen zeigen zunehmend die Bereitschaft, die eigene Meinung moralisch so erheblich aufzuladen, dass sie mehr oder minder zu einem Teil der eigenen Persönlichkeit wird. Dies erschwert den sachlichen Diskurs, da Sachargumente als Angriff auf die eigene Person fehlgedeutet werden. Und wenn das dann halt Strafe wert ist, ist das natürlich schwierig. Ne? Und deswegen ist das eine Verkürzung der Meinungsfreiheit, das erschwert das demokratische Miteinander und fand ich einen interessanten... Das ist jetzt auch von einer Rechtsprofessorin aus Köln. Ja. Was für Kontexte so die Menschen verbinden mit dem, was man so sagt. Man möchte vielleicht einfach nur irgendwie sich zu einem bestimmten Thema äußern und dann wird man dann aufgrund des Themas dann schon mit anderen entsprechend in Verbindung gebracht und so weiter. Ich meine, du kennst es ja. Ne? Du sagst irgendwas für Männer, dann bist du rechts oder so. Also irgendwelche geistige Verbindungen, die nicht existiert, sondern existieren muss eben. Das finde ich schon schlimm genug im Diskurs, schon schädlich genug. Ja, die schleichende Rückkehr des Sozialismus. Ja, auch hier mal wieder wunderbar, dass meine Notizen nicht funktionieren. Aber eine absolute Leseempfehlung, in westlichen Ländern greift der Staat, also in vielen westlichen Demokratien vollzieht sich eine Entwicklung, die weitgehend unbemerkt geschieht und deshalb umso gefährlicher ist. Die schleichende Rückkehr des Sozialismus. Damit ist nicht die vollständige Verstaatlichung von Unternehmen und Fabrikanlagen gemeint, sondern der Gedanke, dass die völlige Gleichheit der Menschen erstrebenswerter sei als individuelle Freiheiten. Dass nur sie die Menschheit am Ende erlösen könne von der Mühsal ihres Daseins. Viele Menschen haben vergessen, was Freiheit wirklich bedeutet. Vor kurzem gab es eine Umfrage des liberalen Prometheus-Instituts. Es fragte junge Leute vor wenigen Tagen, wie sie dazu stehen. Die Freiheit war auf den ersten Blick besonders wichtig, aber was junge Leute unter Freiheit verstehen, hat damit nur bedingt etwas zu tun. Sie sahen darin vor allem die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, zum Beispiel zu reisen. Seltener hingegen die Abwesenheit von Zwang und Verantwortung für das eigene Handeln. Ja, mit anderen Worten, viele junge Menschen lehnen die Zumutungen der Freiheit ab. Sie wollen frei sein, aber nicht für ihre Entscheidung haften. Nun ist eine Freiheit ohne Haftung keine. Sie führt direkt in die Vormundschaft des Staates. Ja, es gibt kaum ein größeres Einfallstor für staatliche Eingriffe als einen weichen Freiheitsbegriff. Und immer mehr Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst, immer weniger arbeiten im verarbeitenden Gewerbe. Ja, ist ich nehme jetzt ein paar Sachen raus. Er bezieht sich hier auf Hayek und sagt, im Endeffekt, der Liberalismus wird zum Opfer seines eigenen Erfolgs. Zunächst entfaltet sich die Wirtschaft unter verlässlichen liberalen Rahmenbedingungen, das Wohlstandsniveau steigt, wenn auch für einige deutlich stärker als für andere. Doch infolge der uferlosen Ansprüche, die durch die bereits erreichte Verbesserung der materiellen Lage rechtfertigt schienen, kehren sich immer mehr Menschen vom Liberalismus ab. Nun geht es nur noch um die schnelle Befriedigung neuer Ansprüche. Also er sieht das ein Phänomen durch alle Gesellschaftsschichten. Es geht jetzt nicht nur um Linke, sondern auch um Konservative auch. Selbst bürgerliche Politiker sind irgendwann bereit, ins Steuer der Wirtschaft zu greifen. Zugleich geht das Wissen darüber verloren, wie gefährlich solche Eingriffe sind. Ne? Dann redet er über die Interventionsspirale, die wir hier in Deutschland haben. Ne? Energiepolitik, ich denke mal, sieht man, ne? Es muss immer mehr eingegriffen werden. Industriestrom und sowas. Und im Endeffekt, ja, dieser fehlende Freiheitsbegriff ist halt schwierig. Ja, die Gefahr für die Meinungsfreiheit geht nicht nur von Linken aus. Wer sich einem kollektivistischen Glauben hingibt, hält die Masse für verführbar. Mhm. Viele Konservative teilen diese Skepsis und das zu Recht. Ja, es ist nur ein kleiner Schritt, um Menschen für die vermeintlich gute Sache zu beeinflussen. Und das ist auch der Geist, der hinter einem Programm wie Demokratie leben steht, das die künftige deutsche Koalition auch fortführen will. Man fördert vermeintlich zivile Verantwortung, guten Staatsbürgern zu erziehen. So entsteht ein politisches Vorfeld, das der Regierung stets wohlgesinnt ist. Ja, der CDU ja nicht. Und da wird es halt interessant zu sein, was es da für Änderungen gibt in der nächsten Zeit, dass es denen halt auch ein bisschen angeglichener wird. Oder werden die Konservativen einfach komplett auf die grüne Linie getrimmt oder auf die sozialdemokratische Linie getrimmt. Ja, und er sieht im Endeffekt, der Sozialismus kehrt schleichend zurück, weil die Leute ihren Freiheitsbegriff vergessen haben. Ja. Ja, es wurde auch schon Freiheit teilweise diskreditiert und so, ne? Ja, wie gesagt, ist ja das vulgärer Freiheitsbegriff. Vulgärer Freiheitsbegriff. Das würden nur Leute fordern, die keine Ahnung, die Verantwortung nicht tragen wollten und so weiter. Ja, und es wird ja auch immer dann gleich davon ausgegangen, dass die Leute eh nur haben wollen, um andere zu beleidigen und denen irgendwie Drohungen und Dickpics zu schenken. Das ist ja ungefähr der Horizont, auf dem die Argumentation läuft. Ja, ja. Jetzt kommen meine Notizen auf einmal wieder. Du hast aber irgendwie ein Netzwerkproblem. Du bist ab und zu mal weg bei mir. Und du bist da rot. Oder bin ich das? Ich dachte auch, Du ist auch schon weg. Da ist er auch schon weg. Ich glaube, es hat ihn erwischt. Bang. Die Notizen sind da und der ist weg. Ja. Ja, schön. Aber ich meine, Morten Freidel hat nur erkannt, was die Weltraumaffen seit eigentlich fast 10 Jahren predigen. Vorsicht, der Sozialismus steht hinter der nächsten Ecke. Ja, das stimmt. Ja, mir war es immer noch rot angezeigt, obwohl ich ihn gerade so kurz zwischendurch mal ein bisschen gehört habe, aber ich fahre mal fort mit dem nächsten. Stichwort Freiheit. Der Volker Beck sagt, ich bin so alt, ich kann mich noch erinnern, da war die FDP noch Partei der Freiheit. Baum, Hirsch, Stadler. Baum, nix blieb, wie es ist. Religionsfreiheit ist Freiheit. Und wie kommt ihr darauf, das zu sagen? Weil Wolfgang Kubicki gesagt hat, die Grünen fordern, dass Polizistinnen in Berlin künftig im Dienst ein Kopftuch tragen dürfen. Frauen mit Kopftuch seien bislang von einem, in Anführungsstrichen, faktischen Berufsverbot betroffen. Typisch grün, progressiv im Klang, rückwärtsgewandt in der Wirkung. Das staatliche Gewaltmonopol sollte Das staatliche Gewaltmonopol sollte nicht unter dem Zeichen religiöser Symbolik durchgesetzt werden. Die Loyalität aller Polizeibeamten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sollte so stark sein, dass sie während der Dienstzeit auf das Tragen religiöser Symbole verzichten können. Wolfgang Kubicki. Ja, vollkommen normal, vollkommen vernünftig. Aber das ist ja gar keine Freiheit. Freiheit ist doch erst, wenn die Islamisten hier... Kennst du nicht Pfarrer Lehmann vom SEK? Die haben doch da, und den Rabbi sollen die auch haben, da habe ich gelesen. Klar, dass der Mann dann auch Begehrlichkeiten weg. Was hat das damit zu tun? Niemand ist von einem Berufsverbot betroffen, sondern du bist von der Weigerung betroffen, ein Stück Stoff abzulegen, junge Dame, die zur Polizei will. Das ist dein Problem. Ja. Du weigerst dich, das Stück Stoff abzulegen. Und da können wir dir leider nicht helfen. Das ist deine Entscheidung. Vor die Wahl gestellt, was dir wichtiger ist, sagst du, das ist mir wichtiger. Genau. Und damit schließt du dich selber aus davon. Du diskriminierst genauso wenig würde ein christlicher Polizist geduldet, der mit einer Mitra auf dem Kopf Dienst machen will. Das wird auch nicht gehen. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man darauf kommt. Die Uniforms gerade das verglichen mit jemandem, der das Kriegsdienst verweigert und dann ein Berufssoldat werden möchte. Wie ist das eigentlich in islamischen Ländern? Sind da Frauen verschleierte Polizistinnen im Großteil der islamischen? Ich meine, glaube in Indonesien habe ich das gesehen. Eigenen Leuten gegenüber, ne? Also ja, aber da, das ist ja auch bekannt und bewusst und das wird ja auch immer viel geleugnet, dass halt die Haupttreiber von dieser ganzen Verschleierungspolitik die anderen Frauen sind und nicht irgendwelche Männer. Dass die da ja ihre Geschlechtsgenossinnen mobben bis zum Abwinken. Und dass auch dieses ganze Moralitäts, Gesülz da größtenteils von anderen Frauen denen aufgezwungen wird und nicht von irgendwelchen Männern. Das ist ja auch mal in diesem ganzen, ist ja alles nur Patriarchat und bla bla, geht das immer verloren, dass das ja ganz viel von diesen Leuten ausgeht. Oder man erinnere an diese berühmte Ansprache von diesem ägyptischen Staatspräsidenten, wo er irgendwie meint, so, ja, hier die Muslimschwestern, die sagen mir irgendwie, ich soll hier mal ein Verschleierungsgebot irgendwie einführen, und dann sind sie alle am Lachen. Ja, aber der Beck ist ja noch dazu halt, sieht man ja auch in seinem Namen oben mit der israelischen Flagge und der gelben Schleife, dass er ein absoluter Israel-Bäcker ist. Ja, er ist ein Vorsitzender von der deutsch-israelischen Gemeinschaft, Gesellschaft. Und wie kann man denn dann so blind dafür sein, dass halt Polizistinnen im Kopftuch ein weiterer Schritt wären, dass wir hier einen Libanon kriegen? Wie kann man denn so blind sein? Oder er muss sich halt so stellen nach außen, weil das von ihm verlangt wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der weil ist einfach so. Die Partei sagt hier, er ist ja auch, das ist die Linie. Er ist ja auch bekannt dafür, dass, also habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass er da damals, als es um diese Beschneidungsgeschichte ging im Bundestag, den Leuten gesagt hat, sie sollen ins Alte Testament reingucken. Aber könnte ich dann nicht einfach auch sagen, wenn jetzt so eine Frau bei mir an die Tür kommt und sagt, Herr Marsaffe, wir sind sicher, dass Sie irgendwas gepostet haben, sage ich, nee, von Ihnen möchte ich nicht behandelt werden, weil Sie sind befangen, Sie sehen mich als Ungläubigen, gehen Sie bitte weg. Habe ich das Recht dann als Bürger wenigstens zu sagen, diese Religion sieht mich als Menschen zweiter Klasse und deswegen möchte ich von jemandem, der mich nicht als Mensch zweiter Klasse sieht, bedient werden. Nee, fertig aus. Widerstand gegen Staatsgewalt, das Waffe wert. Komisch. Beleidigung von Polizisten. Dann möchte ich den Polizisten mit der Mitra als zweiten zum Ausgleich. Ja. Dann sollen die zu zweit kommen. Ja, also wie gesagt, er hier, der homosexuell lebende Typ, sagt den Leuten, sie sollen ins Alte Testament reinschauen. Und sich da ihre Ideen erholen. Danke, also, Volker. Oh ja, das war auch ein richtig dummer Tweet. Genau, aber da merkt man mal wieder, wie diese Leute denken. In Deutschland wird viel über irreguläre Migration diskutiert. Nein, Frau Schajani, kann ich indirekt sagen, irreguläre Migration ist eine Erfindung von Leuten wie Ihnen, um den Leuten zu sagen, so ja, illegal, kein Mensch ist illegal, tralala, ist doch nur irregulär und wir müssen es nur einfach regulär machen und das ist doch dann schön, da sind sie im eigenen Strohmann aufgesessen, weil warum kommen die Leute nicht mit Visa legal im Flieger, mit dem Aufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan gibt es genau das, legale Zugänge. Ja, das ist ja alles, was die Leute gefordert haben, ne? Und das ist überhaupt kein Strohmann mit unserem irregulär. Wir haben alle nur gesagt, es ist uns doch egal, was es für Leute sind. Wir regen uns ja nur darüber auf, dass sie nicht im Flieger mit Visum kommen. Nur das haben wir alle gesagt. Alter Schwede, ey. Also, ich weiß nicht. Ich habe das gelesen. In meinem Kopf hat jemand gesagt, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. So kommt das doch im Volk an. Ha! Warum redet ihr denn darüber, dass die illegal sind? Wir möchten die doch nur legal reinlassen. Das ist unsere beste Idee. Ja, eben, die sind halt ihrem eigenen verfickten Strohmann hier auf den Leim gegangen. Das ist alles, was man hier sieht. Als ob irgendwer gesagt hätte, ja, das, was ihr meint, warum kommen die Leute nicht mit Visa legal im Flieger? Nee, das fragen sich die Leute nicht. Die Leute fragen sich, warum kommen diese Leute überhaupt hierher? Von so weit weg auf Schutz. Wie viele wollt ihr noch hierher schicken? Das fragen sich die Leute. Wann hört ihr endlich damit auf? Hast du mal mitgekriegt, was so los war am Karneval, Isabel? Wie viele Sachen abgesagt werden mussten? Wie viele Veranstaltungen insgesamt im ganzen Jahr nicht stattfinden? Weil die Leute die Sicherheitskosten für die Scheiße nicht mehr stemmen können? Isabel? In Deutschland wird viel über Migration diskutiert, ja. Gott, oh Gott. Nee, es wird nur, meistens kommen Leute wie du und kippen den Leuten einseitigen Unsinn in den Kopf. Haben wir noch was über den blauen Anzug heute eigentlich? Blauer Anzug? Das wichtigste Thema die Woche auf jeden Fall. Ich finde es so großartig. Ich habe gerade eben beim Kaffee mit jemandem drüber gestritten. Wer auch so, oh, der Trump, der hat den blauen Anzug an auf der Papstbeerdigung. Das quatscht doch noch jemand nach, das ist hart, ja. Und wenn du halt einmal guckst, unter den Leuten die blauen Anzüge an. Und die Presse hat auch immer ein schönes Bild gefunden, wo nur schwarze Anzüge um ihn rum waren. Und dann guckst du, und dann hatte Prinz William einen blauen Anzug an, der Guterres von der UNO hatte einen blauen Anzug an, der Obermogu von Luxemburg hatte einen blauen Anzug an, diverse Leute hatten blaue Anzüge an. Aber die Presse geht hin und sagt, guck mal, ich mache einen Bildausschnitt, so, hier, guck, da sind nur schwarze Anzüge um ihn rum. Ja, geil, geil, so müssen wir es machen. Und macht ein Fass auf. Ja. Ah, unsere Medien sind wirklich von der letzte Laden. Sind ohne entsprechendes, wie man sagen, entsprechende Kondolenzen aufgetaucht, ohne das entsprechende schwarze Tuch, das man ihnen normalerweise vorschreibt, was da eigentlich vorgeschrieben ist. Die von der Leyen und noch nicht, ich weiß gar nicht, auch eine Deutsche, meine ich. Die haben sich wirklich nicht dran gehalten. Ja, ganz schlimm, das Thema der Woche, wie gesagt, blauer Anzug. Ich auch. Ja, so einfach. Aber, ja. So einfach zu entkräften, wenn man einmal ein bisschen hinter die Kulissen von der Maschine guckt. Aber jetzt lernen wir hier, was wirklich die Probleme sind. Nämlich Volk in Angst, wie mit Verbrechen Politik gemacht wird. Geht es hier auf Verstöße gegen das Ausländerrecht? Solche Taten verzerren die Gesamtstatistik, weil sie kein Deutscher begehen kann. Wir sind doch gar nicht da drin. Was aber ist mit Gewalttaten? Das ist übrigens schon mal die erste Lüge. Deutsche können diese Taten schon begehen, indem sie es halt eben vorantreiben. Also ermöglichen. Insofern können sie es auch begehen. Naja, und ich kann doch auch jederzeit nach Belgien gehen und da illegal einreisen und dann da Asyl beantragen oder irgendeinen Scheiß machen. Wenn ich das will, kann ich auch solche Taten begehen. Ich gehe aber nicht in irgendwelche Länder ja, und squatte da auf Kosten der Leute. Ich muss aber auch in die belgische Statistik dann. Außerdem, diese Sachen vergleicht ja auch niemand miteinander. Genau. Das ist ja auch schon wieder ein Strohmann. Ja. Dass sie irgendwie meinen würden, die Leute würden da reingucken und sagen, gut, das sind einfach irgendwelche Straftaten und guck mal da, Ausländer. Und deswegen ist das hier ganz gefährlich mit den Ausländern. Ja, bei den Pressemeldungen lassen sie doch immer, schreiben sie doch auch extra dabei, lassen sie doch diese Taten extra weg, die nur Ausländer begehen können. Ja, also eben. Einwanderungsbedingten. Ne? Mhm. Und das ist ja auch nicht ganz richtig, dass nur die begehen können, aber dass es natürlich klar ist, dass ja halt fast nur von denen begangen wird, ist ja auch klar. Aber es ist halt auch trotzdem nicht richtig, es ist halt schon wichtig, dass auch das schon wieder Quatsch ist, was sie hier sagen, dass es nicht möglich wäre, die zu begehen. Das ist schon möglich. Dadurch, dass man da halt eben da ja. Unterstützung leistet. Auch, ja. Mhm. Wir hatten definitiv noch kein schwerwiegendes Delikt hier in Sigmaringen, also bei dem ein Sigmaringer Bürger betroffen gewesen wäre. Wer sind die Opfer der Straftaten? Also wenn wir um Körperverletzungsdelikte reden oder um Raubdelikte, werden die meisten Delikte untereinander begangen. Also untereinander, denn die Flüchtlinge untereinander sind davon betroffen. Ja. Na dann ist es ja gar kein Problem. Alter Schwede, ey. Offen, weil die nicht zur Bevölkerung zählen, oder wie? Ja, und vor allen Dingen, was ist das auch für ein Argument jetzt? Jetzt sind hier die bösen Rechten entkräftet, oder was? Die beklauen sich ja noch untereinander. Du musst ja noch den Text vom Tweet jetzt an der Stelle eigentlich vorlesen. Ja. Der WDR-Doku Volk in Angst wird behauptet, es gebe in Sigmaringen keine schweren Gewalttaten durch Flüchtlinge an der Bevölkerung. Mitte April wurde eine 37-Jährige in Sigmaringen von einem minderjährigen unbegleiteten Flüchtling krankenhausreif geprügelt. Hallo Georg. Winke, winke, die Realität hat dir was mitgeteilt. Genau. Realität hat mir doch auf den Fuß getreten. Ist schon scheiße. Ne? Da hast du gerade Sigmaringen als Beispiel ausgewählt. Hast du endlich was gefunden, wo du sagen kannst, okay, der Bürgermeister in Sigmaringen, ich habe gerade mit ihm gesprochen, er sagt, er ist hier weiße Weste. Ja, Mitte April, das war ja gerade erst wahrscheinlich. Ja, eben. Darauf berufen, dass sie das ja vorher aufgenommen haben. Ja, so. Und? Ist trotzdem ein Schlag von der Realität links und rechts. Eine gewisse Ohrfeigigkeit spüre ich hier von der Realität. Weil man sich halt extra was rausgesucht hat, wo man das sagen kann. Komm doch mal nach Gießen. Geh doch mal nach Essen. Geh doch mal nach, was weiß ich, Stuttgart. und guck mal da, Georg. Nee, das machst du nicht. Du suchst dir Sigmaringen raus. Aus welchem Grund denn? Erklär mir das doch mal, warum du dir Sigmaringen rausgesucht hast. Hab ja, da lang gesucht, ha? Georg, du und die Redaktion. Wie mit Verbrechen Politik gemacht wird, was er nur macht. Ich sag nur Gewalt gegen Frauenkrempel. Oder, ich meine, und selbst da, ihr schwurbelt ja auch rum, dass die Ausländer dann, wenn die da kriminell werden, dass das dann auch die Schuld von der reprofilenden Polizei und von jedem anderen irgendwie ist. Da macht ihr auch Politik damit. Also. Ja, ist ja auch immer das Gleiche. Wenn es ein ausländischer Täter ist, heißt bloß keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und hier war heute eine Demo in der Stadt, wo sie gerufen haben, alle Polizisten sind Faschisten und Lorenz. Ja, und genau, das ist das nächste Ding, da kommen wir auch gleich. Da wird dann verallgemeinert, jeder Polizist ist ein Faschist, aber die Leute mit den Messern, da dürfen wir auf keinen Fall verallgemeinern. Sonst sind wir selber Faschisten. Ha, Schachmatt. Boah, ey, wie mich das ankotzt alles. Das ist jetzt die Antwort auf die Klar-Dokumentation wahrscheinlich. Schnell nochmal wieder ein bisschen den Leuten Sand in die Augen streuen. Ja, gut möglich, dass er sich das selber... Die Frau in Sigmaringen tröstet das sicher, dass bis zu ihrem Schicksal da niemand... Nur unwichtige wurde. Leute wie andere Schutzsuchende oder wie... Also das ist ja wirklich, ich habe mir das vorher auch gar nicht angeguckt, diesen Ausschnitt. Ich habe einfach nur gewusst, das muss sowieso mit rein. Aber was ist das für eine Entschuldigung? So von wegen so, ja, stellt euch doch nicht so an, ihr scheiß rechten Idioten. Das waren doch nur die unwichtigen Leute hier, die waren doch nur beklaut. Oder wie soll ich das jetzt verstehen oder was? Und der Masel 38 sagt gerade im Chat, dass das eine Slowakin war. Da kann der Georg dann sagen, seht ihr, war wieder keine Deutschen betroffen. Ja, ohne Witz, das wird er wahrscheinlich wirklich so sagen. Das wird er wahrscheinlich sagen, ja. Aber Alter, ja gut, den Leuten kann man halt nicht helfen, weil wenn der Kool-Aid-Mann durch die Wand kommt und ihnen das Kool-Aid reicht, dann trinken die es. Die fragen gar nicht, welche Sorte. Ja, es ist halt, wie man es dreht, ist es halt immer, passt es halt in deren Weltbild, ne? Also entweder die Leute, entweder Deutsche begehen ja auch Verbrechen, oder halt eben, ach ja, das wird ja untereinander begangen, als ob das irgendjemand gesagt hätte, dass die, ich meine, das ist ja auch bei diesen ganzen, aber hier, wenn wieder irgendwelche Statistiken über angesteckte Flüchtlingsheime oder so, da wollte das dann wieder nicht wahrhaben, dass sie das selber anstecken. Ne, da müssen es irgendwelche Rechten gewesen sein. Ja, in der Tat. Und bei diesen Sachen heißt es dann so, ja, Achselzucken. Die beklauen sich ja nur selber. Was beschwert euch überhaupt? Also. Der ist doch wie bei den Männern, ne? Wo es immer heißt, ja, Männer sind zwar mehr betroffen von Kriminalität und Gewalt, aber hauptsächlich auch von Männern. Ne? So, wenn das nicht eine Rolle spielen würde. Jordanien. Ja, und in Jordanien verbietet man jetzt die Muslimbruderschaft. Könnte man ja auch sagen, so, ja, warum verbieten die denn? Die sind doch selber Muslime. Was ist das denn? Achso, sind ja selber Muslime? Ich wollte gerade fragen, ob das Christen sind, die da jetzt... Nee, Jordanien sind nicht selber, sind Muslime, ja. Aber das ist ja in vielen von diesen Ländern so. In Ägypten und so haben sie auch ganz lange damit gehadert, diese Leute da klein zu kriegen. Ja, wobei sie in Ägypten das ja nicht wirklich geschafft haben, die klein zu kriegen, außer durch eine Militärdiktatur, ne? Ja, eben, wortwörtlich, weil diese Leute sind halt eben eine Riesenkraft. Und betreiben ihren Kram da mit einigem Erfolg. Und gut, Jordanien ist ja die Haschimiten-Regentschaft. Eigentlich ist ja der Haschimitenkönig eine sehr wichtige Figur im Islam. Aber das ist ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen gespalten da. Ja, also die Muslimbruderschaft, die vertritt ja auch gewisse Strömungen vom Islam. Und gerade Jordanien versucht unter anderem wegen seiner Nähe zu Israel, auch diplomatischen Nähe teilweise, doch ein bisschen diplomatisch und neutral zu sein. Und deswegen die Muslimbruderschaft werden halt von vielen Regimen weltweit auch akzeptiert, weil die zwar radikal sind, aber jetzt nicht so wie ISIS oder so unterwegs sind. Die sind halt eher langfristige Wurzeln schlagen und sowas. Ja, und das wird halt von vielen Regimen weltweit halt auch toleriert. Aber es gab in Jordanien. Es gab in Jordanien auch Terroranschläge und Feuergefechte mit radikalen Muslimen. Also so das machen die nämlich ist auch. Es nicht. Ja, ich will die jetzt haben halt unterschiedliche Flügel. Und es wird ja auch immer wieder schön dann, na, also hatte ich ja schon ein paar Mal von erzählt, das wunderbare Buch hier von der Cynthia Farahat, Secret Apparatus, wo es ja um diese ganze Muslimbruderschaft geht und deren Vorgehensweise. Und das passt da auf jeden Fall rein. Und ja, aber jegliche Aktivität der Muslimbruderschaft wird ab sofort als illegal betrachtet, ist doch mal eine Aussage. Ja, Verbote sind immer so das letzte Mittel, aber klar, wenn es nicht anders geht, dann macht man das eben so, ne? Ja gut, ich meine, die haben den Libanon direkt vor der Tür. Die sehen, was passiert, wenn starke islamistische Kräfte ein Land komplett destabilisieren und zu einem Shitroll machen. In der Tat. Eine neue Farbe. Holo. Holo klingt wie ein durchsichtig, aber gut. Ja, Wissenschaftler haben ein bisschen rumexperimentiert und haben es im Endeffekt geschafft, dass das menschliche Auge eine neue Farbe sieht. Olo. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht die Farbe Olo aus? Ja, das kann man ja natürlich nicht irgendwie zeigen, weil es halt eigentlich eine Farbe ist, die das normale menschliche Auge nicht sehen kann. Kann das in RGB-Ausdrücken oder so? Ja, und im Endeffekt ist es eine Lichtstimulation von der Retina und das hat halt mehrere Effekte. Einerseits gibt es die Möglichkeit, mit diesem Farbspektrum die Retina besser zu untersuchen auf eventuelle Krankheiten oder Deformationen und sowas. Aber es bietet gleichzeitig halt auch die Möglichkeit, auf die Retina Sachen zu projizieren. So, das ist jetzt noch in den ganz, ganz, ganz kleinen Anfangsstadien. Es gibt da verschiedene Methoden, wie das technisch machbar ist, irgendwas halt direkt aufs Auge zu projizieren. Stellt euch vor, was weiß ich, halt wie ein VR-Headset, nur dass es halt direkt ich aufs Auge projiziert. Ich wollte gerade sagen, die nächsten VR-Brillen werden wild. Ja, und aber gut, das ist jetzt eine andere Methode, die sowas auch theoretisch möglich machen könnte, aber das steckt dann noch in den Schuhen, Anfangsschuhen. Und die Farbe, ja, es ist halt sehr interessant. Ja, also da gibt es auch sehr viele Details, wie die Fotorezeptoren mit irgendwelchen, wenn da das Licht in gewisse geometrische Formen gebracht wird, dass die Retina halt das Licht halt wahrnehmen kann, obwohl es normalerweise außerhalb des wahrnehmbaren Farbspektrums ist. Ja, und ja, wie gesagt, es ist schon ganz interessant, ne? Also und es geht natürlich wie immer um neue Methodiken und effizienter und weniger Energiekosten. Und also im Sinne von, wenn man irgendwas auf die Augen projizieren, das wäre technisch jetzt vielleicht schon möglich, aber dann müsste man irgendwie einen ganzen Rucksack mit rumschleppen und das ist ja nicht praktikabel, sowas im Alltag. Ja, wenn ich überlege, wie oft ich einen Rucksack mit mir rumtrage. Wenn ich dafür eine neue Farbe sehen würde. Ja, ja. Ah ja, und es wäre möglich, da eine mögliche Behandlungsart wäre auch, wenn halt bei bestimmten Augenkrankheiten kann man nicht mehr bestimmte Farben sehen. Ne, also, beziehungsweise man kann gar nichts mehr sehen. Und es wurde beschrieben, man könnte für blinde Personen eine Art schattenhaftes, also stellt euch das vor wie so ein Wärmekamerabild, sage ich jetzt mal. Ja, dass sie halt dann nicht mehr sehen, wie es wirklich aussieht, aber halt trotzdem was sehen können. Nur Predator-Style. Ja, ich musste da an Jordi LaForge denken mit seinem Ding. Ich an den Predator. Alle ja, Polizisten, den Lorenz. Und ich habe die neue Farbe hier mit reingenommen, weil es ja hier um Weiß und so geht. Ja, das ist hier von Bell Tower und hat für einiges Entsetzen gesorgt, weil man im Endeffekt so einen komischen Polizeiforscher drin hat, der amerikanische Verhältnisse in Deutschland sieht. Amerikanische Verhältnisse. Ich finde eher, die Verhältnisse sind pakistanisch vielleicht, wenn man die unbedingt beschreiben will mit einem Land. Und dann kommt natürlich der Amjahid hier zu Wort, weil der natürlich auch sehr relevant ist, sich ja mit Polizeigewalt auskennt. Was auch geil ist, von denen soll ein Messer dabei gehabt haben, bla bla bla. Und dann hier ganz am Ende, Anmerkung der Redaktion, 25.04. Donnerstag nahm mit der veröffentlichten Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung, wonach bei dem getöteten ein Messer sichergestellt wurde. Ja, aber da bist du ja auch von hinten dran, weil die Linke kopt ja jetzt, dass das angeblich in seiner Tasche war. Was hier auch nicht drin steht, ist, dass wohl inzwischen auch ein Vorstrafenregister bekannt ist. Ich fand das Beste zu dem Thema war jemand, der so eine Skala hatte von Fuck Around and Find Out und da war ziemlich weit oben halt Polizisten, die einen verfolgen mit Pfefferspray vollsprühen. Weil ich bin der Polizist. Ja, ich und mein Kumpel rennen dem Trottel hinterher. Wir wissen, der hat ein Messer. Wir kommen in die Nähe, der zieht das Pfefferspray, fängt an zu sprühen und ich weiß genau, entweder ich tue jetzt was oder eventuell tue ich dann nichts mehr, wenn der erfolgreich ist. Weil ich dann nichts mehr sehe. Ja, aber ich meine, fuck around and find out. Niemand irgendwie zwingt Leute dazu, gewalttätig zu werden. Ich habe langsam auch lang, also wir dürfen als Gesellschaft nicht mehr so viel Toleranz für Gewalt haben. Wir müssen irgendwie zurück dahin kommen, wo Gewalt eine Ultima Ratio ist, die der Staat einsetzt, im Zweifelsfall, was ich auch nicht gut finde. Aber dieses Alltägliche, das muss aufhören, und zwar indem wir Gewalt viel härter sanktionieren. Und zwar wirklich dadurch, dass diese Leute dann gesichert in der Gitter wandern für eine gesicherte Zeit und nicht dieses Shishi und Lala. Wer zum zweiten Mal irgendwie Körperverletzung verübt, der weiß, was passiert. Was ist denn da passiert? Hat er da irgendwas gemacht oder was? Oder ist er weggelaufen? Ja, er soll in eine Disco versucht haben, reinzukommen und dann soll er irgendwelche Leute, als das nicht geklappt hat, mit Messer bedroht haben. Mhm. Und da wohl auch schon Pfefferspray gesprüht haben. Ja, und dann ist er da irgendwie geflohen und hat dann Polizisten mit einem Pfefferspray besprüht und die haben ihm dann irgendwie dreimal in den Rücken geschossen. Und das wundert die Leute hier natürlich, dieses in den Rücken schießen. Und der Witz an der Sache ist ja, das wird ja jetzt auch ermittelt halt. Also diese Leute, diese Polizeileute, es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie jetzt irgendwie gesagt haben so, ja, unsere Polizei macht auf jeden Fall nichts falsch und wenn hier irgendwer hier erschossen wird, was ja in Deutschland jeden Tag vorkommt, was vollkommener Quatsch ist. In Deutschland wird so gut wie gar nichts erschossen. Und diese amerikanischen Verhältnisse, es wird ja in Amerika immer dieses Beispiel gebracht, dass irgendwie in Amerika alle möglichen Leute immer mit Kugeln da durchsiebt werden und dann in der deutschen Polizei im Vergleich dazu irgendwie die meisten Schüsse, da irgendwie im Jahr 10 Schüsse abgegeben werden und von den 10 Schüssen sind 9 in die Luft, um halt irgendwie eine Drohung aufzubauen, dass man jetzt schießen könnte. Und einer halt geht in die Person dann irgendwie rein. Das wird ja so, wird das ja gemacht. Wir sind von amerikanischen Verhältnissen, sind wir hier entfernt, also wirklich nicht von Amerika nach Deutschland, sind wir hier irgendwie von Amerika bis zur Sonne sind wir davon entfernt, von amerikanischen Verhältnissen, sagt ein Polizeiforscher. Ist ja metaphorisch nur für die Ideologie, sozusagen. Aber ja, natürlich ist das falsch. Und dann behaupten sie natürlich auch wieder, dass irgendwie die Schwarzen irgendwie eine größere Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie zu sterben, wenn sie von der Polizei da irgendwie kontrolliert werden. Und das halte ich auch für Quatsch. Also das ist sicherlich der Fall, weil die häufiger kontrolliert werden. Aber ich meine da auch mal eine Statistik gesehen zu haben, dass jetzt vom Prozentualen her da eher die helllhäutigen Leute da umgebracht werden. Und es gibt ja auch diese ganzen George Floyd-ähnlichen Dinge, wo jetzt die Opfer eine helle Hautfarbe hatten und wo kein Hahn danach kräht. Ja, also, und nur weil du es schon gesagt hast, nur die Zahlen. Amerika, 1170 Menschen 2024, 2023 in Deutschland 9. Durch Schusswaffengewalt zu Tode. Durch Menschen, durch Polizeischüsse gestorben. Ach, durch Polizei. Ja, und früher war das noch viel, viel weniger. Und 2022 waren es 11. Es wird ja kolportiert, dass mehrere Kugeln ihn im Rücken getroffen haben. Und natürlich, ja, das muss untersucht werden. Und das wird ja. Und das wird ja auch untersucht. Eben, das ist ja das. Man, aber die stellen sich hier auf den Kirchplatz und brüllen, alle Polizisten sind Faschisten. Ja. Obwohl er, obwohl sie eigentlich eins der besten Systeme, in einem der besten Systeme auf der Welt leben, was Polizeigewalt angeht, ja, und was Transparenz angeht. Nur, ja, wenn man ein solches System, das halt immer gut funktioniert hat, solange es nur wenige Ausreißer in die extreme Gewalt gab, ja, das kann man halt nicht anwenden, wenn man auf einmal eine Bevölkerung hat, die halt immer öfter auch mit Waffen, also in dem Fall halt ein Messer oder Ähnlichem in Auseinandersetzung geht. Das ist nicht kompatibel. Ja, die gleichen Leute wollen ja auch diese Willkür eigentlich haben, nur halt gegen ihre Feinde. Ja. Also ihre schöne linke Diktatur des Proletariats, das hatten wir letzte Woche erst, dass da die Leute ja über den Haufen geschossen gehören und so. Ja, stell dir vor, der wäre Aktivist bei der jungen Alternative gewesen. Dann würden sie alle sagen, ja, endlich hat es mal einen Rechten erwischt und hey, Polizei und so, super. Kann ja auch mal ausrasten. Ich habe jetzt gerade gesehen, tatsächlich 2024 22 Todesschüsse von Polizisten, aber im Vergleich dazu 53 versuchte und vollendete Tötungsdelikte an Polizisten. Also Mordversuche und voll, ne, so. Nur einfach so. Eine Zahl, ja, kann ja sein, dass man Polizisten mal falsch liegt, aber deswegen muss man nicht gleich alle über einen Kamm scheren. Ne? Das ist schon richtig. Also ich erinnere mich da an die Riga und an die Folklore-Veranstaltung, wo irgendwelche Sachen vom Dach geschmissen wurden und so. Ne? Ja, das ist da. Oder die Fallen, die in dem Haus angeblich eingebaut waren, ja, und Polizisten irgendwie. So, das ist Folklore. Das ist Berlin. Das gehört dazu. Ja? Das ist Lokalkolorit bei uns im Kiez. Ja, super. Ja, 2520 Fälle von gefährlicher, schwerer Körperverletzung und 38.210 tätliche Angriffe ohne Widerstand gegen Beihaftung. Und ja, ich glaube, die Polizisten, die sind ein bisschen verunsichert, auch durch die Berichterstattung, aber auch durch die internen Sachen. Ich meine, da sind ja in letzter Zeit auch ein paar Polizisten unglückliche Sachen passiert. Und wenn das wirklich die Situation so war, die haben Meldung bekommen, aha, da ist einer mit dem Messer, der rennt weg und dann rennt er den in die Arme und dann schützt der eine Polizist den anderen, weil er halt denkt, okay, ich weiß, er hat ein Messer in der Tasche, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich in dem Fall so ist. Ich denke mal, wenn die Polizisten vorher wussten, aha, der wird gesucht, der hat ein Messer, dann ist die Reaktion, auch wenn es 4 Schüsse waren, okay, kann man irgendwie nachvollziehen, aufgrund von gegenseitigem Schutz der Polizisten und so. Aber schwierig und natürlich mal traurig, wenn sowas ist. Ne? Auch wenn das ein Idiot ist gewesen ist, was anscheinend der Fall war, hat er das natürlich auch nicht verdient. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu, genau. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja, aber also, halt in dieser verwirrten Welt, da sind die Polizisten alle ganz geil drauf, irgendwelche Leute umzubringen, weil das ja auch so viel bringt. Müssten wir jetzt eigentlich auch fragen, anfangen nach den Vornamen der Polizisten zu fragen? Nur mal so ein Denkanstoß, wir haben doch eine vielfältige, vielleicht war da sogar jemand dabei, der lieber mit Kopftuchstreife gehen will. Ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, weiß man nicht, aber wäre interessant, oder? Wäre halt auch gerade für die Woken interessant, die bei mir auf dem Kirchplatz standen und gerufen haben, dass alle Polizisten Faschisten sind, wenn die mal realisieren würden. Ja, das ist ja auch dass sie damit auch wieder Migranten als Faschisten bezeichnen. Da würden, die hätten diese Leute, das bin ich garantiert von überzeugt, dass Polizeiforscher XY da vom Welthauer News, dass er sich auch noch nie damit beschäftigt hat, weil in diesen ganzen amerikanischen Städten ist es ja auch häufig so, dass irgendwelche Polizei Präsidenten und was der Himmel nicht was, irgendwelche Frauen sind oder irgendwelche Dunkelhäutigen oder beides. Also das ist ja auch absolut nicht die Ausnahme. Gerade in so innerstädtischen, große Städte gibt's jede Menge bei der Polizei. Das ist ja, und das war ja auch bei dieser George Floyd-Festnahme so, dass da ja eigentlich nur einer von denen durchgegangen ist als hier irgendwie europäisch stämmig. Aber das ist da ja auch nicht. Was kann man eigentlich machen, wenn die Polizei sowieso viel zu weiß ist? Da brauche ich noch Denkanstöße. Ja, genau. Das gibt hier in England, haben die da eine tolle Idee. Das ist hier eine Einreichung gewesen von einem unserer Zuschauer über unsere Meldestelle für Kulturmarxismus. Und was sie hier also sich überlegt haben, ist, dass sie das ganze Jahr über Bewerbungen aufnehmen von diversen für Polizeidienst und von den anderen nur zu bestimmten Zeiten. Und damit reden sie sich jetzt quasi auch aus, so nach dem Motto, ja, es kann sich so jeder bewerben und wir behandeln ja auch alle gleich, aber wir haben das Gefühl, wir haben zu wenig von bestimmten Sorten, wie zum Beispiel Südasiaten. Und wer mag das wohl sein? Indonesier? Ja, so Pakistaner und so. Ne? Aber Pakistan ist nun beim besten Willen nicht Südasien. Eigentlich. Keine Ahnung, wen die meinen könnten sonst. Ah. Indonesians. Ja, wer weiß. Vielleicht noch ein Thailänder, Vietnamesen. Aber es ist keine Ungleichbehandlung, ne? Auch, also Kambodschaner. Oder Leute aus Laos. Inder. Bangladeschi und Sri Lankesen. Ja, also die dürfen sich auf jeden Fall das ganze Jahr über bewerben und die anderen nur zu bestimmten Zeiten. Malaien und Singapurianer. Ja, Mittwochs morgens zwischen 6 und 6.15 Uhr, ne? Ja, genau. Was die, persönlich die Unterlagen haben doch ausgelegen, aber im Keller, in einem Raum, dessen Tür verschlossen war, ohne Beleuchtung. Ja, Atommächte am Abend. Indien und Pakistan. Es gibt ja schon länger Probleme mit der Kaschmir-Region, nämlich seit 1949, wo da die Grenzziehung vollendet ist. Es gab immer mal wieder kleine Gefechte, Kriege, mehrere Kriege wurden auch geführt, allerdings jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Es gab eine Zeit lang eine Phase der Annäherung zwischen Indien und Pakistan, allerdings sind die kulturellen, geschichtlichen Unterschiede zu groß. Es hat jetzt in einer umstrittenen Region von Kaschmir hat es ein großes Ansiedlungsprojekt von Indien gegeben, wo 57.000 Leute quasi mit staatlichen Förderungen gelockt wurden und günstigen Preisen gelockt wurden, dorthin zu ziehen. Und wie gesagt, 57.000 sind tatsächlich dorthin gezogen ungefähr und haben dieses Programm in Anspruch genommen. Und das hat halt dann von den Unabhängigkeits Rebellen in der Region mehrere Anschläge provoziert und beim letzten Anschlag kamen halt 26 Menschen ums Leben. Und das hat Indien jetzt halt als Anlass genommen, die ganze Sache mit Pakistan etwas zu eskalieren. Die Armee wurde in Einsatzbereitschaft berufen. Es wurden verschiedene internationale Verträge gekündigt. Und dass die Armee in Einsatzbereitschaft berufen wurde, ist eine Sache, aber das Kündigen von den internationalen Verträgen ist halt schwierig, weil manche halt vergangene Kriege überlebt haben und dass jetzt auch teilweise nicht unbedingt Abkommen sind, die zum großen Nachteil von Indien sind, wo beide halt gleichmäßig von profitiert haben. Und ganz besonders wichtig ist da das Abkommen um das Wasser, wie das Wassermanagement von Indien nach Pakistan funktioniert und da gibt es jetzt halt Befürchtungen, dass Wasser als Kriegswaffe eingesetzt wird von Indien gegen Pakistan. Natürlich sind beide Atommächte, ne? Indien hat die Waffe ja, glaube ich, von Russland bekommen und Pakistan tatsächlich aus der organisierten Kriminalität unter Hilfe eines deutschen Wissenschaftlers, wenn ich mich richtig erinnere, hat Pakistan ja die Atombombe bekommen. Ne? Militärisch gesehen ist Indien natürlich viel stärker als Pakistan. Pakistan hat auch noch das Problem, dass es intern sehr zerstritten ist. Es gibt halt seit dem riesigen Erdbeben, was es dort gab und der Überflutung, ich weiß jetzt nicht, 10, 15 Jahre ist es ja her, falls ihr euch noch daran erinnert. Seitdem ist das Land ja in mehrere Teile zersplittert und im Westen, der halt Richtung Afghanistan geht, hat die Zentralregierung zwar Einfluss, aber de facto wird das Land halt eher von den Bewohnern autonom regiert. Und deswegen ist es eine schwierige Situation. Also Pakistan würde jetzt nicht einen Krieg provozieren. Was hätte Indien von einem Krieg gegen Pakistan zu gewinnen, außer dem Territorium in Kaschmir, eigentlich nicht viel. Deswegen ist es halt eine sehr seltsame Situation und da ist halt einfach die Frage, entladen sich da wirklich halt die kulturellen Differenzen abseits von den rationalen und wirtschaftlichen Beweggründen sich oder nicht? Und es ist interessant, das zu sehen. Ich meine, und wie gesagt, dass Indien da wirklich das Wasser teilweise als Kriegswaffe dann einsetzen könnte, ist halt auch eine Sache, die ja gewisse rote Linien überschreitet. Naja gut, aber ich meine, das ist halt immer das gleiche Lied. Überall auf der Welt, wo du eine Grenze hast, mit einem Staat, der einer gewissen Religion anhängt, hast du früher oder später Ärger. Ja, also die geschichtliche Aufarbeitung, wie diese Grenzziehung zustande gekommen ist, braucht man jetzt, glaube ich, nicht anzuecken. Ja, eine Sache, die noch interessant ist, ist, wer steht denn auf welcher Seite in diesem Konflikt? Und das ist halt, habt ihr jetzt vielleicht gesehen, das ist irgendwie anders wie bei anderen Konflikten. Das ist schon fast so ein bisschen wie bei einem Konflikt in Afrika. Ne? Es gibt nicht wirklich so die Guten und die Bösen. So, man ist nicht so, also auf diplomatischer Ebene, was verschiedene Regierungen dazu sagen. Die Chinesen sind eher auf der Seite von Pakistan, aber auch nicht so wirklich. Die Chinesen haben ja auch ihren eigenen Konflikt mit Indien, auf der anderen Seite von Indien. Ja, aber eine sehr unerwartete Entwicklung. Ja, also ich meine, dass vielleicht sieht sich jetzt Indien aufgrund der aktuellen Weltlage gemüßigt, sich ein bisschen mehr regionale Macht auch mit mehr militärischen Mitteln zu und militärischen Respekt quasi zu erkämpfen. Aber ja, ich finde mal wirklich interessant, weil diplomatisch gesehen, wirtschaftlich gesehen hat Indien von einem Krieg gar nichts. Das ist eine reine kulturelle bedingte Angelegenheit. Geostrategisch sehr seltsame Sache. Weil halt auch Indien, Amerika, Saudi-Arabien, andere Leute, die sich gerne international einmischen, Russland, da nicht großartig gestichelt haben. Ja gut, aber wir kennen die Gründe alle. Klimawandel, ja. AfD, Trump. Das ist so heiß, die Sommer sind mittlerweile so heiß in Indien, dass die Leute durchdrehen. Und in Pakistan, ja. Ja, und das mit dem Wasser ist halt auch eine Sache. Es wurde ja immer gesagt, in Zukunft wird es die Wasserkriege geben. Und ja, Wasser als Kriegswaffe in diesem Fall. Ja. Ich hatte dann noch einen anderen Fall eingereicht. Da geht es um Äthiopien und Ägypten. Da gibt es auch neue Entwicklungen. Im Endeffekt geht es ja darum, wir haben Äthiopien und Äthiopien hat einen massiven, riesigen Staudamm gebaut und de facto ist es so, wenn die den komplett so wirtschaftlich nutzen wollen, wie sie das vorhaben, inklusive der internationalen Abkommen, die sie mit dem Sudan getroffen haben, dann hat Ägypten rechnerisch vielleicht nicht genug Wasser, um halt selber prosperieren zu können. Und das mögen die Ägypter natürlich gar nicht. Auf dem diplomatischen Weg wurde keine Einigung erzielt. Die Türkei versucht dort zu vermitteln zwischen den beiden. Der Damm ist fertig gebaut, ist aber arbeitet noch nicht bei der vollen Kapazität und das hat jetzt im Endeffekt verschiedene diplomatische Verwerfungen zur Folge gehabt und Ägypten... Aber ich darf mal zwischenfragen, ist das denn nicht was Völkerrecht geregelt oder sowas, solche Dinge? Verzeihung, ich habe das leider nicht verstanden. Ist das nicht über das Völkerrecht geregelt, solche Dinge? Habe ich mich gefragt. Wer dann so Wasser wo rausgreifen darf. Ich meine, es ist doch sicher kein neuer. Ja, und? Ja, und? Ja, ja, und genau. ich meine, guck mal an, was Indien jetzt mit Pakistan gemacht hat. Ne, das ja, ja. Ist auch Wasser, ne, oder Israel zu Gaza auch Wasser zuführen, abschneiden. Das sind Sachen, okay, die können passieren. Das machen, ne? Ja, das sind halt bilaterale Sachen, aber wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, das Wasser fließt von Äthiopien durch den Sudan nach Ägypten. Ich habe Sudan ja schon erwähnt, die spielen auch eine Rolle. Und interessant ist jetzt, dass Sudan quasi auf der Seite von Ägypten ist. Ne, also Ägypten hat jetzt über diplomatische und Softpower-Wege quasi Somalia und den Sudan auf seine Seite geholt in dieser ganzen Thematik. Ja, das heißt, es gibt schon Äthiopien hat jetzt schon Probleme, weil die, wie gesagt, die haben halt eine ganze Berechnung mit dem Sudan gemacht, was der Sudan an Wasser abnimmt und selber braucht, um quasi davor zu sorgen. Ne? Und dann hat Äthiopien jetzt eine Vereinbarung gemacht mit Somaliland, einem Teil von Somalia, die nicht wirklich autonom sind, aber Sachen machen, die der Zentralregierung nicht so ganz gefallen. Und zwar haben die jetzt im Endeffekt einen Zugang zum Meer bekommen von denen, wo die jetzt Militärbasen und sowas machen können, Äthiopien. Und das passt natürlich Somalia, der Zentralregierung, gar nicht. Und deswegen ist Somalia jetzt mit Ägypten auch auf der Seite gegen Äthiopien. Also haben wir quasi, wir haben einen Konflikt, der sich jetzt, der durch diesen Damm ausgelöst wird, der in Somaliland wahrscheinlich ausgetragen wird, unter Beteiligung vom Sudan, Äthiopien, Ägypten und Somalia. So, also ein Stellvertreterkrieg. Das gibt es jetzt, es gibt sehr viele diplomatische Analysten, die halt diese Befürchtung äußern, und Ägypten hat halt auch Militär stationiert in Somalia mittlerweile und militärische Beobachter und Ausbilder, und ihr kennt ja diese ganzen Begriffe, die es da gibt, sodass dort halt, also dass es ein Krieg von Ägypten gegen Äthiopien nicht direkt geführt wird, sondern da quasi ein Proxykrieg geführt wird, wahrscheinlich in Somaliland. Also es ist jetzt eine Prognose von mir und von verschiedenen Beobachtern. Und wie gesagt, die Türkei versucht noch zu vermitteln, aber Äthiopien sagt weiterhin nein. A, wir brauchen Zugang zum Meer, deswegen haben wir die Vereinbarung mit denen getroffen. Und wer seid ihr in der Zentralregierung, dass ihr den Leuten vor Ort da Vorschriften macht? Wir unterstützen jetzt die Separatisten da. Das ist eine ewige Story, ewige Story, ewige Story. Ne? Und Äthiopien hat ja gerade die ganze mit Eritrea einen sehr großen Konflikt ausgetragen, die ganze Tigray-Sache, falls ihr euch erinnert. Eritrea ist natürlich auch, ist jetzt nicht Teil von diesem ganzen Komplex mit den Wasserverhandlungen, wie der Sudan das ist, oder dem Zugang zum Meer, wie Somaliland das ist, aber im Falle von einer kriegerischen Auseinandersetzung, in dem Fall könnte es auch sein, dass Eritrea dann Äthiopien wieder angreift, einfach weil es gerade die Situation so passend ist. Also, da braut sich einiges zusammen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass die Chinesen, die Amerikaner und die Europäer in Djibouti, was direkt auch dort liegt, alle Militärbasen haben. Also ist das eine Sache, wo wir vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise reingezogen werden könnten. Im Gegensatz zu dem, was gerade zwischen Indien und Pakistan passiert. Und das ist wirklich ein Wasserkrieg. Dann. Ja, einmal wegen dem Wasser des Nils und wegen dem Zugang zum Meerwasser. Ja, habt ihr davon irgendwo mal was gehört von Somaliland und sowas? Das ist schon ganz schön krass eigentlich, was da passiert. Ne? Es gibt ja dieses Lied, ich segne die Regenfälle unten in Afrika. Ja, von dem äthiopischen Dings, von dem See, den sie da bauen, das habe ich gehört, ja. Dass sie das machen wollen. Aber auch nicht oft, also nur an irgendeiner Stelle, glaube ich. Also ja, dass dieser schwelende Konflikt, den hatten wir ja auch schon durchaus. Ja, genau. Wenn das ein oder andere Mal hier in der Sendung. Genau. Ja, um den Staunamen. Aber wenn Annalena es nicht bezahlt, dann findet es dann überhaupt statt? Wieso mit den Fahrradwegen um den See? Ja, bei Ägypten und Pakistan ist da auch irgendwelche Hilfe von uns geflossen. Weil das ja, beides sind Länder, die Entwicklungshilfe von uns bekommen. Genau, die sind da unterentwickelt. Ah, Douglas Murray. Ja, genau. Der legendäre Auftritt bei Joe Rogan. Ja, er hat das ja im Endeffekt vernünftig gemacht, will ich meinen. Und hat sich so oft wiederholt. Einfach Themen wechseln. Ja, keine Experten. Okay, nächstes Thema. Nicht drauf rumreiten. Aber ja. Das ist ja, ein alter Debattenkönig. Der kann sich nicht verlieren. Ja, diese ganzen Leute, die dahinter dann irgendwelche Videos drüber gemacht haben, dass der sich da ja blamiert hätte oder so, die habe ich dann mal deabonniert nach ein paar Jahren. Erstmal habe ich ja nochmal zeitlang hier nochmal gucken wollen, was Tim Pool und diese ganzen Hansels da alles so treiben, aber jetzt interessiert es mich wirklich nicht mehr. Da sind sie über eine Hai drüber gesprungen mit der Sache, aus meiner Sicht. Also, ist jetzt nur noch unser Team hier bis zum Ende. Aber hier geht es um eine andere Sache, und zwar geht es hier um Berlin und die Buchhandel in Berlin. Wo dieser Autor hier vom Spectator, Herr Roffey, Arthur Roffey, he's English, don't you know? Hätte man vom Namen ja gar nicht gedacht. Das ist ziemlich der englischste Name, den ich in meinem ganzen Leben gehört habe, Arthur. Arthur Roffey. Und der wohnt wohl in Berlin und hat probiert, das Buch von Douglas Murray halt zu kaufen, und hat es erst bei Dussmann probiert, und da hat ihm dann wohl eine Verkäuferin angeblich gesagt, den haben wir nicht, das ist ein rechter Autor. Und dann hat er es noch in anderen Buchhandlungen probiert und ist nirgendwo fündig geworden. Also hier und da hat man ihm gesagt, könnte es wohl bestellen, aber es lag auf jeden Fall nirgendwo aus. Und ich denke mal auch, dass es in Berlin wahrscheinlich, wenn das Buch irgendwo ausliegen würde, so eine bestimmte Klientel da auch ziemlich gereizt drauf reagieren würde. Was hat er denn geschrieben? Ich komme gerade nicht auf die Sprünge. Ja, das hatte ich ja empfohlen, hier das Buch. Da geht es ja um die Israel-Geschichte mit dem 7. Oktober. Naja. Ja, aber das zeigt halt auch schon, wie mächtig die Schere im Kopf ist. Ne? Also anscheinend haben die Buchhändler in Berlin genug Respekt, sage ich mal vorsichtig, vor der Gaza-Szene, dass sie das Buch halt eben nicht offen verkaufen, sondern dass du es unter der Ladentheke praktisch holen musst, wie früher halt, wenn du in der DDR was geholt hast. Macht mich nachdenklich, weil es ist ja nur ein Buch, es sind Ideen. Er fordert darin nicht irgendwie halt Sachen, die man nicht fordern darf, einen Genozid oder ähnliches. Also kann es eigentlich nicht sein, dass eine undemokratische Gruppe, eine undemokratisch in diese Macht gekommene Gruppe bestimmt, was in Berlin im Buchhandel liegt oder nicht. Egal, ob das die Buchhändler in Anführungsstrichen freiwillig entscheiden oder na, ob sie zugeben, dass sie unter Druck gehandelt haben. Das ist bedenklich. Was passiert als nächstes? Was ist das nächste, was man irgendwo nicht mehr verkaufen darf oder zeigen? Ja, wann müssen die Zeitungscover überklebt werden, damit sich niemand mehr von irgendwas... Ja, gute Idee. Auf die Zeitung immer nur weißes Blatt vorne drauf. Ich muss immer an dieses iranische Frauenfußballspiel denken, wo halt so schwarze Pöppel rumgelaufen sind. Ja, der Ball hin und her gepunkt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das echt ist, aber ja, ich könnte es mir vorstellen. Lachet und frohlocket. Ich habe noch einen kleinen Einschub, bevor wir mit Computerspielen oder so weitermachen. Hosiana. Lachet und frohlocket, denn wir gewinnen den Kulturkampf. Hosiana. Schreibt hier Julian Reichelt. Und er hat hier 7 Regeln. Die erste Regel ist, den sicheren Sieg nicht durch furchteinflößende Verbiesterung aus der Hand geben. Die erste Regel ist, gehe aufrecht mit den Schultern ein Stück zurückgezogen, dachte ich. Von John Peterson, ja. Oder räum dein Zimmer auf. Was sind das schon wieder neue Regeln? Wie ändern die, stehen die an der Scheune? Zweite Regel ist Mitstreiter werben. Und da stand auf jeden Fall was drin, was ich auch nicht ganz verkehrt fand. Nämlich die politische Auseinandersetzung mit verrückten linken Ideen und Ideologien wird niemals aufhören. Deswegen ist es besonders in Zeiten der Stärke wichtig, Mitstreiter zu werben. Menschen stehen gerne auf der Siegerseite. So viele Konservative scheuen noch das Wort Kulturkampf. Beduselt von öffentlich-rechtlicher Propaganda halten sie den Kulturkampf für ein rechtspopulistisches Phänomen und Befreiungsvisionäre wie Javier Milei und Elon Musk für Rechtsextreme. Ja, gut, Elon Musk jetzt kein. Ich finde, was da reingehört wäre, Befreiungsvisionäre wie Javier Milei, Elon Musk und Gamergate. Ja, zum Beispiel. Oder und die Weltraumaffen. Ja, ja, im Prinzip schon, ja, das stimmt. Aber dieses Ding, dass die Öffentlich-Rechtlichen halt oder generell halt die Linken zu allem Kulturkampf sagen, wo sich gewehrt wird gegen den Kulturkampf, na, das haben wir ja auch schon festgestellt. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, den Leuten das zu sagen. Und jetzt mit der neuen Regierung, die wir bekommen, wo ja die Konservativen wieder daran beteiligt werden sollen und dann diesen Kulturkampf da wieder weiter betreiben werden, ist es eigentlich auch wichtig, denen das zu sagen, ja. Ah ja, genau, es ging ja noch weiter. Man muss ihm immer wieder erklären, dass der Kulturkampf ein linker Abwehrkampf des allmächtigen Umverteilungsstaates gegen die Bürger und die individuelle Freiheit ist. Den Kulturkampf sucht man sich als Bürgerlicher nicht aus. Er ist aufgezwungen. Absolut richtig. Genau so ist das. Entweder man führt ihn oder man verliert ihn. Absolut richtig. Menschen wie Milei und Musk sind nur so verhasst, weil sie diesen Kampf aufnehmen und gewinnen und weil sie verstanden haben, sehr effektiv darin sind, was Linke am meisten schmerzt und in ihrer Existenz bedroht, ihnen das Steuergeld wegnehmen. Ja, am meisten weiß ich nicht, aber auf jeden Fall auch. Ja. Ist schon ein wichtiger Punkt. Ist ein wichtiger Punkt, ja. Die Verteilerei. Der dritte Punkt ist milde walten lassen. Vierter Punkt ist unnachgiebig kritisch bleiben mit der Finanzierung des NGO-Komplexes. Auch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt nicht haben werden. Ja, ich habe mich gefragt, was die CDU da macht. Ich denke, da einfach nichts so laufen lassen, alles in die ganz linke Richtung, das werden sie vielleicht auch nicht tun. Ne? Mal doch schauen, werden die tun. Meinst du? Ja, na klar, sonst kommen sie ja mit der SPD nicht zusammen. Ja. Abschaffung von ARD und ZDF fordern. Ja, dann sagt er hier, das kann nicht reformiert werden, das kann nur abgeschaffen werden. Und das sehe ich eigentlich ja im Endeffekt auch so, weil was will man da machen? Also man kann halt die Leute nicht vor die Tür setzen, nur so ein paar von denen oder so. Man kann diesen Laden halt nur platt machen und die Leute, die vernünftige Journalisten sind, müssen dann halt irgendwo arbeiten in der Wirtschaft dann halt. Also ja, auf ein Minimum runterschrauben oder sowas, zwei Sender. Dann können sie meinetwegen auch noch machen. Für 4 Euro im Monat. Bringt nichts. Im Jahr. Im Sieg nicht werden wie die Linken, ja. Und dann sagen, Herr Kra, hören Sie mal zu. Ja, das wird es auch nicht geben jetzt mit den CDU-Leuten, die werden sich da auch drüber freuen, über den ganzen Krempel. Mit denen kriegen wir auch, ist es auch durch, also wir werden auf jeden Fall diese freier Bestrafung werden wir auf jeden Fall kriegen. Jetzt in der nächsten Periode, vielleicht kriegen wir auch Jahr als Jahr Gesetz, würde ich ja, auf jeden Fall auch als möglich erachten. Und jede Scheiße, die sich da ausdenken, werden sie den auch Abschaffung 2018. Vielleicht sogar das, ja. Also bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, weil es bei der CDU ja schon viele Leute auf jeden Fall gibt, die da eine andere Meinung zu haben, weil bei vielen von diesen Sachen, da sehen die das ja nicht, dass es überhaupt ein Problem ist. Bei der Sache glaube ich das schon, dass sie das dann eher auf die lange Bank schieben werden oder so, wenn sie es nicht direkt sagen, dass es nicht passiert. Aber ja. 7. Punkt, lachen. Denn linke Ideen haben das verdient. Lachen, fröhlich und höflich sollten wir ihnen ins Gesicht sagen, dass wir alles kaputt machen werden, was sie sich mit Steuergeld und Einschüchterungen so mühsam aufgebaut haben. Hat gut lachen. Ja. Das ist ein Meinungsartikel, aber die Geschichte mit dem Kulturkampf, dass der aufgezwungen wird und dass man den entweder führt oder verliert, das fand ich ganz wichtig und das muss man eigentlich den Leuten immer wieder sagen, nicht nur den Konservativen, das muss man den ganzen vernünftigen Leuten immer wieder sagen. Ja, kommen wir jetzt zu etwas vollkommen anderem. Es geht um Computerspiele und zwar geht es um westliche Computerspiele und hier hat sich mal jemand zu Wort gemeldet, der was davon versteht, wie man Inhalte produziert, die die Menschen auch sehen wollen, nämlich Mamoru Oshii, der Regisseur des Animes Ghost in the Shell. Die Älteren erinnern sich, die Jüngeren kennen das, ja, kann man gucken, Version mit Scarlett Johansson, aber wenn man die richtige Version sehen will, schaut man hier den Film, aus dem wir gerade ein Standbild sehen. Ja, und der ist interviewt worden und hat einige Dinge zum Thema westliche Spiele und politische Korrektness gesagt oder Korrektheit gesagt. Und zwar hat der Herr Oshii gesagt, politische Korrektheit entstand aus der Idee, den sozial Schwachen Legitimität zu verleihen. Daran ist nichts auszusetzen. In einer reifen Gesellschaft ist das eine selbstverständliche Verantwortung. Das Problem ist jedoch, dass die politische Korrektheit genau das als Ausgangspunkt genommen und die sozial Schwachen zu den Starken gemacht hat. Sie wurden bei der Aufnahme in die Schule und in der Jobsuche bevorzugt. Darüber hinaus verlangten die Unternehmen, die sie berieten, horrende Honorare. Spielefirmen verlangen hunderte Millionen Yen von ihnen, also Beraterfirmen wie Sweet Baby Inc., da hebt er hier drauf ab. Also die Leute, die das Geschäft damit machen, diese Diversität unter dem Deckmantel der Minderheitengerechtigkeit überall zu verkaufen, als wäre es eine Ware. Und er sagt, Unterhaltung basiert eigentlich auf Bewunderung. Wenn man die Bewunderung leugnet, verliert Unterhaltung ihre Existenzberechtigung. Und ich denke, damit meint er halt den Verlust, dass sich jemand halt nicht mehr so sehr um Skript und um Präsentation, Design etc. kümmert, sondern dass es halt vor allem darum geht, the message rüberzubringen und zu sagen, hier, guck mal, non-binäre Charaktere, guck mal hier, homosexuelle Romance-Options und so weiter und so fort. ja, und selbst das Wort schön wird von manchen als diskriminierend bezeichnet, sagt er. Und er sagt abschließend, westliche Spiele sind momentan wirklich schrecklich durch die politische Korrektheit. Ja, jemand, der was geschaffen hat, was für die Ewigkeit ist, sagt den ganzen Schranzen in den modernen Spieleentwicklungsteams mal, wo es lang geht. Vielen Dank, Mamoru Oshii. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch mal den Anime an, Ghost in the Shell. Und er hat auch Jinro geschrieben, wenn den jemand nicht gesehen hat. Der ist bitter. Ja. Der ist nur für Leute, die mal ein bisschen depressiven Abend haben wollen. So, das hier habe ich stellvertretend mitgebracht für das Thema The Elder Scrolls Oblivion Remaster. Eigentlich ein Projekt, das genau also mich als Zielgruppe hat. Ja, und wie zu erwarten, ist es nicht nur auf einer Ebene in die Hose gegangen, sondern auf einigen, zumindest für mich. Grundsätzlich finde ich die Idee, so einen Secret Drop zu machen, also gar nicht zu sagen, dass das in Arbeit ist offiziell, nur hier und da mal das anzudeuten und dann an einem Tag halt einen Trailer zu zeigen und danach zu sagen, übrigens, ab jetzt steht das Ding im Laden. Das ist schon eigentlich ein ziemlich cooles Marketing, muss ich auch meinen Hut ziehen, gerade bei so einem großen Ding. Aber wir haben es immer noch mit Bethesda zu tun. Bethesda ist ein Teil von Microsoft. Wir wissen alle, für Geld machen die alles. Ja, und so ist es hier auch gekommen. Erstmal war ich persönlich ein bisschen angepisst, dass ich das Spiel seit irgendwie 15 Jahren oder wie lange das her ist, besitze und auch alle DLCs und Schnickschnack und hin und her und ich nicht mal einen Cent Rabatt auf den Preis von 55 € bekomme. Kann man irgendwie ein valides Argument finden. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, nee, das ist ja das ganze Spiel und das ist ja, ist halt heute der Preis und so. Ja, alles gut, für mich ist es zu teuer. Und das war eigentlich schon meine Entscheidung zu dem Thema. Vielleicht irgendwann mal, wenn es im Sale ist. Aber dann habe ich gesehen, was da noch so alles passiert ist. Und es fängt halt hier schon an. Added Identity steht hier oben in dem Bildschirmfoto und darunter, wenn der Chris ein bisschen hochscrollt, sehen wir, wie das früher hieß. Wir können es uns fast schon denken, aber es passiert sich ja gleich. Da, genau. Also früher hieß es Added Race. Ja. Und dann heißt es da jetzt halt Identity irgendwie und Origin. Und es ist halt auch, es gibt den Bodytyp 1 und den Bodytyp 2. Es gibt also keine Männer und Frauen mehr. Und wie zu erwarten, gab es am ersten Tag einen Mod, der da wieder Männer und Frauen draus gemacht hat. Wie zu erwarten wurde dieser Mod von den Vogue-dominierten großen Mod-Seiten wie Nexus Mods gesperrt. Oh, und es, das ist ein Schwachsinn. Und es hört auch hier nicht auf. Also es wurden zum Beispiel auch, es gibt so eine Statue von einer Königin, die ist in der Grafik von damals, steht die da mit einem recht offenherzigen Kleid in einer freundlichen Pose und jetzt ist sie halt so ein Girlboss hochgeschlossen, die Faust hochgereckt, ja, um ihre Leute anzuführen. Es sind lauter so Kleinigkeiten, wo ich dann halt denke, okay, gut, dass ich da nicht zugegriffen habe. Ja, weil wenn ihr mir ein teures Remaster verkaufen wollt, ja, wo ich wirklich Geld für lassen soll, Und Oblivion habe ich echt gemocht, bei all seinen Schwächen. Das war ein schönes Spiel, einfach weil das damals ja auch wirklich mit jedem Elder Scrolls auf einmal eine ganz neue Dimension von grafischer Qualität und allem war. Und diese riesige Welt erkunden und all das, das war schon alles nett. Und ich hätte das sicherlich auch nochmal mit besserer Grafik zumindest angespielt, aber A, nicht für den Preis und B, ja, nee, also lass die Sachen doch in Ruhe. Man muss nicht überall drin rumkritzeln. Wenn da Leute irgendwie vor 100 Jahren ein Bild gemalt haben und da gefällt dir ein Detail nicht, dann gehst du da nicht hin und kritzelst mit dem Edding drauf rum, bis das so aussieht, wie du das willst. Dann, wenn ihr Spiele als Kulturgut und als Kunst seht, warum macht ihr dann sowas? Ich verstehe es nicht. Ja, guck dir die Figur auch an. Ist das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Ja, es gab früher auch entsprechende Rüstungen, auch für weibliche Kämpferinnen gab es auch Rüstungen, die durchaus eher aus weniger Stoff oder Kettenringen bestanden. Die gibt es auch nicht mehr übrigens. Achso. Ja, es sind glorifizierte Walking-Simulatoren, Joaquin oder Gona. Das ist so. Ja, genau. Aber dessen bin ich mir auch bewusst, wenn ich ein Elder Scrolls-Spiel anfange. Und es ist, also für mich ist es immer dieses Entdecken und Orte finden und nicht so sehr den 100. Wolf totschlagen, um dann irgendwie seine Knochen gegen irgendwas einzutauschen. Aber ich spiele sowas auch nicht zu Ende. Ich schaue mir die Welt an und habe da Spaß, bis es mir langweilig ist. Also so, mich hat noch kein Elder Scrolls Spiel so sehr gefesselt, dass ich es zu Ende hätte spielen wollen. Weder Skyrim noch das hier, noch Morrowind oder die alten, die sind mir sowieso ein bisschen zu clunky heutzutage. Aber, ja. Wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe, dann werde ich das nachholen, weil ich habe da noch gar nichts mitgemacht. Mit Elder Scrolls. Also. Ja, aber auch interessant. Ja, heute aus der Reihe, wo geht denn eigentlich mein Steuergeld hin? Diesmal aus Kassel. Leuchtturm Kassel, weil es liegt ja direkt am Meer und so. Genau, Kassel. Es liegt nicht am Meer, es liegt am Quer. Nee. Oh Gott. Es verhindert quere Schiffbrüche. Und lustig finde ich, hunderte Menschen haben es seither besucht. Mehr als 365? Weil es gibt hunderte es ja seit einem Jahr. Hunderte haben das besucht, hunderte. Hunderte, also mehr als 365, also mehr als eine Person am Tag. Also Tausende werden es ja nicht gewesen sein. Also sind wir mal großzügig, 3 Personen pro Tag. Obwohl, eigentlich wundere mich, dass das nur so Hunderte waren, weil der Artikel beginnt mit ganz leicht zu finden, ist das Queerezentrum Kassel nicht. Ja. Vielleicht sind die einfach da nicht gewesen, weil sie dachten, scheiße, die Adresse das stimmt nicht. Verlaufen. Wo bin ich denn hier? Ja, ist das Queerezentrum. Ja. Oh, das ist hier? Ist ja interessant. Ein langer Flur führt zu den Räumen in einer ehemaligen Arztpraxis im 5. Stock des Gebäudes in der Innenstadt. Da haben wir es noch. Die Leute wollten zum Arzt und sind wieder abgezogen, weil der Arzt nicht mehr da ist, sondern ein queeres Zentrum. Da haben wir es doch... Das hier das Wartezimmer? Ja. 170 Quadratmeter groß. Offen für Vielfalt steht an der Tür. Dahinter gemütlich eingerichtete Räume mit Sofas, Blumenbildern an den Wänden. Es ist kein Ort der lauten Töne. Überdimensionale Regenbogen vermisst man hier. Die Blumenbilder sind noch die von der Arztpraxis wahrscheinlich. Diese Standard-IKEA-Arztpraxis-Bilder wahrscheinlich. Und dann sprechen sie halt da mit Leuten, die nähen da zum Beispiel. Und sagt die eine Person sagt... Als Transperson ist Hosen kaufen oft schwer, weil an den Hosenschnitten so viel ein Missempfinden mit dem eigenen Körper auslöst. Gibt es auch ein Zentrum für Dicke in Kassel? Das weil jetzt nehme ich was vorweg, das staatlich fett bezuschusst wird? Weil ich meine, ja, ich war letztens Hosen kaufen und dachte, ach du Scheiße, ja, du müsstest mal was tun. Und das hat mir schon ein Missempfinden ausgelöst. Ich hätte gerne auch 70.000 Euro im Jahr, das zahlt nämlich die Stadt Kassel, dem Verein, den Rest bringen sie durch Spenden auf und so vielleicht so einen Raum günstig zu mieten, 170 Quadratmeter, ist ja cool, da könnte ich mir nur für die VR-Brille einen eigenen Raum, einen leeren einrichten, das fände ich ziemlich gut. Muss die mal fragen in Kassel, was können, ja dick könnte ich probieren. Ja, sie möchten der neue Leuchtturm sein halt. Man wolle die Stadtgesellschaft bereichern. Aus dem 5. Stock oder was? Queere Menschen hätten aufgrund ihrer persönlichen Geschichte häufig einen großen Erfahrungsschatz beim Thema Awareness, also Achtsamkeit. Viele Menschen können doch von uns profitieren, sagt Engelhardt. Indem ihr da auf Staatskosten im 5. Stock sitzt oder was? Alter Schwede, Krisenintervention, ja, wegen mir, aber wir haben schon Krisenhilfe für Menschen. Im 5. Ich verstehe nicht, warum wir Krisenhilfe jetzt für jede Sorte irgendwie sich selbst identifizierender Untergruppen. In Kassel, das ist. Was ist mit Krisenhilfe für Dackelzüchter? Ja, ich treffe dich nicht, ich würde einfach eine Kneipe mal einmal im Monat oder so. Also, das kannst du, also in unserer Gesellschaft, die sind die einzigen Schulen im Dorf. Ja, also da gibt es ja keine Clubs oder echt irgendwie, also nee, ne? Also gibt es nicht. Ich finde das komisch. Warum müssen wir das bezahlen? Und das meine ich nicht böse den Leuten da gegenüber, die da sicher eine gute Sache machen und Menschen sogar helfen, davon bin ich sogar überzeugt. Ja? Aber warum müssen wir das bezahlen? Nur weil ihr euch sexuell zu was anderem hingezogen fühlt als die. Ich verstehe das Argument nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Im Endeffekt geht es immer darum, die Leute gesellschaftsfähig und arbeitsfähig zu machen. Arbeitsfähig? Kannst du nicht arbeiten, weil du auf Männer stehst oder auf Frauen? Wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, so normalerweise. Wenn die Probleme haben, kriegen die geholfen und dann sind die wieder normal drauf, können wieder normal leisten. 280 Mitglieder hat der Verein. Da können andere Vereine nur von träumen. Warum zahlt, ich meine, ihr zahlt dann halt den ganzen anderen TINF, aber warum nehmt ihr noch Geld, das Leute hart erarbeitet haben? Mit welchem Recht? Warum? Wichtig ist das einfach. Weil es so viele queerfeindliche Straftaten gibt. Badam. Ja, super. Wird natürlich nicht irgendwie der Elefant angesprochen im Raum in dem Artikel. Wo kommen wir denn dann auch hin? Ja, und sie sagen, die Leute sagen, dass sie dort Anschluss finden. Über 1000 Menschen steht ja sogar, Entschuldigung hier, über 1000 Menschen seien da gewesen in den vergangenen Monaten. Ja, wir haben schon das festgestellt, dass Hunderte bis zu 1999 wohl beinhalten kann. Also, ja. Einen Ort haben, wo ich einfach hingehen kann, einmal Luft holen, einfach sein, meine Existenz nicht diskutieren muss, das finde ich total wichtig. Nun, den haben wir alle gern. Ja, das ist wichtig. Ich habe gesagt, wichtig. Aber den haben wir doch alle gern. Und warum? Welche Palme wächst Tristan Maridi aus dem Hintern, dass ihm der Staat einzahlt? Verstehe ich nicht. Aufgrund, ich meine, wenn du jetzt irgendwie wenigstens was anbieten würdest, was wirklich irgendwie, wie, was weiß ich, dass du Musikveranstaltungen machst oder irgendwas, wo auch Menschen hingehen können, die eben nicht. Wenn du nur dein eigenes Ding bespielst, finde ich das irgendwie komisch. Ja. Ich hätte gern Geld für eine Modellbauanlage, eine Modelleisenbahn, ja, und einen Raum. Ich hätte gern so eine Modelleisenbahn. Du musst dann unter dem Verzicht leiden. Dann kannst du vielleicht. Was glaubst du, was? Ich hätte so gern nur eine große Modelleisenbahnanlage. Stell das mal da nochmal dein Leid. Stell das Erklär mal. So. War die Darstellung genug? Nee, eigentlich nicht. Du musst schon Wörter haben, die du reinschreiben kann in den Antrag. Früher gab es Rollenspielläden für sowas. Sehr schön, Bernd. Vielen Dank. So ein Ding haben wir jetzt hier in der Stadt wieder. Und also kurzer Schlenker. Ich habe ja früher selber in so einem Laden gearbeitet, über ein paar Jahre, 6 Jahre oder so. Und ich weiß so ein bisschen was über das Business und habe ja öfter schon gesagt, ich kenne Leute, denen hier Verlage gehören in Deutschland und so. Ich war einfach lange dabei oder früh dabei. Und ich habe nur von dem Laden, ich habe nur Bilder gesehen und ich habe nur gesehen, gehört, was Leute gesagt haben, die da waren. Und es ist so unsagbar utopisch. Der hat nichts irgendwie im Laden, außer ein paar Sammelkarten und Brettspiele und so. Und dann kann man dort halt einen Pass lösen irgendwie. Da muss man dann Geld dafür zahlen, dass man dann den ganzen Tag spielen darf. Der wird aber mit irgendwie Einkäufen verrechnet. Oder du kannst ein Monatsabo kaufen. Also ganz komisches Konzept. Aber vor allem, da ist nichts. Ich weiß nicht, warum Leute da hingehen. Soll es eigentlich eher, eher ein queeres Zentrum wahrscheinlich als irgendwie ein Rollenspielladen. Keine Ahnung. Also nicht, dass die Leute da queer sind, aber sowas Ähnliches. Ja. So eine, hier haben wir so eine, hier kannst du hingehen. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie man halt mit so einer Chuzpe in einer Lage, wo keiner jemals hinkommt, so kurz außerhalb der Innenstadt, aber halt weit genug weg, dass keiner hinkommt, wie man damit einen Laden aufmachen kann heutzutage. Aber ich bin gespannt, wie lange es geht. Ich glaube, der Rollenspielladen, der klassische, ist tot, den gibt es nicht mehr. Ja, haben ja hier in Hannover schon seit einer halben Ewigkeit diesen Andersraum, von dem wir ja auch schon ein paar Mal hier gehört haben, weil ich da Sachen mitgebracht hatte. Und soweit ich das auf dem Schirm habe, wird dieser Andersraum von der Stadt bezuschusst, vom Land bezuschusst, von allen bezuschusst. Die jetzt hunderte von Quadratmetern haben, weiß ich jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall auch so ein Ladengeschäft mit Verklebung an den, also irgendwelchen werblichen Maßnahmen draußen dran und so, wie ein normales Ladengeschäft halt irgendwie. Und wo ich mir auch denke, was soll es bringen im Endeffekt? Es ist halt auch so ein Ding, sicherer Raum für Leute, um sich da zu radikalisieren. Ja. Das hier ist ein Artikel von Substack. Und ich weiß, Paul Steger, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn mal gegoogelt und habe gesehen, er heißt Paul Steger. Wenn ich ihn richtig zuordne, ist der gute Mann Wirtschaftswissenschaftler, Doktoratsstudent der Wirtschaftswissenschaften. Und er hat hier einen ziemlich mutigen Artikel geschrieben, wie ich finde, auf Substack. Und zwar A German Sonderweg. Der deutsche Sonderweg. Deutschsprachige Länder verstärken die geschlechtsbejahende Betreuung von Minderjährigen, während viele andere Länder davon abrücken. Dies könnte weitreichende Folgen für ganz Europa haben, sagt er hier oben in der zweiten Überschrift. Und darum dreht sich der Artikel auch. Also er ist auf Englisch im Original. Ich habe mir jetzt hier das Ganze übersetzen lassen vom Rechner. Er erklärt denjenigen, die Außenstehende sind, die hier drauf gucken, sehr gut die deutsche Situation und ist auch einfach, wenn man die Diskussion irgendwie führen will im realen Leben, wirklich ein guter Primer für die Sachen, die es in Deutschland so gibt, wie damit umgegangen wird und wie sich das halt von den Kurswechseln in anderen europäischen und anderen Ländern abhebt. Weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass in skandinavischen Ländern, dass in Großbritannien etc. halt es weggeht von Hormonen und Operationen. Und er sagt halt hier, der deutsche Sonderweg und ist eben halt praktisch die Keimzelle einer Gegenbewegung zu sein und zu versuchen, halt einen Block zu schaffen, in dem halt all diese Sachen weiterhin promotet werden und auch in Leitlinien einfließen. Wir hatten ja schon mal über diese Leitlinie gesprochen die sind ja auch schon von anderen Leuten kritisiert worden, die da veröffentlicht worden sind. Und er gibt mir zum Beispiel hier einen schönen Fakt mit an der Hand, warum das beunruhigend ist, nämlich nach der Studie von Bachmann et al. Von 2024, die haben die deutschen Patientenakten untersucht und haben festgestellt, dass nur bei 36% der Patienten die Diagnose einer Geschlechtsdysphorie länger als 5 Jahre anhält. Ja. Und er sagt halt, ironischerweise wurde diese Studie in der Leitlinienpublikation nicht einmal erwähnt. Ja. Also hier wird ganz klar auch wieder von irgendwelchen Leuten, die da involviert sind, mit der ideologischen Schere alles rausgeschnitten, was kritikwürdig eigentlich wäre oder was Kritik darstellt an dem, was im Rest dieser Leitlinie steht. Es ist nicht nötig, die offensichtlichen Mängel der neuen Leitlinie und die falsche Darstellung unabhängiger Evidenzberichte wie dem CAS Review durch die Autoren aufzuzählen. Die Society for Evidence-Based Gender Medicine hat die wichtigsten Punkte bereits prägnant zusammengefasst. Es gibt eine seltsame Diskussion über die nahezu sichere Sterilität nach der medizinischen Geschlechtsumwandlung von Minderjährigen. Die nahezu sichere Sterilität durch Pubertätsblocker und anschließend gegengeschlechtliche Hormone wird zwar anerkannt, aber im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Kryokonservierung, also der Entnahme von Spermien oder Eizellen und Tiefkühlung für spätere Verwendung gesehen. Dies zwingt Kinder im Teenageralter jedoch dazu, unumkehrbare Entscheidungen über zukünftige Kinder zu treffen. Ganz am Ende der Leitlinienempfehlung weisen die Autoren auf mögliche gesundheitliche Komplikationen gegengeschlechtlicher Hormone hin. So haben Jungen, die Östrogen einnehmen, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko und Testosteron bei Mädchen fördert die Vaginalatrophie, erhöht den LDL-Cholesterinspiegel und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da die relevante Vergleichsgruppe für transidentifizierte Kinder, die gegengeschlechtliche Hormone einnehmen, nicht das Zielgeschlecht, sondern ihr eigenes Geschlecht ist, bedeutet dies gewissermaßen ein Eingeständnis, dass gegengeschlechtliche Hormone tatsächlich messbare negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Zudem, und das fand ich super interessant, weil diese Verbindung habe ich nie gemacht, ist aber natürlich, wenn man drüber nachdenkt, liegt die auf der Hand. Zudem gibt es einen nationalen Präzedenzfall für Experimente an weiblichen Körpern mit männlichen Sexualhormonen. In der DDR erhielten Sportlerinnen und Sportler Testosteron und anabole Steroide, die von Testosteron abgeleitet sind, um ihre Leistung zu steigern und dem ansonsten scheiternden kommunistischen Regime dringende Siege zu sichern. Die langfristigen gesundheitlichen Folgen waren verheerend. Der Psychologe Harald Freiberger analysierte im Nachhinein Gesundheitsakten von Sportlerinnen und Sportlern und stellte folgende langfristige Auswirkungen fest. Dopingopfer in der ehemaligen DDR sterben im Durchschnitt 10 bis 12 Jahre früher als die Gesamtbevölkerung. Und noch eine erschreckende Statistik: ein DDR-Dopingopfer hat ein etwa 2,7 Mal höheres Risiko zu erkranken. Bei psychischen Erkrankungen haben wir sogar einen Faktor von 3,2 ermittelt. Bei den Frauen, die Hormondoping erhielten und schwanger wurden, kam es deutlich häufiger zu Fehl- und Totgeburten. Ihre Babys litten häufig an Geburtsfehlern. Natürlich gibt es keine 1:1 Übereinstimmung zwischen geschlechtsspezifischer Hormonbehandlung und hormonellen Doping im Sport, aber es gibt Überschneidungen. Frauen, die Doping erhielten, zeigten Anzeichen einer Maskulinisierung, wie eine tiefere Stimme, Haarwuchs oder Schäden an den Fortpflanzungsorganen, wie wir aus Aussagen transidentifizierter Frauen wissen. Ja, so offensichtlich bei den Olympiateilnehmerinnen aus China und auch aus der DDR früher. Mhm. Ja, die Älteren erinnern sich an die ganzen Ostblock-Hammerwerferinnen und Kugelstoßerinnen Gewichtheberinnen, die sahen alle aus wie. Ja, sehr unweiblich jedenfalls, ne? Und es ist besorgniserregend, laut der Deutschen Elternvertretung für transidentifizierte Kinder, Trans-Teen, sorgeberechtigt, übersteigen die Dosen des synthetischen Testosterons, das für die Transition verwendet wird, die des Androgen-Dopings um das 2,5- bis 3,5-fache. Und genau solche Argumente meine ich, wenn ich sage, das ist ein super Artikel für Leute, die das diskutieren wollen. Weil ich kann natürlich jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen, aber es ist eine absolute Empfehlung, wenn ihr euch für das Thema mal primen wollt. Du kannst nochmal runterscrollen, da kommt irgendwann eine Grafik mit einer Deutschland- und einer Großbritannien-Flagge. Es dauert einen ganzen Moment. Die würde ich gerne nochmal zeigen, bevor wir hier irgendwie langsam... Ja, genau. Weil das... Also wer das hier sieht und nicht einen Schreck kriegt, der irgendwie hat kein Herz. Und ich dachte immer, in England wäre schon irgendwie... Eben genau, wir wissen noch genau, wie kontrovers und öffentlich und diese ganze Scheiße in England, ne? Und heimlich still und leise alles ab hier. Sind wir schon bei der fast bei der vierfachen Inzidenz und bei 100.000, also 4 von 100.000 in Deutschland. Und in Großbritannien, bei all dem Brimborium, hat es das Ding nicht mal über 1 von 100.000 geschafft, zu keiner Zeit. Das heißt, wir eilen hier mit der Fackel voraus, so wie bei Windmühlen, so wie bei allem Unsinn, der nicht durchgedacht ist und wo die Spätfolgen nicht vernünftig abgeschätzt werden. Es ist... Ich sehe da einen großen Grund in der Sache ist, dass die Erstattung durch die Krankenkassen in Deutschland unkomplizierter erfolgt als in Großbritannien bei solchen anpassenden Operationen. Ja, das ist eine Sache. In Deutschland wird das ja von der ganz normalen Krankenkasse zu 100% gezahlt. In Großbritannien ist das nicht der Fall. Pull-Faktoren würde man das nennen in anderen Zusammenhängen. Obwohl das Ausmaß der medizinischen Transition in Deutschland 95%, ja. So, sorry. Ja. Transition in Deutschland deutlich größer zu sein scheint als in Großbritannien, ist eine unvoreingenommene Berichterstattung im Mainstream-Journalismus selten. Der CAS-Bericht und die darauffolgenden Einschränkungen durch die linksgerichtete britische Regierung haben kaum Schlagzeilen hervorgebracht. Vielmehr rahmen die Medien das Thema im liberalen amerikanischen Kontext ein und suggerieren, engstirnige Republikaner wollten gefährdeten Kindern die lebensrettende Gesundheitsversorgung entziehen. In einer klassischen Form des Trump-Syndroms und inmitten eskalierender Handelskonflikte auf der anderen Seite des großen Teichs würde jede vernünftige Berichterstattung über die tatsächliche Beweislage und die Risiken für die betroffenen Kinder bedeuten, Donald Trump überhaupt Anerkennung zu zollen. Wirklich super Artikel vom Herrn Steger war es, ne? Ja, Paul Steger. top. Ja. Gehört sowas in einen Koalitionsvertrag? Rot-Grün will die Regelblutung enttabuisieren. So, ihr habt nämlich alle geschlafen Rot-Grün? Und ist nur geträumt mit der Wahl. Und oh, in Wirklichkeit wird Annalena jetzt Königin. Nee, es geht um Hamburg. Man kann sich schon fragen, ob das überhaupt existiert, sowas wie ein Tabu. Was ist das für ein Ziel politisch? Oh. Sehr gute Frage, Mama. Sehr gute Frage. Gefällt mir. Danke. Ja, die Bild-Zeitung fragt, doch was genau soll das eigentlich heißen? Und stellt damit fast die gleiche Frage wie Mama. Ja, Bild fragt danach bei den Grünen, deren Vorsitzende Mariam Blumenthal erklärte, das Thema betreffe die Hälfte der Gesellschaft. Sei aber häufig insbesondere bei jungen Frauen mit viel Scham behaftet. What? Damn. What? Ja, ich meine, da haben wir ja uns im Endeffekt schon zu Beginn unserer Karriere mit auseinandergesetzt mit dem Thema. Das ist ja auch sowas, was schon immer da mit drin rumschwimmt. Und es gibt da eigentlich nichts Neues sozusagen. Diese Leute werden es halt nicht verstehen, dass Sachen, die aus dem Körper rausfließen, halt natürlich nicht jedermanns, also nicht, obwohl es jedem passiert, natürlich nichts irgendwie sind, womit man groß hausieren gehen kann. Und was jetzt auch so unglaublich interessant irgendwie wäre oder so, was irgendwelche gesellschaftlichen Implikationen irgendwie mit sich bringt oder irgend so ein Bullshit. Und auch irgendwie aus meiner Erfahrung mit Frauen kann ich eigentlich nirgendwo feststellen, dass Frauen damit, dass es irgendwie schambehaftet gewesen wäre oder so. Es war scheiße, es hat genervt und man ist besser irgendwo in Deckung gegangen, aber schambehaftet? Oh nein, nein, guck nicht hin, ich blute, nein, oder ja, was? Ja, wir wissen doch, was sie damit meinen. Sie meinen damit, dass man nicht von früh bis spät in der Gesellschaft auf allen Instagram-Kanälen und über jeden Kram irgendwie sich darüber auslässt, wie besonders und wichtig und keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie ist und dass wir am besten die ganze Gesellschaft jetzt ändern müssen und den Kapitalismus überwinden oder sonst irgendwas für einen Kulturkampf da irgendwie austragen, weil das ja alles Unrecht dieser Welt davon abhängt, dass dieses Thema nicht normalisiert irgendwie ist, obwohl es komplett normalisiert ist, so normalisiert, dass also ist natürlich egal, ob das jedem das bewusst ist, aber man sich da halt nicht groß drüber unterhält, weil es halt eben nicht so ein philosophisches irgendwie, was bedeutet sein irgendwie Thema irgendwie tatsächlich ist, sondern einfach nur irgendwelche Körperausscheidungen, von denen jeder weiß, dass es sie gibt. Aber die sind meine Identität. Ist doch auch egal, ob es das gibt oder nicht, das Thema. Hauptsache, die Feministen haben mit dem Thema gewonnen, kriegen wieder was für sich. Nee, die erklärt es doch, die Frau Blumenthal. Ja. Weil es aber gleichzeitig so viel an Wohlbefinden verändere, wolle man es zu einem Thema machen, über das man ganz selbstverständlich spricht. Und dafür möchte sie verstärkte Informationen und Aufklärung an Schulen, Hygieneprodukte, die in öffentlichen Gebäuden wie Schulen zur Verfügung stehen. Ja. Weil die haben nämlich ein Projekt gehabt schon in Frankfurt, in Hamburg. Siehst du? In Hamburg haben die das schon ausgewertet und das ist sehr gut angenommen worden. Ja, ich war die Frau Fegebank kennt sich aus, falls jemand dem Namen noch der Name noch was sagt. Wenn da so Tampons rumstehen überall, dann werden die bestimmt auch für Dinge missbraucht. So, nun, meine Damen und Herren, haben wir den Punkt erreicht, wo ich Sie auffordern muss, Ihre Sitze gerade zu stellen und ihre Gurte anzulegen. Wir werden jetzt einen kurzen Tauchgang in den kompletten Wahnsinn übernehmen. Und es hat alles so angefangen, dass ich keine lustige Kolumne gefunden habe. Und jetzt langsam nach ein paar Wochen Abwesenheit habe ich ein bisschen Angst um Simon. Ja? Und weiß noch nicht so genau, was wir mit der Lehre tun sollten, falls sie wirklich nicht mehr da ist. Ich hoffe, die liefern da schnell was nach, was genauso gut ist. Aber um die Zeit zu überbrücken, gab es das TazLab. Das gab es natürlich in Berlin, ich meine, wo sonst? Ja. Aber das TazLab. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Minutenprotokoll praktisch der gesamten Veranstaltung, ja, und kollektiver Wahnsinn in der Überschrift. das fasst das Ganze schon ganz gut zusammen. Der Rest von der Zeile ist Unsinn, aber kollektiver Wahnsinn würde ich so stehen lassen als H1. Und dann gucken wir mal weiter. 7.45 Uhr. In 45 Minuten heißt es zum 16. Mal willkommen zum TazLab. Seit 2009 findet der Kongress der Taz statt. Neben Gesprächen mit Politikern wie Robert Habeck, Ricarda Lang und Saskia Esken gibt es Dutzende Gespräche mit Menschen aus allen Sparten des Lebens. Das ist gelogen, glaube ich. Ja, aber ist schon toll, ne? Also richtig Politiker von morgen auch eingeladen. So Leute, die in die Zukunft weisen. Esken ist für mich halt so eine heiße Junge, ne? Die will, ja? Die will jetzt endlich mal an die Macht und so. Die hat noch was vor sich, die will noch ein Land kaputt machen. Ja. Es gibt einen Foodtruck, ne? Und um 8.40 Uhr steht schon der TazLab-Kurator Jan Feddersen am Mikrofon. Er weist darauf hin, dass heute im Vatikan die Beerdigung des Papstes stattfindet und deswegen noch Kanzler Olaf Scholz nicht beim TazLab in Berlin sein kann. Also ist wirklich, ist wie eine Reise in die Vergangenheit, als die Ampel noch an der Macht war oder was auch immer, Rot-Grün oder. Ja. Ja, dann gibt's was, how the Internet can help to bring war criminals to justice. Okay, das finde ich noch ganz interessant. Aber dann kommt Murat Kayman. Und der Vortrag von seinem, der Titel von seinem Vortrag ist: Murat ist kein deutscher Name? Bitte? Ja? Warum wird immer noch von deutsch-türkischen Journalisten gesprochen? Hast du dir mal auf der Straße angeguckt, was passiert? Wenn Erdogan kommt oder wenn Galatasaray irgendwas gewinnt oder so, hast du das mal gesehen? Wenn Leute das auch zwei Pässe haben, weil sie keiner sehen, dass deutsche Türken. Naja, aber er ist ja hier geboren. Den Menschen wie Murat Kayman wird immer noch zu oft die Fähigkeit abgesprochen, deutsch sein zu definieren. Hä? Warum sollten Menschen, die eben halt offensichtlich nur zur Hälfte irgendwie nach Deutschland gehören, Wie sollen die denn Deutschland definieren? Warum soll mich das interessieren, was jemand, der im Endeffekt an seinem alten Kulturkreis weiter festhalten will, auch? Warum soll der mein Deutschland definieren? Ja, obwohl der Jurist in Lübeck geboren wurde, werde er nicht als gleichwertig mit den Deutschgeborenen angesehen, berichtet er. Wie kann man als Mensch, der sowohl migrantische Perspektive einbringt, als auch in Deutschland geboren ist, auf die Definition von Deutschsein blicken? Also hier werden die ganz großen Brocken gewälzt, schon um 9.19 Uhr morgens. Aber schon um 9.23 Uhr geht es um den Görlitzer Park. Und da geht es halt darum, dass das alles eine schlimme Epidemie ist mit den Drohungen. Und mein Lieblingssatz ist: Der Eindruck, dass der Görlitzer Park von Kreck regiert wird, ist falsch. Die Probleme des Görli werden nicht durch Zäune und Polizeipräsenz gelöst. Ja, leider steht hier nicht mehr, was er gesagt hat. Wahrscheinlich irgendwie an Händen fassen, Kumbaya singen oder sowas. Nee, ist ja auch das erste Mal, dass eine Stadt wie Berlin mit einer Welle von hochrentablen Drogen überstanden wird. Das ist noch nie passiert auf der Welt. Ja. Dann um 9.31 Uhr, keine 8 Minuten später, Wilma Johansen, ja, die Reichen zur Kasse. Und dann haben sie wieder einen von diesen Millionären, die nicht mehr Millionär sein wollen. Diesmal heißt er Sebastian Klein. Natürlich habe ich auch Tage, an denen ich denke, dass ich mir gerne sofort ein Haus am Mittelmeer kaufen würde. Dennoch hat er 90% seines Vermögens gespendet, denn er will nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Oh. Und ist schon so früh am Morgen, so viel Zuversicht. 9.33 Uhr, Tazio Müller im Gespräch. Lohnt sich Klimaaktivismus noch? Tazio Müller. Wer kennt ihn nicht? Der Mann, der vor der grünen RAF gewarnt hat. Lange bevor die politische Arena die grüne RAF entdeckt hat. Der Mann, der sich gerne beim Coitus im Tiergarten filmen lässt. Deutsche Gesellschaft ist in eine fossilkapitalistische, spätimperiale Beutelgemeinschaft. In moralischer Sauhaufen, der auf eine Art und Weise lebt, der ein Affront gegen die Menschenrechte ist. Ja. Das sage ich euch jetzt mal hier so. Ja. So ist es nämlich eigentlich. Puh, hart, erst 9.48 Uhr, ne? Wir haben den ganzen Tag noch vor uns. Und dann kommt Antisemitismus ein bisschen, Israel. Man kann bei Israel nicht von einer Demokratie sprechen, sagt die Historikerin, weil die Gaza besetzen, ne? Zum Beispiel, also ganz normale Sachen. 9.55 Uhr ist schon wieder Tadzio Müller hier dran. Ja. Er befürwortet Klimaaktivismus nach wie vor, findet jedoch, dass die Zeit des appellativen Aktivismus vorbei sei. Seine langen gesellschaftskritischen Monologe werden ab und zu mit Zwischenrufen unterbrochen. Werden von den Zwischenrufen der Klimaaktivistin Carla Hinrichs unterbrochen. Was schreibt ihr denn da? Ich akzeptiere nicht, dass die Gesellschaft ein Arschloch ist, hält ihm Carla Hinrichs wohl vor, auf seine zynischen Geschichten. Und Carla ist dann nämlich auch gleich auch auf der Bühne im Leoparden-Oberteil. Sie kritisiert, dass die linksprogressive Szene aus übertriebener Vorsicht vor Rassismus oder Diskriminierung nicht gegenüber Drogendealern. Nee, Moment, das ist jemand anders. Eine Person namens Akrab sagt, ich sehe den Menschen bei der Verelendung zu, ich halte den Vorschlag mit dem Zaun für sinnvoll, weil er bisher nicht ausprobiert wurde. Sie kritisiert, dass die linksprogressive Szene aus übertriebener Vorsicht vor Rassismus oder Diskriminierung gegenüber Drogen, die dann die dramatische Lage im Park nicht ernst genug nehme. Bravo. Bravo. Sehr schön. Da habe ich dann das erste Mal mich richtig gefreut, um 10.31 Uhr. Da habe ich nämlich erfahren, dass die Zeit die Kolumne 10 nach 8 gekillt hat und die Autorin freigestellt hat, dann von weiterer Mitarbeit wohl. Also es gibt jetzt nochmal irgendwie ein Special, aber ich weiß nicht, ob das nochmal es gibt eine Anthologie unter dem Titel Politisch, Poetisch, Polemisch und dann ist auch dieser feministische Ofen aus. Die waren ja früher mal bei der FAZ und so weiter und so fort. 10.35 Uhr, wer darf nicht fehlen? Luisa Neubauer mit dem Taz-Chefreporter. Oh. Die Klimaschutzaktivistin sorgt mit sarkastischen Kommentaren für Lacher im Publikum. Der Moderator kontert, diese Abgeklärtheit hilft doch auch nicht. Darauf die Aktivistin, ach, ich fahre ganz gut damit. Dann wird es inhaltlich. Es nützt nichts, dass die Wissenschaft auf unserer Seite ist in einer Welt, in der mein Fakt genauso viel wert ist wie deine Meinung. Echauffiert sich Neubauer. Auch eigentlich ein ziemlich böser Satz, ne? Sie möchte, dass. Also wenn die von Fakten reden würde, ey, was ich von Fakten falsches Zeug von sich die ganze Zeit. Sie möchte einen Faktenstempel auf ihre wilden Klimatheorien, aber ja. Deine Meinung, ne? Deine Meinung. Ja, auch Jana Hensel ist da und das Panel heißt BOM, Berlin Ost migrantisch. Wir müssen davon ausgehen, sagt sie, dass die Demokratie sich im Osten erledigt hat. Ja, das, okay. Ja. Andere Leute würden das vielleicht kolonialistisch nennen, die Bemerkung, oder zumindest mal von oben herab. Ja, aber ja, ne, also die wählen nicht, wie wir das so wählen, und deswegen, ne, müssen wir uns davon verabschieden. Und dann streitet die Neubauer auch noch und sagt, der Moderator sagt zu ihr, das ist mir zu kirchentagsmäßig, wie du redest. Es geht darum, dass man sich an den Hebeln der Macht die Hände schmutzig macht. Auf Demonstrationen mit Schildern gehen reicht nicht. Der Widerstand in den USA gegen Trump ist nicht stark genug. Und dann sagt die schlaue Luisa, das ist eine unkomplette Analyse. Zustimmende Lache aus dem Publikum. Später einigen sich Unfrieden und Neubauer darauf, dass Schilder auf Demos gut seien, dass es damit aber nicht getan sei. Und jetzt kommt um 11 Uhr kommt der Mann, auf den alle gewartet haben, der Herr Habeck. Aber vorher ja, hören wir noch, dass Pazifismus eine schöne Wetterhaltung ist. Auch schön. USA gegen China. Max Sachser unterstreicht, dass Trump zudem die 8 Jahrzehnte lang bestehende liberale Weltordnung zerstört, von der die USA bisher profitiert hätten. Damit sorge die US-Regierung selbst für die Ablösung des US-Dollars als Leitwährung. Ja, okay. Robert findet, das TazLab sei eine schöne Tradition, ein super Ding. Ja. Und er ist nur da wegen der Petition, die so viele unterschrieben haben, dass er in der Politik bleiben soll. Das hat mich wirklich berührt, sonst säße ich jetzt nicht hier. Und dann wird Chris besonders ärgern, dass die FDP, hat er gesagt, die ist nicht mehr existent, hat der Habeck gesagt. Und er sagt auch, die politische Linke hat in Deutschland keinen machtpolitischen Plan, während die politische Rechte in Deutschland seit 10 Jahren einen Plan haben, den sie eisern verfolgen. Ach, was denn sich mit kein anderen Plan. Parteien irgendwie ausboten lassen, oder was? Die einen spielen nach den Regeln, die anderen brechen die Regeln und werden zunehmend weniger dafür sanktioniert. Munkel, munkel. Oh, ja, und dann erzählt ein Popkulturforscher, dass er jetzt Taylor Swift hört und dass er nie gedacht hatte, dass er mal Taylor Swift hört. Und 14 Uhr, da träume ich von, dass es schon 14 Uhr ist in dem Ding. Ja. 11.45 Uhr, Lügensterne, Katharina Nozon. Autorin von Gefährlicher Grau, die radikale Gedankenwelt der Esoterik 2022. Mein ja! Aber ihr müsst euch nicht schämen. Ja? Wenn ihr euch mal dafür interessiert habt, ist das nicht schlimm. Hauptsache ihr tut es nicht mehr. Lisa Pöttinger, ach, das hört ja gar nicht mehr auf. Die sagt nämlich, jetzt erzählt nochmal, wie traurig das ist, weil das Kultusministerium gesagt hat, so einer radikalen Aktivistin können wir leider das Lehreramt nicht öffnen und das Referendariat dieser Dame untersagt hat. Natürlich muss die da sein. Merkt ihr, was das für ein Wahnsinnsaufgebot an wirklich allen ist, die wir in 2 Wochen wieder auf der Republika sehen? Auch. Ja. Es ist wie eine kleine Republika für zwischendurch, glaube ich. Kollektive Wahn trifft es schon. In der Ampel zu sein, sagte Habeck, hat sich wirklich wie Elend angefühlt. Und sich das von außen anzusehen, hat sich wahrscheinlich nicht besser angefühlt. Wenn Olaf Scholz Christian Lindner nicht zum Finanzminister gemacht hätte, hätte das Bündnis wahrscheinlich überlebt. Mit der FDP habe es von Anfang an keinen Kompromiss in Sachen Finanz- und Wirtschaftspolitik geben können. Nee, ihr habt euch auf einen fucking Betonstandpunkt gestellt und gebrüllt, was anderes machen wir nicht. Und wenn die anderen dann gesagt haben, nee, ich würde es lieber so machen, habt ihr gesagt, nein, nein, nein, nein, nein, nein, bis ihr euren Willen gekriegt habt. Und wo euer Wille hingeführt hat, ist genau das, wo wir jetzt sind. Ah, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Oh. Was haben die denn da geschnüffelt im Labor? Ich habe keine Ahnung. Dann ging es natürlich um Frauen, die irgendwas als Erste gemacht haben in Gambia, irgendeine Sportfotografin. Also Frauen können auch Sportfotografin sein, sogar schwarze Frauen, auch in Afrika ist das nicht irre. Dann natürlich Klimakrise, Hedwig Richter, Klimakrise handelt jetzt. Laut Richter würde eine gute Klimapolitik einerseits zu Einschränkungen für alle führen, andererseits aber auch zu mehr persönlicher Freiheit. Laut der Historikerin wüssten das schon all jene, die sich dazu entschieden haben, auf das tägliche Schnitzel zu verzichten und dies dann nicht nur als Einschränkung erlebten. Das finde ich auch wieder eine großartige Figur. Also wenn du selber auf was verzichtest, also dann fehlt dir das irgendwann auch gar nicht mehr. Und deswegen ist es ja auch voll gut, dass du da, also du verzichtest doch vielleicht auf alles. Du könntest trotzdem glücklich sein, wenn du gar nichts hast. Also so eine Idee von so einem Guru. Ja, dann gibt es natürlich Polizeigewalt und Racial Profiling. Oldenburg, kein Einzelfall, mahnt Mohammed Amja. Oh mein Gott. Wie hat das funktioniert, so viele Leute auf einem Haufen, ohne dass es da irgendwie spontane Selbstentzündungen gab? Dann natürlich die Ukraine, nee, kein Friedensplan, wollen wir nicht. Der Kollaps der Ukraine hätte massive Folgen für den Westen, auch migrationspolitisch, ja, weil wir keine Grenzen haben. Es muss gesamteuropäisch investiert werden, bis zum Rüstungslobby ist. Dann kommen die Clubveranstalter und sagen, es ist voll, man muss jetzt schon 20 Euro für einen Club-Eintritt nehmen, weil das alles so teuer geworden ist. Ja, keine Ahnung. Und dann 13 Uhr, endlich wieder einer der Höhepunkte. Carlo Masala live zugeschaltet aus Lima, 6 Uhr morgens Ortszeit, nur um mit Tatzlaff über die neue Weltlage zu sprechen. Aus Lima extra, Mann. Und Carlos Masala sagt das, was er immer sagt, gerade ist das Ende der globalen liberalen Weltordnung. Unter sowas macht er das ja auch nicht mehr. Ich bin erst bei 13.28 Uhr. TikTok ist meine absolute Lieblings-App, vor allem, weil mir der Algorithmus extrem passenden Content ausspielt. Trotzdem bekomme ich immer wieder Inhalte der AfD angezeigt. Alter. Oh. Das sind Probleme unserer Zeit. Was machen die denn in dem Labor? Also was waren die denn mit den Problemen da eigentlich in diesem Labor? 13.55 Uhr in dem Panel. Was können wir von der SPD erwarten, Frau Esken, Fragezeichen. An rumlaborieren, würde ich sagen. Alter Schwede. Warum fragt man denn die? Alter Schwede. Ja, und dann kommt Ricarda Lang, ja, Ampel oder neue Regierung. Beim Thema Digitalisierung lacht der Saal. Lang wird ernst. Sie habe geglaubt, bei der FDP sei die Digitalisierung gut aufgehoben. Das fand ich sehr enttäuschend, sagt sie. Applaus. Dann kritisiert sie Olaf Scholz. Statt eigener Ideen habe er nur Merkel imitiert. Wacht auf, fordert Lang. Nur wer Veränderungen anspricht, kann die neue Welt gestalten. Das gibt aber 5 Euro ins Phrasenschwein, Ricarda. Das 9-Euro-Ticket wurde erst morgens um 17:30 verabschiedet. Und dann kommt auch der Titel unseres Artikels, kollektiver Wahnsinn. Kann manchmal Gutes schaffen. Immerhin wird dann mal um 14.15 Uhr dem Genozid an den Armeniern gedacht. Das finde ich gut. Dann kommt der Chef des Bundeskanzleramts, um seinen Chef zu vertreten. Er sieht auch Positives darin, dass er bald seine Stelle verliert. Wie war denn Olaf Scholz als Chef, will Anna Lehmann, Leiterin des Staatsparlamentsbüros, im Talk wissen. Schmidt fand Stolz schon immer inspirierend. Es gibt einen viel inspirierteren Olaf als das, was man öffentlich sieht. Das ist auch so eine Sache, die ich vorher nicht wusste. Siehst du, also ich bin in einem ganz anderen Licht, wenn sein Typ, der ihn seit 20 Jahren irgendwie kennt, sagt, er kennt einen ganz anderen Olaf. Verrückt, ey. Öffentliche Debatten würden nur funktionieren, wenn man einander zuhört. Das gilt von rechts wie von links, erklärt die Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach. Boah, Weisheiten, ey, mein Lieber. Ich muss da nicht zustimmen, aber ich muss das erstmal aushalten, so Reuschenbach. Gelingt das nicht, könnten Menschen das Gefühl entwickeln, dass sie sich zu bestimmten Themen nicht mehr äußern können. Wow. Das ich muss ja auch die positiven Dinge. Das ist auch eine von der Republika, ne? Ja, aber diese, immerhin, also. Das ist diese Politikwissenschaftlerin mit dem Lazy Eye, die immer auch auf den Parteitagen rumsteht und für Phoenix irgendwas einordnet. Debatten brauchen Spielregeln. Populistische Parteien halten sich nicht daran. Wie geht es weiter in Syrien? Da haben sie dann Journalistinnen und Journalisten aus Syrien. Und die haben gesagt, man braucht dann eine Lizenz. Sie wissen nicht mal, wo man die herkriegt. Klar, bei so einem Durcheinander. Und dann kommt Daniel Cohn-Bendit, der Grand Seigneur der deutschen Grünen. Er sieht sich als Kind der Freiheit. und kritisiert die knappe Militärunterstützung für die angegriffene Ukraine. Sie werden bombardiert und wir haben den Luxus, darüber zu sinnieren. Der gefährlichste Politiker in Deutschland ist Jens Spahn. Dann spricht der 80-Jährige das Thema Nahost an und bezeichnet sich als Azionist. Also nicht als Zionist und auch nicht als Antizionist. Willkommen auf dem Zaun, Daniel. Willkommen auf dem Deutungshügel. Das Publikum hängt Daniel Cohn-Bendit an den Lippen. Der 80-Jährige redet frei von Schubladendenken. Für ihn ist klar, die meisten Menschen wollen nicht immer Politik machen. Sie wollen leben. Wow, wow, wow, jetzt also für eine Bewegung, die uns jahrzehntelang das Primat der Politik reingehauen hat, ist es schon ein ziemlich frecher Spruch. Und es geht dann aber doch noch um Politik, auch um den Umgang mit der CDU und darum, warum die Grünen Wahlniederlagen einstecken mussten. Weil Habeck das CDU-Programm gepusht hat. Findet ein Zwischenruf. Oh, habe ich jetzt mit der falschen Stimme vorgelesen. Unsinn, entgegnet Cohn-Bendit. Schroff. Ja, dann kommen Haustürwahlkampf, Klopfen und Stimmen abräumen mit Duin Yen und Ferhat Kocak. Oh, Ferhat Kocak war doch dieser Linke, der so unangenehm aufgefallen ist, oder? Der Abgeordnete, der auch komischen Unsinn immer anredet. Ja, dann geht es um Wolfsburg und VW. Wir haben inzwischen 15.38 Uhr. Also das heißt, was tun gegen das antifeministische Rollback? Ja. Rechtsanwältin und Dozentin Asha Haidati bringt die Wut auf den Punkt. Wer sich trennt, wählt zwischen Gewalt und Armut. Das finde ich auch so unsagbar frech. Das ist unsagbar frech. Also ich kenne genug Leute, die sich im Guten getrennt haben. Und die das alles ausgependelt haben, wie sie das machen. Und jeder war zufrieden. Und hat hier so, nee, wer sich trennt, weil Männer so gewalttätig sind und die Frauen nur das ganze Geld wegnehmen. Oder was? Und dann sagt Ärztin und Aktivistin Anna Kreitloff, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland theoretisch erlaubt, praktisch aber nur für die, die Geld haben. Was soll ich sagen, ey? Ist das... Der neue Koalitionsvertrag, der das ungeborene Leben besser schützen wolle, lasse den Einfluss der Kirche erschreckend deutlich spüren. Ja, ist schon erschreckend, wenn man irgendwie die Zahlen drücken will von kleinen Kindern, die noch vor ihrer Geburt getötet werden. Ist total, also finde ich ethisch auch total fragwürdig, das zu versuchen. Ne? Kann auch jeder machen, wie er will. Dann Experiences aus Gaza. Von jemandem, der auch gegen die Hamas protestiert hat wohl und nach Deutschland geflohen ist. Wir wollen die Hamas nicht als Regierung, sagt er. Außerdem sei er sicher, dass die israelische Gewalt, die der Hamas gilt, überwiegend Zivilisten trifft, die sich nicht mit der Hamas solidarisieren. Nur das kann man sich vorstellen, dass die Hamas halt die Leute die oben hinstellt als menschliche Schutzschilde, die ihnen eh ein Dorn im Auge sind, klar. Die Veranstaltung Thank Goodness I'm Queer beginnt anders, als der Titel vermuten lässt. Und dann fragen sie sich, wann das Queersein das Beste sich das erste Mal richtig gut angefühlt hat. Und dann sagt natürlich einer von denen, vielleicht ja morgen. Nein, eigentlich immer. Es fühlt sich immer richtig gut an. Wenn du aus dem Rahmen fällst, hast du mehr Platz. Aber auch mehr Platzwunden. Ich muss mich kurz in einen Eimer einbrechen. Judith Möller und Korrektiv-Faktencheckerin Sarah Tuss wissen, wie schaffen wir Fakten? Das ist auch wieder so ein Titel, der eigentlich was anderes sagt, als sie, glaube ich, sagen wollten, aber ich habe geschmunzelt. Faktenchecks sind am wirksamsten, wenn die Korrektur vor der Falschinformation kommt. Wird erst nachträglich korrigiert, entfaltet die Fehlinformation bereits ihre Wirkung. Wir haben vorhin über den blauen Anzug von Donald Trump gesprochen. Ja, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Im Orangenraum des Frist-Forums sprechen die Moderatoren Daniel Kubiak und André Kname mit der iranischen Sängerin und Aktivistin Fawaz Farvardin darüber, wie Musik Gesellschaft sichtbar machen kann. Ich bin im Exil, ich bin frei, wenn man Exil Freiheit nennen kann. Ich möchte die Kluft zwischen den Menschen verkleinern. Ja, das sind alles schöne Worte, aber sie schließt halt mit den Worten Frauen und Flinter, Probleme sind überall ähnlich, die Gefahrenlevel sind nur unterschiedlich. Ja, und da sind wir wieder bei dem Vergleich von Dingen, die halt so groß sind wie die Erde und so, die anderen so groß sind wie die Sonne. Aber gut, im Iran herrschen ganz andere Gefahrenpotenziale. Aber es sind ja hier nur Ausschnitte. Und dann geht es auch um den Widerstand in der Türkei. Um 16.51 Uhr, welche Rolle Kinder und Jugendliche in der deutschen Politik spielen und spielen werden, deutete sich bereits im Dezember an. Bei der Spendengala Ein Herz für Kinder spendete Lars Klingbeil 500 Euro, Friedrich Merz immerhin 4.000 Euro, soweit zu den Prioritäten in der Politik. Ja, weil das ja natürlich die Prioritäten der Politik werden traditionell durch Spenden von einzelnen Politikern festgelegt, die als Privatpersonen machen. Ja, genau. Und dann haben wir jemanden, der sagt, nee, die Politik hatte kein Herz für Kinder. Eltern seien als Wahlberechtigte eine völlig bedeutungslose Rolle. Die Eltern seien die Erwachsenengruppe, die am häufigsten keine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was das im Endeffekt bedeutet. Wann ist ein Migra kein Migra mehr? Hatten wir das nicht schon heute um 9 Uhr? Jetzt sind wir bei 17.04 Uhr. Da verteidigt seine Frau gegen den Vorwurf, sie würde die Migra-Karte spielen. Ja, nu, was soll ich sagen? Vielleicht hast du sie gespielt, wenn die Leute dir das vorwerfen. Dann geht es um Indien. Dann geht es um Trump. Natürlich ganz schlimm, Indien auch, alles ganz schlimm. Indien, Faschismus und so. Die Tech-Unternehmen sitzen wie die Ritter an der Tafelrunde und loben ihren König, findet Medienforscher Michael Seemann. Ach, guck mal, ist wirklich jeder da, der Rang und Namen hat. Ich könnte weinen. Ja, das war doch der hier mit der Dame von der Naumann-Stiftung. Wenn die Mächte Staat und Plattform verschmelzen, werden unsere Märkte, unsere Freundschaften und unsere Diskurse geklaut. Netzpolitik ist kein sexy Thema. Damit gewinnt man keine Wahlen. Und immerhin sagt er, ich möchte nicht überwacht werden, lasst es. Da würde ich ihm zustimmen. Das ist in Ordnung. Ja, Comeback der Atomkraft, natürlich eigentlich nur Leute, die über Risiken, Endlager und Schnickschnack diskutieren, also nicht das, was im Titel steht. Und dann die Frage, in welcher Welt möchtest du leben, wird besprochen zum Beispiel. Das finde ich auch immer schön. Dann versucht ihr danach, das ist immer das Problem, Kommunisten fragen immer erst, in welcher Welt möchte ich leben, und dann fangen sie an, die Menschen mit dem Meißel und dem Hammer irgendwie in Form zu bringen, damit sie da reinpassen. Ja, und dann gibt es um 18.30 Uhr alles KI oder was von Adrian Breitling. Der Begriff KI wird gern genutzt, weil er schick klingt. Neu ist das neuronale Netz heute generischer trainiert sind als ihre Vorgängertechnologien. Soziotechnologe Jürgen Geuter bringt es auf den Punkt. Menschen verändern die Welt, nicht Technik verändert die Welt. Und natürlich setzen wir KI als Gesellschaft falsch ein, laut der Soziologin Alice Rombach. Ja, und dann war es offensichtlich fast schon, oder? Gibt es noch was? Ja, doch, geht immer noch weiter. 18 Uhr. Das fand ich auch noch schön. Am 30. April jährt sich zum 50. Mal das Ende des Vietnamkriegs. Antikriegsfilme wie Full Metal Jacket ignorieren jedoch die vietnamesische Sichtweise auf den Krieg. Color Me Surprised. Ein amerikanischer Film ignoriert die Sichtweise des Gegners in einem Film. Total verrückt. Das ist ja praktisch ein englischer Film, aber Davon abgesehen. Ja, okay, aber davon abgesehen, stört die das, dass die Sichtweise der Leute, die da von den Vietnamesen Kultur gekämpfert wurden, die wird nicht gezeigt oder was? Oder stört sie, dass die Kommunisten im negativen Licht dargestellt werden? Nee, ich glaube, was sie wirklich möchte, ist ein Remake von Avatar. Nur halt mit den Vietcong als die blauen Viecher und alle anderen sind halt die bösen Erdlinge, die alles platt machen wollen. Und die Vietcong haben eigentlich nur den heiligen Baum verteidigt. Genau das möchte sie eigentlich. Die KI ist heute das, was vor einigen Jahren die Blockchain war. Da möchte ich aus dem Fenster springen bei sowas, bei solchen Vergleichen. Ja, und damit mit meinem Sprung aus dem Fenster endete dann das Taz-Lab für mich. Die haben mich dann nett in ein Krankenhaus in Ost-Berlin gebracht. Und ich habe nur eine Stulle gekriegt und ein DDR-Jägerschnitzel war schön. Ja, das kommt ja einmal pro Jahr oder wie ist das? Oder ist das schon vorbei jetzt? Mhm. Ja. Okay. Aber ich fand halt einfach dieses konzentrierte, dumme Geschwätz und halt dieses Irre, was da für ein Schaulaufen auch stattfindet. Jeder, der in dieser Branche Geld verdient, ist da gewesen. Das hatten wir ja, es gibt ja ein paar von diesen Sachen. Es gibt dieses Ding vom Bayerischen Rundfunk, diesen Zündfunk-Kongress, irgendwie gab es ja irgendwie mal, da waren ja auch diese ganzen Leute da dabei. Dann gab es von der Zeit noch dieses Ding, wo ich schon wieder vergessen habe, wie das heißt, aber es ist auch irgendwie so ein Kongress, wo immer diese Leute auftreten. Dann gibt es von Vodafone, ist das, glaube ich, gibt es auch dieses OMR-Ding, wo diese Leute alle auftreten. Und ja, halt von der Republika, die Republika. Also, und die Republika gibt es ja mittlerweile auch zweimal im Jahr, einmal in Berlin, einmal in Hamburg. Na, also. Na, aber am Ende brauchen wir schon 365 Veranstaltungen, damit es für uns alle lohnt. Ja, zwischendrin gibt es halt die Taz so und die ganzen Medien, wo diese Leute sich dann zwischendurch auslassen können oder nochmal ein Buch schreiben oder so. Ich glaube, ich habe jedenfalls jetzt viel besser verstanden, was man mit Laborieren meint. Ja, man darf sich halt auch nicht man darf auch nicht vergessen, dass halt der ganze Laden hier auch noch Zuschüsse kriegt. Aber ich bin ja geschockt, dass man von dem Panel mit dem Seemann und der feministischen Dame von der Naumann-Stiftung den Seemann hier zu Wort kommen lässt. Das ist aber misogyn, würde ich sagen. Also vielleicht habe ich das auch irgendwie. Ich habe ja jetzt auch nochmal Zeug rausgenommen. Ich habe ja wirklich nur auch wieder nur. Das ist ein Riesending. Also ich habe lange nicht alles vorgelesen und wenn wirklich auch immer nur ein, zwei Sätze aus jedem. Würde ich das denn hier sehen? Ah, ja. Dann suche ich hier nochmal kurz. Der Seemann ist 17.34 Uhr, genau. Und das andere ist weiter unten, worüber wir gesprochen haben. 17.28 Uhr. Das, was ich eben davor vorgelesen hat. Und die Dame, die das mit der Netzpolitik gesagt hat, ist von Chaos Computer Club. Ja, diese Bro-Geschichte, die kam ja dieses Jahr bei der Republika auch, hatte ich ja schon geteasert. Ist die Frau Eickstedt von der FDP oder was? Nee. Von der Naumann-Stiftung, genau zu sein. Nee, keine Ahnung. Nee, das ist gar nicht Eickstedt. Vorgekommen. Ja, dann haben sie die wohl totgeschwiegen hier. Vielleicht hat die auch darauf bestanden, dass man ihre Teilnahme nicht an die große Glocke hängt oder so. Die ist ja von der AfDP, also bitte. Ja, so, dann möchte man da ja auch gar nicht haben eigentlich. Chemtrails, naja, nicht ganz. Ja, Geoengineering, kommen wir zu einem Thema, was diese Woche aus Großbritannien so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass die Sonne gedimmt werden soll und dass die Regierung beschlossen hat, dass dieses Programm gemacht wird. Da muss man ein bisschen zurückrudern, die ganze Sache ist ein wenig anders. Wir haben einen Artikel aus dem Guardian, wo einige Kritiker von dieser Solar Radiation Management Angelegenheit nochmal zu Wort kommen. Und die weisen halt auf einen wichtigen Punkt hin. Das Thema ist ja vor ein paar Jahren hochgekommen, kam tatsächlich aus dem militärischen Bereich und kam dann in diese ganze Klimaforschungsangelegenheit als mögliche Mitigationsmethode für CO2 und Erderwärmung. Und da geht es einerseits darum, dass man Wolken bildet, dass weniger Sonne auf die Erde trifft und dass man Wolken in hoher Höhe quasi entfernt, damit die Infrarotstrahlung von der Erde weggehen kann, und gibt viele verschiedene andere Modelle. Hier geht es um das Modell, dass man Wolken bildet. Das ist sehr kritisiert worden, weil es einfach unbeherrschbare Folgeeffekte haben könnte. Unter anderem hätte es den Erfolg, hätte es das Resultat, dass ab einem Level, dass es wirklich die Temperatur regulieren könnte, das hat man ja schon berechnet, hätte das zur Folge, dass bis zu 6% weniger Sonnenlicht durchkommen, aufs Jahr gerechnet. So, und also durchschnittlich 6%. Was natürlich für Solarenergie und sowas ziemlich schlecht wäre, aber es hätte auch ganz viele andere Effekte. Dann wäre es eine Sache, die halt immer weiter geführt werden müsste. Wenn man einmal damit anfängt, kann man nicht mehr damit aufhören, weil sonst gibt es halt bestimmte Kipp-Effekte, sogenannte Termination Shocks. Also es gab schon relativ viel Forschung in diesen Themengebieten in den letzten Jahren, und alle sind mehr oder weniger zu dem Punkt gekommen, okay, unter Umwelt- und Klimagesichtspunkten ist das eine Sache, die man vielleicht doch nicht machen sollte. Jetzt gibt es in England seit 2 Jahren eine neue Behörde, teilstaatliche Behörde, die ist so ähnlich wie das DARPA in Amerika, heißt ARIA. Das ist eine für fortschrittliche Technologie, soll das quasi erfinden. Die hat quasi jetzt ein Forschungszweig, wo es genau um dieses Thema geht, und die haben das grüne Licht bekommen, dass sie mit diesen Forschungen weitermachen können. Also diese ARIA-Behörde ist eine Sache für sich, die sollen quasi Grenzwissenschaften erforschen. Ja, also sowas wie Scalable Neural Interfaces, Programmable Plants, Smarter Robot Bodies, dann Nature Computes Better, das heißt, wie kann man Proteine falten, dass man damit elektronische Prozesse nach, also quasi einen organischen Computer bauen könnte und sowas. Und Future Proofing auch Climate and Weather ist eins dieser Themengebiete, was da in den Hauptthemengebieten genannt wird. Die haben auch noch ganz viele Nischengebiete, die auch ein bisschen seltsam sind, aber darum geht es im Endeffekt. Das ist eine Behörde, die nicht direkt staatlicher Kontrolle unterliegt und die Projektaufträge in Großbritannien, aber auch im Ausland vergeben darf. Und das ist der Punkt, warum das Ganze jetzt so kontrovers ist. Es wird jetzt nicht passieren, dass sie in den nächsten Monaten anfangen werden, was in die Umwelt zu sprühen, weil was diese Behörde jetzt macht, ist, sie nimmt den ganzen Forschungsstand der letzten Jahre und versucht, das zu widerlegen. Damit kommen wir dann zur nächsten Quelle, das ist das Dokument von denen, wo die im Endeffekt darauf eingehen, okay, was machen wir hier konkret? Wir haben den Forschungsstand und wir machen jetzt ein Risk Assessment. Die sind persönlich der Meinung, dass es sich lohnen könnte, ja, das zu machen. Und deswegen suchen wir jetzt einen Weg, wie wir das hinbekommen, ohne diese ganzen Nebeneffekte zu erzeugen. Ja? After considerable deliberation on the balance of risks, ARIA has come to the view that the risks of not being able to answer such questions are greater than the risks of researching approaches for actively cooling the earth through a well-governed research program. Also im Endeffekt, das Risiko, es nicht zu versuchen, ist größer es nicht zu tun. Ja, so. Und deswegen haben die hier in diesem Dokument so ein paar Guidelines gemacht, und im Endeffekt, was sie jetzt versuchen, die haben im Endeffekt ein Decision Tree gemacht. Ja, das kannst du gucken, auf Seite 7 sieht man den. Einfach nur, die suchen jetzt im Endeffekt Projekte, die gewisse Sachen nicht machen. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber es fängt halt hier an, okay, trifft es die Projektbeschreibung? Ja, nein. Und dann, wenn man ein Experiment draußen machen würde, gäbe es eine unkontrollierte toxische Gaswolke, oder kann man die Partikel wieder einfangen? Ist es möglich, ein Experiment in einem so kleinen Rahmen mit messbaren Ergebnissen zu machen, ohne die Umwelt dabei zu belasten? Darum geht es hier eigentlich. Die nehmen die ganzen Kritikpunkte und sagen, okay, wir versuchen das jetzt hinzubekommen, ohne dass wir einen von diesen Punkten treffen. Das Einzige, was sie halt nicht beantworten können, ist quasi dieses Termination Risk, also quasi, wie gesagt, wenn man einmal mit der Sache anfängt, dann kann man nicht von heute auf morgen damit aufhören, sonst gäbe es einen Kipppunkt in der Natur. Das ist der einzige Punkt, den die nicht angehen, den blenden die einfach aus. Ja, also die werden jetzt in den nächsten Jahren, werden die in Großbritannien und außerhalb von Großbritannien, wo die Umweltauflagen ja vielleicht geringer sind, versuchen, Projekttests hinzubekommen, um quasi die ganzen anderen Forscher, die sagen, das ist zu aufwendig, das hat zu viele Risiken, es gibt andere Sachen, die effizienter sind, die funktionieren können. Das wollen die einfach nur alles widerlegen, um mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Das ist der Punkt an dieser ganzen Sache. Ja, und es wird halt im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass sie irgendwann irgendwelche Experimente damit machen werden. So. Ja, aber es wird jetzt nicht groß zum Einsatz kommen. Ne? Wie gesagt, die versuchen es so hinzubekommen, dass man diese ganzen Risiken nicht hat, außer dieses Termination Risk. Und das Thema ist halt in Deutschland natürlich auch schon behandelt. Hier haben wir von der Heinrich-Böll-Stiftung nochmal eine kleine Zusammenfassung, was das bedeutet. Ist ein anvisiertes Solar-Geoengineering-Verfahren, bei dem große Mengen winziger reflektierender Partikel in die Stratosphäre, eine obere Schicht der Atmosphäre, ausgebracht werden sollen, die die Erde kühlen, indem sie Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren. Ja, und da gibt es Sachen mit Fesselballons und mit Flotten von Flugzeugen und ja, auch, dass man das dem Kerosin von Linienmaschinen beifügt und ne. Aber wie gesagt, die Wissenschaft ist halt zum Punkt gekommen, dass das sich nicht wirklich lohnt, das zu tun. Und die Heinrich-Böll-Stiftung sagt ja auch, Realitätscheck, es ist nur eine Theorie, es wird gar nicht umgesetzt. Naja, die Briten versuchen es halt umzusetzen mit dem Kopf durch die Wand. Also das ist, wie gesagt, diese Behörde ist halt eine neue Behörde, die hat ein Budget von 1 Milliarde Pfund bekommen und die haben jetzt halt diese innovativen Themenfelder, wo die halt versuchen, irgendwelche wissenschaftlichen Durchbrüche zu erzielen. Ja. Und das ist eigentlich die ganze Sache. Und ich gehe davon aus, dass sie auch dieses Stratospheric Aerosol Injection nehmen, um einen gewissen PR-Effekt zu erzielen, weil das wird nirgendwo hinführen. Wie gesagt, das ist jetzt seit ein paar Jahren erforscht worden und wirklich die Leute, von denen man meinen würde, die werden all in, um das zu machen, selbst die sagen, nee, das ist keine gute Idee. Ne? So wie der Herr, der zurückgetreten ist. Muss man mir jetzt noch das Miniatur-Wunderland machen? Ja, natürlich. Sicher. Alles muss malig gemacht werden. Ja, das war auch hier eine Einreichung. Ich wollte da unbedingt hin, aber jetzt habe ich auf einmal weniger Bock drauf. Das war auch eine Einreichung von unserer Meldestelle. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber Deutsche Telekom und das Miniaturwunderland machen den Klimawandel sichtbar. Ihr löst den aus, oder wie? Der bewegende Film und die interaktiven Tablets machen auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam. Es sind schockierende Bilder, die wir hier animiert haben wahrscheinlich. Ja, genau, die haben wir in Handarbeit gerendert. Die zum Handeln auffordern sollen. Handeln! Jetzt handeln! Von Babys, die aus Brutkästen gerissen wurden und Massenvernichtungswaffen in Lagern von Saddam Hussein. Da gibt es hier so, so ein Look into the Future und dann siehst du da, wie hier das Kolosseum in der Zukunft aussieht. Und das ist wahrscheinlich gar nicht mehr so heile wie hier. Trocken. Oh, guck mal, da ist der Tore der Milizia. Ganz, wenn man jetzt, also praktisch, wenn man hier einfach runtergeht, da ist ein ganz lustiges Café da unten in der Ecke. Da gibt es Weizenbier vom Fass. Café Klimawandel, ja. Nee, Café Teatro. Aber ich finde es ja schön, dass sie sich hierfür auch den Sticker eingefangen haben, den wir heute auch wieder kriegen werden. Den kriegen wir doch immer. Boah. Ja, hat eine passende Meldung zum Tag der kleinen Hunde und der Rettungshunde und sowas. Ja, hier gibt es mal wieder eine Sache, die auch in Deutschland unter anderem von Geo propagiert wurde. Studie waren vor den unterschätzten Umweltauswirkungen der Hundehaltung. Da ist ein Schaubild ungefähr bei 50% von einem Dokument. Da ist alles auf einen Blick ersichtbar, worum es geht. Ja, es geht im Endeffekt darum, wie könnte es wagen, Hunde zu haben? Das ist doch eine Umweltbelastung und eine Klimabelastung. Und es gibt verschiedene Faktoren, woran das liegen soll, ne, die Hunde, also es gab wissenschaftliche Forschungen dazu, was natürlich auch alles immer mit bestimmter Zurückhaltung zu genießen ist, aber es wird halt hier propagiert. Im Endeffekt geht es darum, dass es vier Faktoren gibt, warum die Hunde die Umwelt belasten. Ne? Da geht es natürlich einmal ums Hundefutter. Ne? Das ist natürlich der Teil, der am meisten nachgeforscht wurde. Und klar, alles, was irgendwie eine industrielle Produktion ist, ist erzeugt CO2 und ist damit klimaschädlich. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass Hundefutter schlechter ist als menschliches Essen von der Klimabilanz bei der Erzeugung. Und dann gibt es die Präsenz und die Benutzung von bestimmten Außenflächen, weil die Präsenz der Hunde Tiere verjagt und auch wenn die Hunde nicht da sind, Urinen und andere Geruchsspuren Tiere davon abhalten, die Natur zu benutzen. Ne? Also wenn man mit dem Hund Gassi geht, dann vertreibt man alle Wirtiere. Ja, das Gleiche ist auch, wenn ein Hund im Wasser ist, da können dann Chemikalien, Shampoo oder irgendwelche Entlausungs-, entparasitäre Mittel können ins Wasser gehen und Fische und andere Arten zerstören. Und Hundekot ist natürlich auch nicht gut für die Umwelt, weil es halt auch Gase erzeugt. Und also andere Tiere werden gestört und das Futter erzeugt zu viel. Dass die Hundehaufen, wenn sie nicht mitgenommen werden oder wenn sie mitgenommen werden, sind nicht gut. Also Hunde sind schlecht für euch. Ja, es wird zwar in der Studie gesagt, ja, natürlich kann man nicht komplett auf Hunde verzichten, weil ja sowas wie Rettungshunde oder Therapiehunde wichtig sind. Aber man sollte halt überlegen, ob Hundehaltung für zum privaten Nutzen sinnvoll ist, vor allem unter dem Aspekt, dass Hundehalter generell mehr umweltbedacht sind und sowas, ist das ein gesellschaftliches Paradox, was vielleicht mal angegangen werden sollte. Also eine nicht rein wissenschaftliche Studie, sondern mit einer sehr politischen Haltung dazu. Ach was. Also die Expertin sagt dazu, wenn du Pfiffi erschießt, merkst du nach einer Zeit, Pfiffi, dass du freier bist. Ne? Ja, wahrscheinlich. Weil du nicht mehr ständig jetzt füttern musst und mit ihm rausgehen und der bellt nicht ständig und so. Ja, den Knaller fand ich wirklich mit dem antiparasitären Shampoo, wenn die in irgendwelchen Gewässern sind, dass dann die Parasiten sterben, oh mein Gott. Das ist ja, so und andere Arten. Ja, okay. Wie hat man Amöbenrechte sind die Menschenrechte. Parasiten sind gut gegen den Klimawandel wahrscheinlich. Parasiten werden doch nur als Parasiten geframed. Ja, das auch, ja. Von den strukturellen parasitistischen. Ich habe diese Woche gelesen, die Grünen oder nee, die Linken im Bundestag hätten sich jetzt irgendwie über die Hyänen auch geäußert, dass die so eine schlechte Presse irgendwie haben. Eigentlich wären die jetzt besser. Was? Hyänen. Also und das Jagen, das Baden. Da sind wir ja wieder das Essen und Kacken und die reine Präsenz von Hunden. Das sind die Probleme. Achso, also alles. Ja. Da sind wir wieder beim Wolfgang M. Schmidt und seinem König der Löwen. Wie werden die Hyänen dargestellt? Oh Gott. Das haben die Grünen wahrscheinlich bei einer Veranstaltung geguckt und dann haben sich alle voll Gedanken gemacht. Blutegel, Lives Matter, sagt das solide Halbwissen. Es waren die Linken, nicht die Grünen in diesem Fall, wobei das ja auch nicht mehr anders ist. Aber ja. Aber ich finde es ja schon fair, weil dieser Artikel darüber, dass die Katzen irgendwie schlecht für den Klimawandel sind, die haben wir schon seit Jahren hier beobachtet. Und dass es jetzt auch die Hunde trifft, das ist ja eigentlich nur fair. Also. Ja, wie gesagt, es wird halt nur die Ausnahme gemacht mit den Therapie- und Search- and Rescue-Dogs und sowas. Ja. Der Stadtrat befragt also weg mit dem Wolf. Oder ist der Wolf wieder zu wenig Hund? Der darf dann. Der Wolf wird ja nicht privat genutzt. Eine kleine Manufaktur für Wolfszitzenchips. Österreicher, ja, das geht der Wasserstoff aus. Wie das in Österreich mit dem Wolf ist, weiß ich nicht. Aber mit dem Wasserstoff geht aus. Stimmt gar nicht unbedingt, sondern die Wasserstofftankstellen, die sich an den OMV angeschlossen oder die dem OMV gehören, diesem Mineralkonzern. Die sollen nur schließen, und zwar alle. Wir haben den Betrieb in Wien ist bereits eingestellt, genau. Im Sommer sollen auch die anderen Standorte folgen. Wie war es hier, glaube ich, lohnt sich nicht. Ne? Wirtschaftlichkeit. Ja, Wirtschaftlichkeit ist das Problem. Peng. Kein Wunder. Ich meine, wer hat ein Wasserstoffauto? Kennt ihr jemanden, der sowas besitzt oder so? Oder kennt ihr jemanden, der sonst Wasserstoff für irgendwas mal ab und zu braucht? Die Russen haben, glaube ich, Wasserstoffbomben. Ja, okay, benutze ich aber auch recht selten. Auch ja, aber mal eine haben nicht. Vielleicht, wenn die günstig sind. Aber auch dann ist ja kein Verbraucher, gibt sich da nicht raus. Ne? Das ist ja. Ich habe schon mal jemanden getroffen, der es genutzt hat, aber da gibt es noch mehr Leute, die Autogas nutzen. Und selbst das ist ja Nische. Ja, allerdings. Ja. gibt es auch nur an wenigen Ecken. Genau. Oder Frittieröl vom Bauern. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, neue Regeln in Deutschland für Solaranlagen. Und zwar jetzt ab Februar, seit Februar. Ist es so, dass nicht mehr vergütet wird, wenn der Strompreis ins Minus gerutscht ist. Ist es nicht herrlich? Also immer wenn der Strompreis 2 Cent plus ist, kriegen die PV-Besitzer trotz allem noch ihre 9 Cent ausgezahlt oder so. Ja, aber eben nicht mehr, wenn es dann ins Minus rutscht. Das ganz große Minus wollen sie dann nicht mehr tragen für die Leute. Und man geht im Prinzip davon aus, dass mehr so die private Nutzung und vielleicht auch die Speicherung, sodass man mal in Zeiten liefern kann, wo dann eben sonst keine Sonne scheint oder so. Ja, das soll dann ausgebaut werden. Davon geht man aus, dass das passiert. Und würde ich eigentlich auch, finde ich eigentlich ganz okay, dass man zunächst mal ein bisschen zusammenstreicht. Aber wenn ja, also zahlen wir den Strom nur noch einmal. Sozusagen ja, die Förderung ist, schon mal eine Hilfe. Ist natürlich nicht komplett weggefallen. Also ohne geht es sicher nicht. Ne? Das ist das Krasse an dem ganzen Thema. Das ist ja auch so geil, weil das sind ja diese Sachen, die alles günstig machen. Ne? Aber ja, komischerweise zahlen wir nur drauf. Ist egal, was passiert, wir zahlen drauf. Wenn die Sonne scheint, zahlen wir drauf. Wenn die Sonne nicht scheint, zahlen wir auch drauf. Ja, und aber eine super Idee. Hast du dann für immer kostenlosen Sonnenstrom? Das stimmt ja auch nicht. Man muss die Dinge halt ersetzen. Ne? Aber wir kriegen doch das Klimageld. Ach nee, warte. Ach ja. Ja, die Schweine haben ja jetzt das Klimageld braucht man doch dann schon, um den negativen Strompreis an die Franzosen zu bezahlen. Ja, genau. Die Schweine haben jetzt die Pendlerpauschale erhöht. Ne? Hat sich die heute schon darüber beschwert. Die haben auch einen Knall, ey. Also wenn das nicht weil die Leute ja pendeln wollen. Ne? Genau, weil ich ja, weil kann man es dann so eine Lenkungswirkung mit erzielen, ne? Mit der Pendelpauschale. Chef, das Geld reicht nicht mehr, um zur Arbeit zu fahren. Ja, dann tschüss. Genau. Super. Ich bleib da jetzt zu Hause wohl. Ja, keine Ahnung. Ich meine, Homeoffice belohnen kann man sich auch auf eine andere Art. Ne? Oh ja, hier haben wir eine etwas ältere Meldung, die ich in einem Kontext eingereicht habe. Aber Wald ist natürlich immer gut. Ne? Wer Patriot ist und den deutschen Wald liebt, kann den Klimawandel nicht ignorieren oder leugnen, sagt Christian Lindner, Vorsitzender der FDP auf der Bühne von Moderne Landwirtschaft. Dem können wir von Heimatwurzeln e.V. nur zustimmen. Mhm, wer ist denn Heimatwurzeln e.V.? In einem kurzen Gespräch mit bürgerlicher Klimaschutz ist genau der richtige Ansatz. Ah, bürgerlicher Klimaschutz, was ist das denn? Also wer Patriot ist und den deutschen Wald liebt. Das ist in der Bürger atmen, würde ich sagen. Ja, ist empfänglich für Klimaschutz, ja. Und Heimatwurzelnverein. Im Endeffekt ist das eine Lobbyorganisation, die von einer Schweizer NGO-Organisation herauswächst und die im Endeffekt das ganze Klimaschutzthema für Konservative neu framen will. Da auch, die drücken es ein bisschen anders aus, aber es ist im Endeffekt das, ne? Ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Akzeptanz für Klimaschutz in der Mitte der Bevölkerung zu erhöhen durch bürgerlichen Klimaschutz. Bürgerlicher Klimaschutz, aha. Also neu frame das Ganze. Ne? Über uns steht dann auch noch ein bisschen mehr, was die wollen. Bürgerlicher Klimaschutz beginnt bei den Menschen vor Ort, in ihren Vereinen, Dörfern, Betrieben, Kirchengemeinden, eben dort, wo sie leben und wo sie arbeiten. 40% der deutschen Bevölkerung, ohne die wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Das ist der entscheidende Satz. Ne, also die wollen im Endeffekt die Leute, die sagen, okay, wir machen schon viel für Umweltschutz, alles, was jetzt noch draufkommt, ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, was Überlegungen von Wirtschaftlichkeit und sowas angeht. Die sollen mit dieser Kampagne, nenne ich es jetzt einfach mal, quasi davon überzeugt werden, Klimaschutz ist wunderbar. Klimaschutz sollte den Menschen als Steigerung der Lebensqualität oder lohnendes Geschäft begegnen, weil sie das ja immer ist, durch eine saubere heimische Umwelt, günstige, sichere Energie, oder eine neue Einnahmemöglichkeit in Form von Beteiligungsmodellen. Aha, also so will man die Konservativen abholen. Menschen zu Verhaltensänderungen zu zwingen, ihre Lebensgewohnheiten, Traditionen und Werte zu verurteilen, riskiert die Klimaziele. Ach nee, also richtig frame, dann geht's, ja. Eine ideologische Klimapolitik wird als größere Gefahr wahrgenommen als der Klimawandel selbst. Wie gesagt, in diesem Milieu. wo wie diese Milieubeschreibung zustande kommt, kommen wir gleich noch zu. Das ist sehr interessant. Unsere Werte, Bürgernähe und Pragmatismus. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir sitzen auf pragmatischen Lösungen, die die Lebensrealitäten der Menschen berücksichtigen. Ja. Wir setzen auf Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit, anstatt auf Bevormundung und Verbote. Aber das 1,5-Grad-Klimaziel müssen wir unbedingt erreichen, haben wir ja gerade schon gehört. Ergebnis, Offenheit und Ideologiefreiheit. Ja, unsere Arbeit ist ideologiefrei und ergebnisoffen, bis auf das 1,5-Grad-Ziel. Wir hören zu, diskutieren und suchen gemeinsam nach den besten Lösungen. Demokratie und Toleranz. Als parteiunabhängige und gemeinnützige Organisation bekennen wir uns zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Jegliche Form von Ausgrenzung, Rassismus und Extremismus lehnen wir ab. Ja gut, ich meine, das ist klar. Tradition und Innovation. Wir verbinden traditionelles Wissen und nachhaltige Praktiken mit neuen, innovativen Ansätzen, um unsere Heimat lebenswert zu erhalten. Ja, also die benutzen jetzt nicht selber das Wort Patriotismus. Ja, das haben, aber da haben sie sich sehr gefreut beim Christian Lindner, wo der das gesagt hat. Deswegen habe ich das mal übernommen. So wie ich gesehen habe, hat die FDP weniger hiermit zu tun. Aber auch CDU-Leute nicht so. Wie gesagt, das entspringt alles so einer Schweizer Sache, die auch in Spanien, Frankreich und verschiedenen anderen Ländern auch ähnliche Sachen fährt. Den bürgerlichen Klimaschutz quasi zu framen. Ja, interessant. Interessant. Und die haben eine Studie angefordert, wie Menschen quasi den Umwelt, also wie nehmen Menschen Einstellungen der deutschen Bevölkerung zu Umwelt- und Klimaschutz sowie zu politischen Teilhabe? Also das ist die Studie, aber die hat einen interessanten Effekt, weil diese Studie quasi die Bevölkerung in gewisse Segmente aufteilt. Vielleicht können wir da jetzt zukommen, sei denn, ihr wollt jetzt noch was zu Heimatwurzeln sagen. Vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Für mich war es neu. So, deswegen. Einstellung der deutschen Bevölkerung zum Umwelt- und Klimaschutz. Diese Studie fand, die Ergebnisse überraschen jetzt nicht so ganz, aber was ich besonders interessant fand an dieser Studie ist, dass sie quasi so eine Kategorisierung vornehmen, die sogenannten Sinusmilieus, ne, findest du ab Seite 6, ist auch recht anschaulich. Ne, also da hat man sowas wie ein, es erinnert so ein bisschen an politischen Kompass, aber es ist doch... Das ja, das ist ja eine etablierte Geschichte von diesem Sinus-Institut. Ne? Aber nicht von dem genau, ich weiß, aber es ist halt immer interessant, weil hier diese Milieus halt genau betrachtet werden können zum Thema Umweltschutz und welche Argumente könnten für die zugänglich sein. Ja, das ist ein klassisches Marketing-Ding halt. Ne? Wenn du irgendwie so eine Marketing-Analyse machst, dann kommst du mit diesem Sinus-Milieus um die Ecke. Genau. Wie gesagt, wird hier genutzt. Ne? Wir haben da die... Und das Wichtigste für die Leute von Heimatwurzeln ist natürlich die Segmente nostalgisch-bürgerliches Milieu, die adaktiv-pragmatische Mitte. Das sind quasi die beiden, wo sie meinen, okay, das sind die, die wir mit unserer Kampagne abholen wollen. Und hier sind verschiedene Fragestellungen in dieser Studie, also... Ne? Es gibt natürlich wenig Vertrauen in Politik und Forderungen nach mehr Bürgerbeteiligung. Das sind so die allgemeinen Trends, aber man sieht halt, in welchen Milieus, ne? Also zum Beispiel der normale Bürger ist nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft des Landes zu treffen. Experten und Politiker können besser und fundierter entscheiden. Da sieht man, dass das postmaterielle Milieu, ne? Also das obere Mitte, sehr stark dafür ist, aber ne, das konservativ gehobene Milieu, nostalgische bürgerliche Milieu und das die adaptiv-pragmatische Mitte damit halt nicht sehr viel anfangen kann, weil die halt doch schon ein bisschen freiheitlicher orientiert sind. Ja, und ja, anhand von dieser Studie wird halt geguckt, ne, zum Beispiel bei den Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz sollten wir in kleinen und planbaren Schritten vorgehen, statt weitreichende Änderungen von jetzt auf gleich umzusetzen. Das ist zum Beispiel eine Argumentation, wo man das nostalgisch-bürgerliche Milieu und das die adaptiv-pragmatische Mitte gut mit abholen kann. Gut, das konservativ gehobene Milieu, das durchschaut das natürlich direkt und es wird damit nicht abgeholt. Und so kann man hier bei den ganzen Fragestellungen halt wirklich sehen, ne, was man machen kann. Und im Endeffekt ein Resultat aus dieser Studie ist, dass man halt das konservativ gehobene Milieu ein bisschen außen vor halten lassen soll und sich auf das nostalgisch bürgerliche Milieu und die adaptiv pragmatische Mittel konzentrieren sollte, weil die am ehesten noch diesen Argumenten zugänglich sind. Ja. Finde ich sehr lustig, diese Kampagne. Die gibt es noch nicht so lange und die haben vor kurzem ihren ersten Kongress gehabt. Ist aber kleinen Raum. Okay, aber wenn du das jetzt so machst, dann springen da ja praktisch Leute politisch ab. Das ist was anderes, als wenn sie nicht kaufen. Deswegen. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Eine lustige kleine Sache auf jeden Fall. Und wie gesagt, es kommt aus der Schweiz. Ne, die Leute im Vorstand von der deutschen Gesellschaft sind die gleichen Leute, die in der Schweiz im Vorstand sind, zum Beispiel. Also es ist halt wirklich, ich will jetzt nicht sagen ausländische Akteure, das hatten wir vorhin in einem anderen Kontext, aber gut. Ja, das hier war auch eine Einreichung beim Zuschauer. Lindner verklagt das Tiere-Magazin Titanic wegen Cover. Und was war auf dem Cover? Auf dem Cover war dieses hier, Babyglück im Eimer, es wird ein Low-Performer. Mit so einem Ultraschallbild. Finde ich aber echt nicht so schlimm, das Bild. Nee, ist es auch nicht. Ja, zeigt, dass er sich nicht mit den Urteilen bisher auseinandergesetzt hat, die Titanic in ihrer langen Geschichte schon so alle durchgefochten hat. Da hat bisher noch eigentlich noch niemand Erfolg gehabt. Ja, und daraus haben sie noch dieses Ding noch hier gemacht. Freiheitskämpfer Lindner will Titanic verklagen. Ja. Ach, Freiheitsfanatiker, Lindner heißt das sogar. Was ist denn seine Begründung? Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht. Das war halt eine Einreichung. Persönlichkeitsrechte verletzt. Also. Menschenverachtende Darstellung. Grenzen der Kunstfreiheit überschritten. Grundrechte Lindners und Lehfelds missachtet. Ich glaube noch. Ja, das ist so okay. Grundlose und auch bezuglose falsche Unterstellung eines gewollten Abbruchs währenden Lebens. Also haben die da irgendwie insinuiert, dass er das abtreiben will, oder wie? Eigentlich nicht, ne? Ja, wer das weiß, vielleicht gehört er ja noch mehr dazu als in dieser Ausschnitt hier. Okay. Ja, ein bisschen pingelig, ne? Der gute Christian, aber auch irgendwie, ja, gut, das ist ein Witz, ne? Ich setze nicht immer der Typ, auf den ich draufhauen will, momentan so politisch, aber gut, wenn die Titanic meint, die müsste das jetzt irgendwie nochmal ein bisschen machen und so. Soll sie machen. Ja, kein Plan, vielleicht ist es auch irgendwie eine Ente vom Titanic Spiegel freut oder so. Titanic hat sich gefreut über den Rechtsstreit, da muss man ein bisschen in die Presse oder so. Ja, das ist ja von Mammon und hier fand ich halt vor allen Dingen geil, was wir hier in Deutschland als berichtenswert erachten. Wenn er hier so drinstehen will, es gibt Beweise dafür, dass die Richtigen die Festnahme eines Migranten habe verhindern wollen, schrieb der FBI-Direktor. Und zwar absichtlich Bundesbeamte abgelenkt, einen Einwanderer ohne Papiere in ihrem Gerichtsgebäude in Milwaukee zu verfolgen. Also in Milwaukee ist ein Sack Reis hier umgefallen. So richtig, ja. Das ist hier die Tagesschau, ne, damit wir auch alle Bescheid wissen. Glücklicherweise haben unsere Agenten den Täter zu Fuß verfolgt. Das ist ganz wichtig für unser aller Leben hier, dass in Milwaukee die Agenten den Täter zu Fuß verfolgt haben und er seitdem in Gewahrsam ist. Aber die Behinderung durch die Richterin hat zu einer erhöhten Gefahr für die Öffentlichkeit geführt. Hieß es weiter. Und daraus können sie jetzt hier bei der Tagesschau so, und ja, da wird hier alles eingeschränkt und das ist hier die weitere Eskalationsstufe. Genau. Super, ne? So sind die drauf. Die nutzen alles, um es irgendwie zu drehen und in die entsprechende Richtung zu interpretieren und so. Ich möchte nochmal dran erinnern, dass die Ermordung und Vergewaltigung von jungen Mädchen lange Zeit nur regionale Ereignisse waren. Ne? Ja, genau. Für ja, die gleichen Medien. Wie es bei Heute Plus hieß, ne, wir beschäftigen uns ja nur mit Dingen, die relevant sind in Machtmissbrauch und also irgendwo stand, glaube ich, in dem Artikel, dass die Richterin den Beschuldigten dann die Tür aufgehalten hat oder so, den ausgelassen und dann die Tür abgeschlossen oder sowas. Ja, also das war richtig irgendwie gezielt von ihr. Jo. Ja, die EU macht ernst und verhängt Sanktionen, Strafzahlungen gegen die großen Tech-Unternehmen, Apple und Co., sag ich mal. Immer so um die 200 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen. Der Musk, der sitzt noch nicht ganz fertig mit dem X, aber die sollen auch ordentlich löhnen. 200, 300 Millionen. Ich habe mich gefragt, ob sie die nicht einfach vernünftig besteuern können. So, das wäre doch vielleicht irgendwie ein bisschen korrekter. Und zwar geht es noch um Regeln. Ja, hier geht es jetzt wieder um diese alte Geschichte mit, ihr müsst alle Leute auf eure Plattform drauflassen. Ja, genau. Es geht vor allen Dingen um Regeln, die nur auch für solche großen Firmen dann irgendwie gelten. Also wenn du einen kleineren App Store betreibst als den von Apple, dann hast du diese Auflagen nicht, dass du da fremde Werbung akzeptieren musst oder sowas. Zum Beispiel, was war einer der Fälle? Ja, irgendwelche App Stores, auf die du dann da verlinken musst in deinem eigenen App Store oder so, das musst du nicht haben, wenn du eine kleinere Firma bist, musst du das nur haben, wenn du Apple bist, wenn du größer bist eben, ne? Und da sind die jetzt auch entsprechend pissig. Die Amerikaner werden das verstehen als Zusatz. Ja, es geht wahrscheinlich Zoll, um die Verknüpfung mit dem Gerät, ne? Also, dass du halt sagst, mein Gerät ist hier geschlossen und alle Leute, die da irgendwie was installieren wollen, die müssen dann aber auch alles über uns abwickeln und so. Das ist ja die Geschichte. Marktmacht, Monopole und so. Ja, an einer Stelle war es so, dass der fremde App Store dann irgendwie Geld kosten sollte. Wenn der eigene kostenlos ist oder so. Ja, weiß ich nicht genau. Klar, ist vielleicht nicht ganz okay, aber 200 Millionen ist vielleicht auch ein bisschen viel für sowas. Ich weiß nicht genau. Also die haben ja Strafen aufgerufen, bis zu 20% des Umsatzes. Ich meine, manche Firmen haben nur 5% Gewinn. Wie sollen die 20% vom Umsatz bezahlen? Das ist doch irgendwie echt Schwachsinn. Ja, Apple ist das vielleicht nicht mit dazu. Ne. Was? Da gehören die auf jeden Fall nicht mit dazu. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist schon richtig. Aber so ganz allgemein finde ich das eine ganz komische Aktion und frage mich, ob man das nicht besser über Steuern einfach regeln kann. Über Steuern einfach regeln. Ja, das Ganze hat sowieso jetzt schon eine Auswirkung. Allein die verstehen, ne? Ja, diese Sache hatte ja vorher schon Auswirkungen. Verzeihung, das, so ist es richtig formuliert. Allein die Androhung, dass diese Strafzahlung im Raum steht, verpflichtet das Unternehmen ja dafür, Rückstellungen zu bilden. Das darf man nicht vergessen, also buchhalterisch. Mhm. Ja, klar. Also ist das jetzt nicht so, das ist eine krasse Summe und wenn das, bevor es überhaupt zur Umsetzung kommt, beschädigt es schon die Unternehmen, weil sie halt Rückstellungen bilden. Das ist schon schwierig. Aber diese Rückstellungen, die ermöglichen dann ja auch eine Begleichung, ohne dass man direkt bankrott geht, in der Regel. Ja. Ja, schon. Ja, aber das sind ja diese Geschichten, wo der Trump dann irgendwie sagt, das sind ja auch irgendwelche versteckten Zölle oder so. Ja, sowas in der Art und sie beklagen Ungleichbehandlung zum Beispiel auch, ne? Also, was ja im Prinzip auch der Fall ist. Es ist zwar die Regel, ist ja nicht der Fall. Größe, welche Handys gibt es in Deutschland oder in Europa, die ihre eigenen App-Stores da irgendwie haben? Ja, wahrscheinlich nur chinesische oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder halt, also bei den anderen, bei Google, mit dem Ding von Google, ist das ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders, oder? Ja, ob man da schon alleine, weil die auch nicht ihre eigene Programmiersprache da drauf haben, sondern das einfach Java ist oder so. Wobei das ja glaube ich, auch gecopyrighted ist. Ja, keine Ahnung. Aber das ist ja auch wieder alles so ein bisschen Alphabet. Ja, wie gesagt, die Regel geht dann der größte der Firmen. Okay. Ja, genau. Ja, gut, das machen sie wahrscheinlich, ne? Dass Google da irgendwie steht im Verdacht, eigene Dienste zu bevorzugen. Ja, kein Wunder eigentlich, ne? Also, schwierige Vorwürfe. Aber gut, sie haben das Gesetz gemacht, um das irgendwie durchziehen zu können, dann ziehen sie es jetzt zwar durch, ne? Muss jetzt aus. EU. Stiftung Warentest zu Schadensersatz verurteilt. Ja, geht es um Stiftung Warentest und hier so seht ihr einen Deckenvogel. Ja, um die Dinger geht es auch. Und zwar hat die Stiftung Warentest verschiedene Rauchmelder getestet und einer alarmiert zu spät. So habe die Stiftung Warentest einen Testbericht zu Rauchmeldern betitelt. Und dann hat ein Rauchmelder die Note mangelhaft bekommen. Und die Stiftung Warentest hat ja eine gewisse Stellung, ja, die einerseits zum Vorteil und dann auch wieder zum Nachteil, der jetzt gerührt hat. Ne? Zum einen, dadurch, dass sie einen so anerkannten Ruf hat, war die Firma bei den ersten Gerichten nicht sehr erfolgreich damit, quasi erstmal eine Unterlassungserklärung zu erwirken. weil die hat mehr als 30% Umsatzverluste allein wegen dieser, also die sie auf diese Einstufung zurückführen würde, erlitten. Und die Gerichte haben erst halt anhand der eidesstattlichen Versicherung von der Stiftung Warentest und deren Tochtergesellschaften erstmal gesagt, gut, die sind anerkannt und da ist erstmal nichts dran. Und dann erst bei einer Revisionsverhandlung wurde dann im Endeffekt gesagt, okay, Aufschluss darüber, hätten die originale Prüfberichte des von der Stiftung Warentest beauftragten Prüfinstituts aus Belgien geben können. Doch die rückte die Stiftung Warentest nicht raus, wo es noch in Köln verhandelt wurde. Und dann wurde es in Frankfurt verhandelt. Und die haben gesagt, ohne Prüfberichte könnte Pyrex die Testbedingungen nicht kontrollieren und damit auch etwaige Fehler, wir erkennen noch Rügen. Und deswegen müssen diese Prüfberichte veröffentlicht werden. Und dann ist im Endeffekt rausgekommen, Pyrex konnte tatsächlich schwerwiegende Fehler bei den Tests nachweisen. Und das belgische Prüfinstitut hatte die maßgebliche DIN-Norm nicht eingehalten, obwohl sie vorher eidesstattlich versichert hatten, dass sie es getan haben. Also und dann ein paar technische Details, warum es nicht gemacht wurde. Also da wurde im Endeffekt unsauber einfach gearbeitet. Und dann wurde auch quasi auf den Ruf sich verlassen, dass sie sich schon wohl nicht beschweren, was auch zuerst fast geklappt hätte und dann nicht. Und das hat jetzt im Endeffekt zur Folge, dass die Stiftung Warentest halt erstmal die Unterlassung durchführen muss und eine Gegendarstellung machen musste. Und dann jetzt auch, die gesagt haben, okay, jetzt wollen wir die Feststellung erreichen, dass die Stiftung Warentest wegen des Berichts Schadenersatz für etwaige entgangene Gewinne infolge der schlechten Publicity zahlen muss. Und ja, um es kurz zu machen, ja, müssen sie. Zur Begründung stellt das Landgericht Frankfurt darauf ab, dass in der Veröffentlichung eines Testberichts mit dem Urteil mangelhaft aufgrund der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen ein besonderes Risikopotenzial für die Rechte von getesteten Unternehmen liege und aufgrund der weiten Akzeptanz von denen. Und das hat jetzt zur Folge, dass die sehr viel Geld zahlen müssen, die genaue Summe ist noch nicht klar, und die Tür für alle Leute, die halt ein schlechtes Testergebnis hatten, steht jetzt weit offen, um Stiftung Warentest zu sagen, okay, ihr habt uns da eine schlechte Note gegeben oder uns irgendwie betitelt, als dass wir wären die Schlechtesten, das hat ja auch eine Rolle gespielt, ne? Wie gesagt, die Überschrift. Ja, die sollen transparent testen, ey, ist doch in Ordnung. Ja. Ja, und es wurde halt bisher davon ausgegangen, dass die Anforderungen, die internen und externen Anforderungen von Stiftung Warentest so streng sind, dass, wie gesagt, die Gerichte haben sich am Anfang mit dem guten Ruf der Stiftung Warentest darauf berufen, so ja, wir können das so anerkennen, wir brauchen die Berichte nicht, die haben guten Leumund und wir glauben das, wir wissen ja, dass sie ordentlich arbeiten, weil sie so ordentlich arbeiten, dass sie so ordentlich arbeiten, ist ja der Grund, dass sie so eine angesehene Stellung haben. Das war die Begründung. Ne, warum die eidesstattlichen Versicherungen akzeptiert wurden. Und später hat das, ne, so, also ein interessanter Fall. Und für die Stiftung Warentest nicht ganz gut. Die müssen jetzt wirklich intern wirklich klar Schiff machen und richtig Transparenz schaffen, weil, ja, wie gesagt, alle, die eine schlechte Note bekommen haben, die werden jetzt erstmal ihre Rechtsabteilung anrufen, fragen, was können wir da nicht auch was machen? Nicht gut. Nicht gut. Jetzt, das ist gut, wenn die besser arbeiten. Bei denen herrscht bestimmt gerade eine sehr gute Stimmung im Haus. Ja, kann schon sein. Aber die Kritik habe ich schon ein paar Mal gehört und das finde ich nicht ganz ungerecht. Das ist ruhig auch mit offenen Karten spielen. Ja, Exposomics. Was ist Exposomics? Exposomics ist ein wissenschaftlicher Begriff, ein medizinischer Begriff, der relativ neu ist. Aber es geht im Endeffekt um Sachen, die wir jeder kennen. Im Endeffekt alles, was außerhalb des menschlichen Körpers passiert und Einwirkungen auf ihn hat. Einfachste, was weiß ich, Rauch bei Feuerentwicklung oder Hintergrundstrahlung und ganz viele, halt alle Umwelteigenschaften, ne? Die Zusammensetzung der Luft und so weiter und so fort. Und man weiß ja, dass bestimmte Sachen Einflüsse auf den Körper haben, ist ja klar. Nur jetzt hat man die Möglichkeit mit neuen technischen Sensoren das so zu messen, dass man halt in diesem Feld viel granulierter vorgehen kann, viel mehr herausfinden kann, Umwelteigenschaften, wie die das medizinische Wohlbefinden des Körpers beeinträchtigen. Und durch diese Technologie, die halt Patienten oder Probanden quasi in die Haut teilweise implantiert werden kann und wo dann das Experiment selber nicht für eine Verfälschung der Resultate sorgt. Erst jetzt ist die Technik halt so weit, dass das machbar ist und dass es halt auch finanziell möglich ist, das sinnvoll im Forschungsbereich umzusetzen. Und da entsteht jetzt gerade ein ganzes großes neues Medizinfeld. Und es wird halt auch damit gerechnet, dass man halt in Fortschritten in diesem Exposomics, dass man halt weniger Medikamente verschreiben muss, dass man alternative Therapiemethoden findet und halt viele starke Präventionsarbeit machen kann. Ne? Und wie gesagt, es ist kein neues Thema, nur man kann es jetzt mit technischen Mitteln auf eine Art und Weise erforschen, dass man halt wirklich abseits von, okay, wenn Blei im Wasser ist, ist das schädlich für dich, wirklich auf kleinere Umwelteinflüsse achten kann. Ja. Ja, ich habe, wo ich das zuerst gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, was ist das denn wieder, irgendein neuer Begriff, Schwachsinnsforschung, aber nee, es hat tatsächlich sehr großes Potenzial. Mhm. Es gibt noch keinen deutschen Begriff dafür übrigens. Ja, das Mammon, der ist wohl gerade AFK. Angeblich haben wir die humanoiden Roboter einen Halbmarathon gegen Menschen gelaufen, wobei es hier keine Bilder gibt. Das hier ist von Midjourney irgendwie gefaked. Aber die Chinesen sagen, sie sind super Hightech, trust me, Bro, und demonstrieren ihre Innovationskraft. Und haben irgendwie ein Betriebssystem dafür gebaut, was nur Chinesen benutzen dürfen. Nehmt das, Boston Dynamics. China gut. China sehr mächtig. Alle Angst haben. Ich habe Videos gesehen von so einem Ding, wo sie versucht haben, Autorennen zwischen KI-gesteuerten Autos zu machen. Das war ziemlich lustig. Am Ende sind die alle entweder irgendwo gegengefahren oder wussten nicht, was sie machen sollen. Das war sehr unterhaltsam, das Video. Ja, das war von Mammon. Hier geht es um die Auto Shanghai und um das Level 4. Also es gibt hier die 5 Level des autonomen Fahrens. Level 0, der Fahrer steuert den Wagen selbst. Level 1, Assistenzsysteme, wie Abstandsregel, Tempomaten oder Spurwechselwarner. Level 2, teilautomatisierte Systeme, etwa Spurführung oder teilautomatisches Fahren, einparken. Level 3, hochautomatisierte Fahren, bei denen der Fahrer jederzeit eingreifen können muss, aber sich auch anderen Dingen zuwenden darf, wenn das System aktiviert ist. Level 4, vollautomatisiertes Fahren, kann der Fahrer noch eingreifen, wenn das System ausfällt, doch im Regelfall soll das Auto alles übernehmen. Dieser Level wird von verschiedenen Autoherstellern und Zulieferern sowie Tech-Konzernen derzeit in der Praxis getestet. Führende Nationen sind USA und China. Und da wollen sie jetzt also hin. Und Level 5 ist dann beim eigentlichen autonomen Fahren, ist kein Fahrer mehr erforderlich, man braucht auch kein Lenkrad oder sonstige Bedienelemente, die Insassen werden zu reinen Passagieren. Also die wollen jetzt Leapfrogging machen, die wollen nicht von Level 1 zu 2 zu 3 zu 4, sondern einfach direkt Level 4 machen und alles da reinstecken. Ja, entweder ganz oder gar nicht, ja. Und sie wollen sich nicht mehr verlassen auf irgendwelche externen Hersteller, weil China ja so toll und gut ist und die brauchen niemanden. Ich finde XPeng auch einen guten Namen für einen Autohersteller. Das schafft Vertrauen. Das Auge Gottes. BYD fährt mit Auge Gottes. Aber mit Gottes Auge C, also A und B sind schon in anderen Autos eingebaut, aber Gottes Auge C ist bei euch. Ist der neue Papst wahrscheinlich dann. Gottes Auge C. Kommt noch, ja. Ja, ich meine, wirklich vollautomatisiertes Fahren abseits von extra dafür gebauten Strecken wird schwierig. Ja, weil jetzt wird halt nie über das Pareto rüberkommen. Und das ist zu viel Unfallpotenzial. Ich glaube, ich hatte den Artikel vor allem mitgebracht, weil da drüber stand im Titel, dass die deutschen Autobauer irgendwie außen vor sind und in China jetzt alles spielt oder so. Das ist nicht so. Deutsche Hersteller werden nicht mehr gebraucht, hieß es. Also die IAA findet gerade in Shanghai statt, könnte man sagen. Das war so ein bisschen das Fazit, was ich da kurz ziehe. Das habt ihr davon, dass ihr die aus Frankfurt weggenommen habt. Ja, müsst ihr selber stellen, wie ihr mit zurechtkommt. So ist das. Selber schuld. Arschgeigen. Ja, hier zieht die Taz nochmal ganz lustig eigentlich sehr lang darüber her, dass, oder ja, in die Breite das Thema, dass ja in Amerika die Forschung jetzt so schlimm leiden muss unter Trump, was natürlich zum großen Teil Quatsch ist. Die sind ja nicht doof und treiben sich irgendwelche Quantenphysiker aus dem Land oder Mathematiker oder so, sondern die haben halt. Ja, hier drin wird ja irgendwas mit Medizin behauptet und mit Impfen, genau. Und so. Und das ist ganz lange drum herum geredet, bis dann irgendwann dazu kommt, dass es nur hauptsächlich um Gender-Bullshit geht. Ja. Ja, das weiß man nicht, aber es wird auf jeden Fall auch um Diversitätskram geredet und dass angeblich so eine Person da irgendwie. Ja, ein Beispiel hatten sie noch von einer Frau, die gestrichen wird. Und es wird ja halt immer angenommen, dass das alles miteinander zusammenhängt, aber das weiß man halt immer nicht. Ne? Also es kann ja auch alles stimmen, aber das ist ja gerade wieder das Problem, dass halt so lange immer so einseitig und negativ und alles ist halt immer verkehrt und das ist irgendwie der Weisheit letzter Schluss, dieser ganze Scheißdreck, und wenn das jetzt nicht weitergemacht wird, dann werden wir alle sterben, Bullshit. Dass da kein Mensch mehr irgendwie einsortieren kann und irgendwie erkennen kann, was jetzt sinnvoll ist und was jetzt nicht sinnvoll ist, und da bleibt halt nur noch eine Möglichkeit, und das ist diesen ganzen Krempel halt einfach mal einstampfen. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Und wenn da irgendwas Sinnvolles da irgendwie dran war, was irgendeine Applikation für irgendwas hat und was man irgendwie naturwissenschaftlich irgendwie herleiten kann, dann wird sich das schon wieder durchsetzen. Ja. Und dann wird man es schon weiter betreiben können. Aber pass auf, ich hätte noch gut den Teil hier, die Gründe, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker von Krankheiten betroffen sind, häufiger sterben oder schlechter versorgt werden, lägen immer in einem Geflecht verschiedenster biologischer und sozialer Faktoren. Und das löst du eh nicht auf. Also such mal nach der wirklichen Ursache. Also da so zu ja, nach ist diesem doch klar, Geflecht. Die Ursache ist der Kapitalismus. Oder muss dann so ein Geflecht zu suchen. Und die Mehrheitsgesellschaften, dass wir immer noch nicht im sozialistischen Utopia angekommen sind. Ja, genau. Es ist aber total abwegig und deswegen kann man das auch ruhig streichen. Ne? Ich möchte diese Leute auch nicht unbedingt in Europa dann haben. Ja, das ist aufwieglerisch und Kulturkampf. Ja, irgendwie schon. Das ist auf jeden Fall, das kann man halt nicht leugnen. Und das ist genau das Ding. Man kann das nämlich auch so framen, genau das habe ich mir nämlich beim Lesen nämlich gedacht, man kann das nämlich auch anders framen. Man kann das nämlich auch so framen, dass euer ganzer Kulturkampf-Scheiß, wenn das denn wirklich so ist, hier jetzt wirklich den Leuten Menschenleben kostet. Weil man das nämlich einstellen muss, dieses Zeug. Und wenn da andere Sachen auch mit über den Jordan gehen, dann ist das eure Schuld, dass ihr diesen Dreck betrieben habt. So kann man das nämlich auch sehen. Finanzieren, ne? Naja, dann gab es noch das Thema Harvard, dass sie sich beschwert haben, dass sie irgendwie 2 Milliarden irgendwie verzichten sollen, aber Harvard war doch irgendwie eine total reiche Uni, die sowieso jedes Jahr 50 Milliarden Budget haben, soweit ich weiß. Ja, da werden die 2 Milliarden, die dann für Gender fehlen, ja, werden die wohl mit klarkommen noch, aber die klagen jetzt angeblich gegen den Staat, damit sie dann die 2 Milliarden trotzdem noch kriegen. Und dass ihr da einfach nicht von ablassen wollt, von dieser Scheiße. Das, na, das kann man euch nämlich auch dann anlassen, wenn das alles so wichtig ist, dass da die Gesundheitsversorgung weiter besteht, dann müsstet ihr eigentlich die Ersten sein, die dann sagen, ja okay, dann lass mal doch ab von dieser ganzen Scheiße, die wir nicht unbedingt brauchen. Aber das tut ihr ja nicht. Ich bin seit 30 Jahren in der Verwaltung, glaubst ganz fest. Sondern diese ganzen Sachen, die haltet dann immer wie ein Schild vor euch, genauso wie dieses ganze, ja, aber die hier der Herzinfarkt bei Frauen und diese ganzen Sachen, ne, da ist ja, dann wieder, dann seid ihr plötzlich auch wieder so eine Art Naturwissenschaftler. Die ja nur ganz, ganz objektiv nachgucken wollen. Aber sobald das dann wieder vorbei ist, die Sache, dann sagt er wieder, auch Objektivität gibt es doch eh nicht. Und es ist eher subjektiv. Und wir leben ja hier in der postmodernen Larifari-Welt. Und ja, was ist eine Frau? Und bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Aber wenn sich einer beschwert, dann wisst ihr wieder, was eine Frau ist. Und wie bei der Herzinfarkt verläuft. Und dass das ja alles wichtig ist, dass eure Studien da weiter betrieben werden. Also. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das dabei ist, aber ja, Herr Klingmeier möchte dafür auch noch für diese Wissenschaftler, die den aus den USA, diese Wissenschaftler. Ja, ob das diese Wissenschaftler sind, das steht ja hier nicht drin. Ne? Da sagt er nur Wissenschaftler. Ja, hier steht eben was von Quantenphysikern und so weiter drin. Aber ob man die kriegen kann aus Amerika, da bin ich mal eben nicht so sicher. Im Gegenteil. Die gehen vielleicht auch lieber nach England oder so oder bleiben halt da, weil das gar nicht gestrichen wird und so. Ja, die werden diesen ganzen Vollidioten mal überwintern schon schön helfen, ja. Ja, möglicherweise. Also Sondervermögen dafür rauszuhauen, finde ich wirklich unangebracht. Mit dem Sondervermögen ja auch dann eigentlich besondere Leistungen sind. Aber die sind doch wertvoller als Gold, diese Leute. Wahrscheinlich. Ja, die SPD, ne? Deswegen nicht zu halten, die Truppe. Genau. Und ob das überhaupt klappt mit dem Sondervermögen, ist ja eben davon abhängig, ob das was Besonderes ist. Und da sagt schon die EU so ein bisschen... Vielleicht auch nicht, ne? Also das EU, das Schuldenpaket, Finanzpaket ist eventuell nicht EU-konform, heißt es hier. Ich glaube, das war auch Tagesschau oder so. Nee, BR24. Ja, aus verschiedenen Gründen. Ne? Eben, man soll eben nicht den laufenden Haushalt davon finanzieren, wenn man ein Sondervermögen dran schreibt, sondern muss es eben auch was Besonderes sein. Ja, und dann ist jetzt die Idee, die man so zuvor das wohl verfolgt, eben die EU-Regeln, dann die europäischen Regeln dann etwas umzuändern. Wahnsinn, ne? Also einfach irgendwie, wie man sich früher auf die Fahnen geschrieben hat, dass man irgendwie hier sparsam und dies und das sein wollte, das ist schon alles von gestern. Ne? Ja, und übrigens Breaking hier, ja, Amjad hat es jetzt auch zur Tagesschau geschafft. Und da fragt man sich halt einfach nur, warum? Also ich meine, wenn Welttower News den interviewt, dann kann ich es mir erklären. Aber welcher Idiot kommt auf die Idee, diesen Typen... Vielleicht die Juliane Leopold? Da in die Tagesschau zu holen, dass er seinen unserem Polizei Chris, da finde ich nicht gut, was du hier machst, Chris. Das ist gemein. Ich mache das hier schon lange und ich bin Experte. Und jetzt lass mich mal den Leuten ein paar Lügen erzählen. Ja, der Blog hat diesen schönen Tweet von ihm herausgefischt, den ich noch gar nicht kannte. Oder ich schon wieder verdrängt habe, weiß ich nicht. Aber in Minneapolis wurde die Polizei abgeschafft. Inshallah, irgendwann auch hier bei uns. Ein Gesamtkunstwerk, würde ich behaupten. Ja, und dann nimmt ihm einer seinen Lolli weg und er steht am Straßenrand und heult, oder was? Und dann? Ne? Amjad, wie geht's dann weiter? Das ist ja rassistisch gewesen, dass man mir den Lolli weggenommen hat. Achso, ja, genau. Aber ist also egal, entweder das oder derjenige, der den Lolli dann wirklich gegessen hat, hatte noch mehr Glück dabei, als er dabei Pech hatte, dass er den Lolli nicht mehr essen darf. Und deswegen ist der Gesamtglück der Welt gestiegen. Ich stelle mir das richtig vor, wie er am Straßenrand steht und die Tränen sprießen nach oben wie im Comic oder so. Amjad. Das ist eine ganz komische Idee. Polizei abschaffen ist echt wirklich eine ganz komische Idee. Ja, Mohammed Amjad ist auch eine komische Idee. Also wie kommt man auf sowas? Tödliche Schüsse von Polizisten in Oldenburg. Das ist auch die Meldung hier wieder, ne? Und das ist auch keine lokale Meldung oder so, sondern das ist gesamtgesellschaftlich relevant. Und warum erzählt uns Mohammed Amjad? Aber wir sind gegen Desinformation und so, ne? Sind wir dagegen. Da sollten wir Medien schließen, die sowas verbreiten, ne? Wie war das letzte Woche mit der Frau Flecken? Ja, Frau Flecken, übernehmen Sie. Hier ist Medium zum Schließen. Desinformation verbreitet. Nicht erschrecken. Es ist die Frau Flecken. Jo, die linke Frankfurter Rundschau greift hier mal wieder die Steuersparer an, sozusagen, und behauptet, das wären Sozialschmarotzer. So wie Bürgergeldempfänger, die nicht arbeiten wollen, eben auch Sozialschmarotzer wären, aber eben nicht so schlimm, weil die nicht so wenig Geld kosten. Und dann muss ich mal sagen, wenn einer Steuern spart, dann hat er vorher schon mal was bezahlt. Das ist, glaube ich, ein ziemlich wesentlicher Unterschied zu den anderen Leuten, die man hier als Sozialschmarotzer bezeichnet. Also ihr könnt ja auch nur Sozialschmarotzen, wenn sie über das kriegen. Mann, das ist doch auch eine Diskussion, eine Investition. Bürgergeld erhöhen und so ist eine Investition. Hast du das noch nie gehört? Das sagen die Linken nur immer. Wir müssen investieren. Ja. Endlich mal investieren hier. Mehr Geld für Leute, die nicht arbeiten. Müssen Sie gucken, ob Sie das auch bei der EU durchkriegen. Ja, und das beziffern Sie übrigens im höheren zweistelligen Milliardenbereich, die Steuern, die verloren gehen würden. Und da muss ich sagen, da erinnere ich mich aber auch an schlimmere Zeiten, dass das schon mit drei hohen dreistelligen Zahlen. Ja, das kannst du doch wahrscheinlich auch festlegen, wie du willst. Also da gehen sie ja, das ist ja auch Dunkelziffer oder irgend sowas. Ja, das ist natürlich richtig. Und wenn das eine reale Zahl wäre, die sich an irgendwas ausrichtet, das ist doch, wünsch dir was und ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also, das ist wahrscheinlich wie das Finanzamt, 5% Schwarzgeld oder so. Kannst dich auch hinstellen und sagen, die Steuern sollten 100% betragen, Sozialismus. Und alles darunter ist den Staat ausnehmen, Sozialschmarotzen. Ja, so ähnlich argumentieren die Frankfurter Rundschau und wundern sich nicht über sich selber. Also schon erstaunlich, Andreas Abetz. Ja, das ist auch, fand ich eine sehr geile Meldung. Das hat ja, glaube ich, ein bisschen mit Stuttgart 21 zu tun, da unten mit Ulm und so, die Strecke. Aber es ist ja noch nicht so weit. Stuttgart 21 dauert noch 2 Jahre oder anderthalb. Und bis dahin auf jeden Fall mindestens ist diese Bahnstrecke, jetzt mal das Foto einschieben, dass man die mal sieht, wie toll das auch aussieht. 4 Milliarden Euro, auf der man 20 Minuten fahren kann, ist die Ist sie überflüssig eigentlich? Da fährt nämlich keiner. Leistungen wurden nicht gebucht, hieß es. Ja, okay. Schade. Aber es sieht auf jeden Fall sehr modern aus, das Ganze, wenn man das mal aufruft, genau. Schick, ne? Durch den Berg und fette Röhren drin. Ja, 4 Milliarden gekostet. Und ein einziger Zug bisher ist rübergefahren. Ein einziger. Ein Güterzug. Also wahrscheinlich aber auch ein leerer Güterzug, weil das ist ja das Problem. Das Ding ist so steil, die Strecke ist so steil, dass man da mit einem Güterzug schwerer als 1000 Tonnen nicht hochkommt. Mit 1000 Tonnen. Ja, 1000 Tonnen ist ein Güterzug für dich. Ja, ist wenig, ne? Genau. Leer. Drei Waggons vielleicht. Was ist das hier? Ein Güterzug für Ameisen? Ja, das hat man damals. Toilettenpapier kann man damit verschicken. Ist es noch, dass sie da 16 Fahrten, glaube ich, irgendwie geplant hatten, dass sie passieren und dann hätte sich das gerechnet? Ja. Ja, die hatten gerechnet, die Verlängerung dieser Frachtstrecke war ja ein Argument, warum man aus dem Kopfbahnhof einen Durchgangsbahnhof machen sollte. So, und es war geplant, dass 17 Züge am Tag durchfahren. Nur, wie gesagt, das gibt es jetzt nicht. Die Züge, die fahren jetzt weiterhin auf der anderen Strecke, also es war einfach geplant, dass man eine Strecke für Personenverkehr, eine für Güter, dass halt Güterverkehr ungehinderter fahren kann. Und die Güterstrecke wird nicht benutzt, die fahren weiterhin auf der Personenstrecke und es wird weiterhin versperrt. Ja. Alles. Ne? Es ist ein weiterer Grund für Stuttgart 21 ist in sich zusammengefallen. Das sollte eigentlich die Überschrift gewesen sein. Okay. Finde ich, weil das ist ja de facto der Fall. Wir können uns an die Argumente erinnern. Was ist denn davon geblieben? Und es war von Anfang an ein Problem, auch mit der Neigung der Gleise innerhalb des Bahnhofes, dass die ICEs auch nicht irgendwie alle ICE-Typen da langfahren könnten, weil die Steigung halt zu stark war für die. Also von Anfang an war es, ja, aber alle Kritiker sind natürlich Schwurbler und die mussten mit Wasserwerfern im Park zusammengeschossen werden. Ja, ich weiß, es gab da bei diesen Verhandlungen, da gab es auch irgendwie Hinweise, dass sie das mit dem Nahverkehr, mit dem Personennahverkehr auch ein bisschen schön gerechnet hätten und so weiter. Mal schauen, was da noch alles für Eier auf uns warten. Ne? Ach nee, die haben irgendwie über einen Bedarf raus geplant, um was zu begründen, was sonst nie gebaut worden wäre, damit halt die Ökonomie in Stuttgart ein bisschen angeschoben wird. Ja gut, die Begründung dafür ist ja einfach. Unser Straßenwesen haben wir unter Bedarf geplant, deswegen ist das jetzt so langsam marode und wir müssen viel, viel Geld reinstecken. Das ist ja tatsächlich so. Man hat es ein bisschen kleiner. Man hat gedacht, es passiert weniger Straßenverkehr. Es gibt kleineres Aufkommen. Aber das war dann eben nicht so. Keine Ahnung, ob das jetzt so schlimm überdimensioniert ist. Aber es ist teurer Spaß, der nicht funktioniert. Ja, hier ist eine kleine interessante Studie mit interessanten, seltsamen Ergebnissen. Im Endeffekt geht es um den Vagalnerv. Das ist ein Nerv, der vom Gehirn bis zum Magen irgendwie geht, sehr viele Organe beeinflusst, aber da geht es auch um Geschmackssinn, Impulskontrolle, Sättigungsgefühl. Solche Sachen werden teilweise durch diesen Nerv reguliert und es ist halt noch nicht so stark erforscht wie andere Nervensysteme. Und da hat man einen interessanten Zusammenhang gefunden, und zwar bei Leuten aus unterschiedlichen Schichten, Socio-Economic Status, also reiche Leute, arme Leute mit allen Sachen. Und da hat man im Endeffekt festgestellt, man hat ein Experiment gemacht, das war als Schokoladentest getarnt, und da hat man verschiedene Testreihen durchgemacht und die Leute halt verkabelt und diesen Vagalnerv gemessen, die Herzfrequenz gemessen, noch ein paar andere Sachen gemessen. Und halt, wie sie die Schokolade konsumiert haben, wie viel sie gegessen haben. Ne, wenn zum Beispiel gesagt wurde, ja, haltet euch zurück, wie viele haben sich dran gehalten? Und da hat man halt gesehen, man konnte bei den Leuten, die aus einer höheren sozialen Schicht waren, konnte man eine Korrelation sehen zwischen der Stimulation von dem Vagalnerv, wenn die sich aktiv zurückgehalten haben, halt mehr Schokolade zu essen. Und man konnte eine Stimulation der Geschmacksnerven und sowas nachvollziehen. Aber bei den Leuten aus der unteren sozialen Schicht nicht. So, es gibt ja andere Studien, die zeigen, wie ist es mit der Impulskontrolle. Je geringer der sozioökonomische Status ist, desto weniger Impulskontrolle hat man beim Essen, das Sättigungsgefühl ist gestört und so weiter und so fort. Und hier hat man jetzt quasi einen messbaren medizinischen Wert gefunden, der damit korreliert. Was daraus man jetzt genau schlussfolgern kann, ist noch nicht klar, aber man hat jetzt quasi die Ansätze einer neuen Testmethode gefunden, um diese ganzen Sachen noch ein bisschen zu näher zu untersuchen. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, wenn man diesen Vagalnerv in die eine oder andere Richtung stimuliert, dass man Essstörungen und Impulskontrollestörungen bis hin zu ADHS-Störungen vielleicht kontrollieren kann. Ne, medizinisch steuern kann. Krass. Ne? Weniger Medikamente notwendig oder so. Eigentlich, wie gesagt, eine, und die sind auch mehr oder weniger per Zufall da, in einem anderen Experiment da drauf gekommen und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal dieses Experiment explizit und haben gemerkt, hey, da gibt es tatsächlich eine Korrelation. Die können sich die Korrelation nicht wirklich erklären, aber sie ist da. Und finde also, ich halt. Das ist wie der pavlovsche Hund, ne? Der sich auf die Schokolade freut oder so. Naja. Naja. Jahrbuch Sucht 2025. Suchtexperten fördern höhere Preise für Alkohol. Eigentlich nicht so eine super interessante Meldung, weil das kennen wir ja, es ist immer mehr oder weniger das Gleiche so, aber ich habe mir das mal genau angeguckt. Suchtexperten sind auch gut. Ne? Die sind süchtig, ja. Da Expertise, oder wie? Ja, also hier in dem Tagesschau-Artikel kommen, werden ein paar Aussagen getätigt und wir können ja gleich mal in die Studie reingucken, ob die Studie diese Aussagen auch so wiedergeben oder vielleicht nicht. Im internationalen Vergleich bestehe bei Alkohol, aber auch bei Tabak, Nikotinprodukten, digitalen Suchtformen und Glücksspiel viel Nachholbedarf in puncto Regulierung. Bei Verbrauchsteuern auf alkoholische Getränke ist jahrzehntelang kaum etwas passiert. Ja, die letzte Erhöhung war 2004. Als jüngstes Beispiel, der Orangensaft wird schon wieder teurer, der Preis für eine Flasche Wodka bleibt stabil, die Biersteuer sei zuletzt 1993 erhöht worden, auf Wein werde gar keine Verbrauchsteuer. Es reicht auch, wenn die Preise steigen, die muss die Steuer nicht andauernd steigen, da gibt es gar keinen Grund für, die können prozentual. Ja, aber bleiben. Leute, wie sollen wir denn die kaiserliche Marine jetzt bezahlen? Das geht doch nicht. Genau. Die wir werden alle süchtig hier, wenn wir die kaiserliche Marine nicht bezahlen. Ja, da, das wäre doch eine Idee. Eine Weinsteuer für Waffen. Also, wieso? Hatten wir ja schon mal. In Deutschland seien die Preise für alkoholische Getränke trinken, in der letzten. Trinken gegen den Russen, ja, das wird, glaube ich, funktionieren. Ja, Wodka-Sondersteuer. Ey, da haben wir es. Zack, einfach 100% Steuer auf Wodka. Wir nennen den Wodka um in Freiheitswein. Hier von Trump lernen, 245% Steuer auf Wodka. Naja, aber hier, nächste Aussage. In Deutschland seien die Preise für alkoholische Getränke in den letzten 20 Jahren deutlich weniger stark gestiegen als für Nahrungsmittel. Ja, okay. Wir werden sehen, ob das stimmt. Ja, und wichtig ist natürlich, ne, mit dem vorgeschlagenen Preisstieg könnten zusätzlich 1,4 Milliarden Euro Steuernahmen generiert werden und der Pro-Kopf-Alkoholkonsum könnte um 2,2% gesenkt werden, laut deren Berechnungen, die nicht deren Berechnungen sind. Das ist von der WHO ohne Berechnung, aber sei mal dahingestellt. Und Deutschland hat ein Alkoholproblem. Das besondere Problem in Deutschland ist die Werbung, weil so viel Werbung geschaltet wird. Mit wenigen Ausnahmen, fast uneingeschränkt, darf Alkohol beworben werden. Mhm. Ja, also es wird sich bei dieser Studie hier nur auf Alkohol von der Tagesschau bezogen und Tabak kommt auch noch leicht vor. Ich meine, in der Studie stehen andere sehr interessante Dinge drin, die aber jetzt nicht unbedingt wichtig sind. Ne, zum Beispiel 10% mehr Drogentote in Deutschland wäre vielleicht wichtiger als wir brauchen endlich mehr Geld für Alkohol. Aber hier wurden ja auch so ein paar Sachen gesagt, die... Ja, wie gesagt, die Statistik einfach nicht hergibt. Wenn wir in das Ding reingucken, dann müssen wir auch nicht das ganze Ding uns angucken. Ab Seite 7, glaube ich, kommen die Zahlen. Die sind auch auf alles, was hier eingegangen wurde, kommt auch dann vor. Aber die Zahlen geben es einfach nicht her. Beispielsweise ist es so, dass in Deutschland der Alkoholkonsum jedes Jahr sinkt, mehr oder weniger. Ja, also seit Jahr 2012, ne, fast 10% weniger Alkoholkonsum in Deutschland. Also hört sich das eigentlich nach einem geringer werdenden Problem an. Es gibt weniger Alkoholtote, weniger Straftaten unter Alkoholeinfluss. Eigentlich in der Kategorie Alkohol ist alles rückläufig, außer die Steuereinnahmen. So, auch im internationalen Vergleich sind wir zwar noch über dem EU-Durchschnitt, was den Alkoholkonsum angeht, aber auch da rückläufige Tendenz. Ne? Auf 10 Jahre gerechnet wird es weniger und Jahr zu Jahr wird es auch immer weniger. Ne? Der Pro-Kopf-Verbrauch sinkt. Die Herstellung bleibt stabil, aber es wird mehr ins Ausland exportiert. Ne? Die letzte Steuererhöhung war 2004 Und interessant sind die Preisindizes für Alkoholgetränke und für die Lebenshaltung. Ich lese es jetzt einfach alles vor, muss ja nicht alles angucken. Ne? Da ist es auch im Endeffekt so, alkoholische Getränke insgesamt, Indexwert von 119,0, Lebenshaltung insgesamt 119,3. Ne? Also so ein deutlicher Unterschied ist es jetzt nicht. Also es wurde ja gesagt, Alkohol ist deutlich weniger im Preis gestiegen als Lebenshaltung insgesamt. Ja, 0,3 Indexpunkte. Steile Aussage. Und dann Ausgaben für die Bewerbung alkoholischer Getränke. Das ist eine Sache, die mich auch überrascht hat. Seit im Jahr 2000 wurde ausgegeben 595 Millionen Euro. Im Jahr 2023 469 Millionen Euro. Also es wird weniger Geld für Werbung ausgegeben. Wir haben ja gerade gehört, die Werbung ist ja so ein großes Problem. Ja, aber im Endeffekt geht es einfach nur auf eine Sache zurück und das sind die WHO-Forderungen, auf die sich hier bezogen worden. Das sind 5 Forderungen. Die WHO empfiehlt verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Alkoholkonsums. Der Alkoholkonsum ist schon reduziert in Deutschland und alkoholbedingter Folgen. Und die, wie gesagt, alle statistischen Werte sind im Moment rückläufig, was Alkohol betrifft. Ja, Drogen, 10% mehr Tote, Alkohol, 5-6% weniger von allem. Aber worüber reden wir? Wir müssen mehr Geld für Alkohol haben. Warum? Weil Einschränkung der Verfügbarkeit alkoholischer Getränke, erster Punkt, der empfohlen wird. Zweiter Punkt, Maßnahmen gegen Alkohol am Steuer, okay. Drittens, niedrigschwelliger Zugang zu Alkoholscreening, Kurzintervention und Behandlung. Viertens, umfassendes Verbot von Alkoholmarketing. Deswegen haben die das mit dem Werbebudget gesagt. Und eine Anhebung von Verkaufspreisen alkoholischer Preise. So, das sind die 5 Punkte, die die WHO empfiehlt. Und deswegen empfehlen die das auch. Nicht, weil die Zahlen so katastrophal sind und es wird jedes Jahr schlimmer. Nee. Und dann schauen wir noch, wie sieht es im EU-Ausland aus. Das verlorene Potenzial der unzureichenden Preispolitik wird durch einen Vergleich mit anderen EU-Ländern deutlich. Im Jahr 2022 nahmen Estland, Litauen und Lettland, warum gerade diese Länder? Naja, pro Kopf zwischen 167 und 218 Euro Steuern aus dem Verkauf alkoholischer Getränke ein, während in Deutschland lediglich 44 Euro pro Kopf eingenommen werden. Also das ist mehr oder weniger durchschnittlich, was wir hier machen. Ja, also Estland, Litauen, Lettland sind ein bisschen teurer. Gut, England fällt aus der Statistik raus, weil es nicht mehr EU ist. Das würde den Durchschnitt noch ein bisschen anheben. Aber ja, wir könnten es mehr besteuern. Klar könnten wir das. Aber was würde das bringen? Ne, 2,2% weniger Alkoholkonsum, was eine Rate ist, die wir jetzt schon erreichen. Ja, also aufs letzte Jahr gerechnet haben wir um die 2% weniger Alkoholkonsum in Deutschland. Also müssen wir die Preise gar nicht erhöhen. Eigentlich sollten wir sagen, erfreuliche Entwicklung der Statistik, weniger Alkoholtote, weniger Alkoholverbrechen, weniger Alkoholiker, weniger medizinische Behandlung aufgrund von Alkohol, weniger, ja, weniger, weniger. Die finanzielle Basis bricht weg. Ja. Genau. Und der Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken fiel im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 4,1%. 4,1% sogar. Ich habe gerade eine falsche Zahl genannt. So. Ja, und ja, eine Sache, die noch interessant war, war wegen Freigabe von Cannabis, wie sieht das da mit der Krankheitsstatistik aus? Da hat sich nicht großartig was geändert. Ne, halt wegen irgendwelchen Psychosen oder Behandlungen von Konzentrationsstörungen, das sind ja die Sachen, die hauptsächlich medizinisch wegen Cannabis sind. Da habe ich halt geguckt, gab es da eine große Steigerung der Zahlen aufgrund der Legalisierung, aber die sind ungefähr auf dem gleichen Niveau. So. Ja. Woran das wohl liegt. Ja, gut, und wie gesagt, Glücksspiel wäre vielleicht auch eine, wie gesagt, Drogentote, Glücksspiel, da steigen die Zahlen. Alkohol rückgängig. Cannabis-Legalisierung keine große Auswirkung. Das sind eigentlich die wirklichen Punkte. Und sonst, klar, ich meine, wir wissen alle, was die Auswirkungen von Alkohol sind aufs familiäre Umfeld und so weiter und so fort. Das braucht man, glaube ich, keinem zu sagen. No. Aber eigentlich sollte die Headline sein: erfreulich. Alkoholkonsum sinkt. Gut, ich meine, wir können uns auch alle vorstellen, warum in der Statistik der Alkoholkonsum sinkt. Ne? Das hat was mit Demografie und so zu tun. Aber, ja. Wir werden ja eigentlich nicht weniger, sondern nur, oh, egal, von Leuten, die weniger. Also wir ändern unser Konsumverhalten als Gesamtbevölkerung. Ja. Ja, wer das nicht tut, im Gegenteil, wer mehr trinkt, sind hier scheinbar die Schimpansen. Die wurden nämlich jetzt erwischt, wie sie sich immer alkoholhaltig, also die vergorenen Früchte teilen. Und zwar ist es wohl so, dass sie gerne mal diese Früchte von dem Brotbaum oder wie er heißt, fressen. Die sind bis zu 30 Kilo schwer und liegen dann gerne mal am Boden rum, wenn sie runtergefallen sind halt. Und dann beißt du einen Affe da rein und wenn der merkt, da ist Alkohol mit drin, dann gibt er das seinen Kumpels ab. Ansonsten fressen die das wohl alleine. Ne? Ja, und da wird dann eben davon ausgehen, dass das eine frühe Form des Feierns ist oder so. Also dem, vielleicht auch eine Art von Altruismus, würde ich sagen, dem anderen auch was Gutes zu tun. Hier, nimm mal einen Schluck, der turnt oder so. Ne? Ich erinnere mich, da gab es ja vor zig Jahren schon diese Doku, die jeder gesehen hat, wo die Affen diesen Baum entdecken und dann da alle auf dem Boden rumrollen. Genau. Und dann haben wir auch Symptome von alkoholisierten Verhalten aufgewiesen. Genau, beide Geschlechter. Und alle sind dabei. Waren nur die Hälfte, nee, nicht alle dabei. Es haben die Hälfte mitgemacht, aber man ist nicht so richtig nach irgendeinem Kriterium, waren die nicht abgetrennt oder so. Einige hatten keine Lust auf Alkohol scheinbar. Aber circa die Hälfte eben. Menschenaffen. Zwar sei unklar, warum die vergorene Nahrung geteilt wurde und ob der Alkohol wirklich gezielt konsumiert wurde, hieß es weiter. Dennoch stützte die Beobachtung die Idee, dass der menschliche Alkoholgebrauch in der Evolutionsgeschichte tief verwurzelt ist. Jawohl, ne? Wovor uns feiern? Tja, jedes Lebewesen vergärt und fermentiert irgendwas und ernährt sich davon. Ich denke mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann bringe ich euch auch ein paar gammelige Äpfel mit einfach. Das muss doch passen, oder nicht? Das ist aber lieb. Ne? Total sozial ist das von mir. Unabhängig von unserem Geschlecht, ja. Das auch. Von meinem Alter und sonst. Wir sind ja schließlich Affen, da haben wir einen Ruf zu verlieren beim Früchteteilen, die Alkohol enthalten. Ich auch mein. Ich bringe eine Packung Mon Cheri mit, die hasse ich, die könnt ihr alle essen. Ich glaube, ich habe das noch nie probiert. Mon Cheri, du hast eine Kirsche oder was? Ja, ich bringe dann After Eight mit. Da ist doch kein Alkohol drin. Kein Alkohol drin, glaube ich. Nein. Kein Alkohol drin? Nee, nur Minze und Zartbitterschokolade irgendwie. Ist doch überall Alkohol drin. Ich habe kurz einen Brioche gekauft, da stand auch drauf, enthält Alkohol. Du könntest auch feine Tropfen in Nuss mitbringen. Genau, hier. Wie heißt es? Schnapsschokolade oder so. Pralinen, Schnapspralinen. Weinbrandpralinen, was ist das? Ne? Weinbrandbohnen. Weinbrandbohnen. Kugel. Besser als Waldbrandbohnen. Für Bananenpralinen. Verlangen. Ja, Kinder. Der Wald ruft. Ja, genau. Den Wald. Genau, wer den Wald liebt und patriotisch ist und so, ne, wisst ihr. Genau. Der teilt da seine Früchte auch mit den Affen im Wald, bitte, wenn die Alkohol erteilt. Und liest den Affen aus Knicklicht und Miete pro Kopf vor. Ich habe vorhin auch überlegt, als du gesagt hast, die Engländer wollen Wolken bilden, was die denen wohl beibringen. Und auf welcher Plattform die lernen. Aber intersektionale Wolkenbildung. Bilden denen bei, dass man Color mit UU schreibt. Ja. Achso, dann gibt es Wolken auf Color auch. Die haben ja auch Farbunterschiede. How else would one spell color? Ja, Leute. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Halt euch fern von Hannover. Da ist ein Kirchentag jetzt. Kommende Woche. Und ich, oh, echt? Ja, Kirchentag in Hannover beginnt am. Da gibt's ja lustige Vulva-Bilder dann wahrscheinlich. Dann. Beginnt am Mittwoch und ich bin mir auch sicher, das wird wieder richtig cringe, so wie die letzten Mal auch. Letztes Mal hat uns ja hier die Gott, jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer und so. Ja, ist er ja auch. Ist er ja auch. Weißt du, ey? Und bin mal gespannt, was da in Hannover alles so kommt. Aber ich werde nicht da sein, ich werde fliegen. Ich werde es mir nicht geben. Ich bin erst am Sonntag wieder da für die Weltraumaffen. Ich werde die Stadt verlassen und den Wahnsinn hier selbst. So viele Christen, da fängt Christ dann an den Rennern an, leise zu qualmen und so. Bevor in Flammen aufgeht, verlässt er die Stadt. Nee, das sind Protestanten, die zählen nicht. Ja, ich werde mir jetzt auf bild.de noch die Eröffnung vom Megapark in Malereien ziehen, da habe ich schon den ganzen Tag Bock drauf. Was ist das denn? Ich habe gerade mal so aus Spaß auf die Schlagzeilen geguckt, ob irgendwas passiert ist und ich sehe, sie übertragen wirklich gerade hier irgendeinen Mickey Krause oder was, der da irgendwie auf der Bühne rumhüpft und die alkoholisierten Tanzen. Ja, Saisoneröffnung, ne, klar. jetzt. Ja, ich gehe mit den Scorpions auf Tour. Ich spiele Mundharmonika mit denen. Ja. Die haben nämlich jetzt eine neue Version von Winds of Change. Da pfeifen die nicht mehr, sondern Chris spielt Mundharmonika. Ja. Das wäre von vornherein besser gewesen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen bluesiger auch, erdiger. Ja. Genau, meldet uns eure Sachen bei der Meldestelle Kulturmarxismus, ne? Genau. Ganz wichtig. Wie hat jemand von dem Chat gesagt, wer als erster bei der Meldestelle ist, ist Zeuge, der Rest sind Täter. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Ja, ne? Ja. Können wir eigentlich dann auch. War ja rund heute. So weit, dann Schluss machen, ne? Ja, tschüss. Kulturmarxismus! Weg damit. Boah. Kultur.